Ja, schönen guten Tag, hallo. Willst du Opfer sein? Da kannst du was erleben. Da kannst du leiden. Da kann dir sogar das schlimmste Leid von allen widerfahren. Undefiniertes Leid, abstraktes Leid. Katastroph furchtbar ist das, das sage ich dir. Unsichtbare Systeme der Unterdrückung. Keine Stiefel auf deiner Kehle, der dir die Luft abschnürt. Desto nebulöser und abstrakter die Systeme, die dich unterdrücken, desto furchtbarer geht es dir. Nee, aber mal ernsthaft. Wenn dir jemand erzählt, dass du ein Opfer bist, sag denen, ich bin ein Affe mit einer Geschichte. Ich bin kein Opfer. Ich bin der Meister meines Loses. Egal wie schmal, egal wie groß das Tor, wie viel Bestrafung und Leid ich auch zähle. Ich bin der Meister meines Loses, der Captain meiner Seele. Ein Hoch auf die Opferlosigkeit, ein Hoch auf das internationale Hirschquellaffentum. Du bist bereit, in den Weltraum geschossen zu werden. Du bist ein Weltraumaffe. Ich wollte nur mal sagen, das war eine schöne, sehr schöne Anspielung auf Invictus von William Ernest Hensley. Hört, Ja. hört. Sind wir auch schon Literatur, Weltraumaffen? Was ist denn los hier? Sind wir doch schon mindestens schon seit 2 Wochen seit unserem Buchstream. Ja. Ja, Literatur-Weltraummeister quasi. Wer sind wir eigentlich heute alle? Also ich bin der Abel. Ich bin der Caps Lock. Ich bin der Ja, und Affe. Maus. Oh, genau getroffen. Ja. Ja. Klappt noch einer. Opex! Ja, ja, Gestern hast ja. du mich Auf Wache! aufgeregt, heute fängst du nicht Ja, an. ich habe gar nicht geschlafen. Ich esse nur nebenbei. Ja, ich brauche meine Ernährung. Ja. Das Hirschquellaffentum darf keine Ablenkung erfahren. Es ist wie so eine Lauf Sekte auf jetzt. Es Dharma ist, ja. einstellen. Gut. Einmal mit Profis. Einmal. Wäre ich doch auf einem Vernetzungstreffen in Hessen, statt mit euch hier rumzuhängen. Genau. Das Genau. Ministerium für alle außer mittelalter Männer. Ja, das ist Genau. bei mir direkt um die Ecke gewesen, habe ich festgestellt, als ich mir geflissentlich und pflichtbewusst den Beitrag zumindest in Teilen angeschaut habe, bevor wir darüber sprechen. Das ist nämlich bei mir wirklich nur ein paar Kilometer weg. Deswegen finde ich das schon ziemlich bedrohlich, sowas. Ich würde gerne nochmal hervorheben, dass wir mehr Abonnenten haben als das BMFSFJ. Nicht Ja, das haben wir, glaube ich, schon mal festgestellt. Aber Ja. ich finde es auch lustig, dass die einen ganzen Like drauf haben. Aber bei 14 Aufrufen ist das eigentlich schon eine Menge. Ich glaube, die sind Das dann Video bei ist auch erst uns. seit einer Woche draußen. Das wird noch, das wird noch. Meinst du, ja? Ja, Das wird ja, noch ja. hart. Das ist auch super interessant. Ich spiele das jetzt mal ab. Das Bundesprogramm Demokratie Leben fördert deutschlandweit Projekte zur Demokratieförderung und in der Präventionsarbeit. Das Beratungsnetzwerk Hessen bietet Bürgerinnen und Bürgern, Institutionen und Vereinen ein umfangreiches Beratungsangebot. Ziel Fett. ist es, demokratische Strukturen. Ja. Ich wollte nur fett sagen, das ist das Ach, fett. Sturmgesetz der Demokratie. Ja. Das passt aber. Ah, nee, das sage ich jetzt nicht. Das fetzt, willst du Ja, das sagen. fetzt, wollte er sagen. Ja? Das war jetzt kein Ja. Fettshaming. So wegen der Präventionsarbeit und so. Donauwelle leben. Strukturen zu stärken, extremistischen Tendenzen vorzubeugen und Konflikte zielsicher zu bewältigen. Mitte November fand in Stadtallendorf ein Vernetzungstreffen der Mitglieder statt. Intensiver Dialog und aktivierende Formen der Kooperation. Da gerade. Außerschulische Bildungsangebote für Geflüchtete. Werkstätten für Demokratie. Ja, dann Seit brauchen wir ja. 2016, established long ago. Da wird ordentlich die Demokratie genommen und dann wird gehobelt und gebohrt. Und da weiß man ja, dass da Späne fallen. Ne? Ja, definitiv. Ist das dann eigentlich nur eine schöne Umschreibung für Erziehungslager, dass man dann Demokratie lernt? Also so wie in Deutschland, also mal, dass wir keine Demokratie hatten und dann einen Übergang zur Demokratie hatten. Also für Geflüchtete, ich weiß nicht. Also Marshallplan für Geflüchtete. ja, so irgendwie. Ja. Scheiße. Muss ihn nur bis zum Anschlag in den Arsch schieben, den irgendeine Schuld einreden, dann klappt das schon. Genau, das machen wir. Wir schaffen das. Verschiedene Formen der Kooperation sorgen dafür, dass im jeweiligen Beratungsfall schnelle und flexible Hilfestellung geboten werden kann. Wir haben viele Beratungen im Kontext von Eltern von rechtsextrem orientierten Jugendlichen. Vereinsberatungen finden statt und das ist sehr zentral, die Beratung von Kommunen nach rechtsextremen Vorkommnissen. Wir bieten seit 2 Jahren ein eigenes Angebot für Kommunen, proaktive Beratung bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen an. Wir haben uns unter anderem sehr direkt auch an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Hessen gerichtet, wo wir gemeinsam überlegt haben, was kann man tun, damit die Stimmung nicht kippt vor Ort. Warte, irgendwie ist das unglücklich geschnitten. Er möchte Geflüchtete in rechtsextreme Kreise integrieren. Also, er redet über Rechtsextremismus und dann irgendwie Geflüchtete. Also ich weiß nicht. Also mit aller Liebe, aber immer dieses Rechtsextremismus, das ist irgendwie ein bisschen billig, so als Inhalt. Ich weiß nicht, Herr Integrationsbeauftragter, ich will mir keine Glatze schneiden lassen. Nein, und die Jacke gefällt mir auch nicht. Nehmen Sie die weg. Ich frage mich so, wenn man dem Typen hinkommt und sagt, hier ist ein Bericht mit so nachgewiesenen Informationen zu den Flüchtlingen so hier und da und was die so sind, woran sie so glauben, ne, wie schwierig es sein wird, die zu integrieren. Und dann so, hier, wir müssen das weiter verteilen, könnten Sie das bitte machen? Ne, so, nee, das kippt die Stimmung. Das ist nicht gut. Ja. Können wir nicht haben. Ja, also ich mache mir schon auch einen Kopf, weißt du, um Salafismus und so Kram. Da würde es mich mal interessieren, wenn die da jetzt schon so viel Geld rumschmeißen, macht ihr denn auch was in Sachen Dschihad, so Counter-Kampagne zu ISIS-Rekrutierungskampagne und so Quatsch? Du musst halt auch auf deine Formulierung achten, so macht ihr was in Sachen Dschihad. Ja, weißt du, macht ihr da was? Ja. Helft ihr denen, weißt du? Ja, so Niedersachsen haben die ja mit der DTIP zusammen irgendwas mal gemacht wegen Islamophobie vorbeugen. Also machen die was in die Richtung. Es huschte auf Twitter auch das Gerücht rum, dass hier diese Leute von der Werbeagentur, in der der Typ gearbeitet hat, der dieses Kleingeld für rechts angeleiert hat, jetzt einen großen Batzen Auftrag von Demokratieleben bekommen hätten. Wie hießen die? Hänsel und Frenz oder Dingens und Partner? Scholz und Frenz. Scholz und Frenz, genau. Aber das konnte ich nicht verifizieren, aber das werde ich auf jeden Fall mal verfolgen, ob ich dazu noch was finde. Und das fände ich auch ziemlich frech, wenn für solche Gesinnungsarbeit dann noch eine Belohnung erfolgt. Lumdatal rund um die Gemeinde Rabenau im Kreis Gießen kippte die Stimmung tatsächlich. Rechtsextremistische Kräfte bündelten sich und bedrohten Mitbürgerinnen und Mitbürger. Doch die Gemeinden holten sich Hilfe über das Beratungsnetzwerk. Aber da würde ich jetzt auch gerne wieder wissen, wie genau sind die da bedroht worden? Ist das wieder so gewesen, dass die gesagt haben, irgendwie, ich meine, wir wollen das hier nicht oder die haben dagegen demonstriert oder so und dann hat es Schreiereien gegeben und war das schon bedroht? Und da war bestimmt Gamergate mit drin verwickelt. Also, das ist halt echt schlimm. Die wurden halt bedroht von rechtsextremen Gruppen, die halt einfach so auf der Straße halt existieren. Ich meine, jeder weiß doch, wo die nächstgelegene rechtsextreme Gruppierung so sitzt, also komm. Und ich meine, wo melde ich mich, wenn ich jetzt irgendwie von einer Gruppe Türken angegammelt werde? Wenn die mich schlagen wollen, wo rufe ich denn da an? Du kannst ja deine Privilegienkarte vorlegen und dann hast du kein Recht, dich da zu beschweren. Ah, okay. Du bist weiß, du bist männlich, du bist heterosexuell. Ja, das würde die Stimmung kippen, komm. Und ja, okay. Dieses Zeug ist halt passiert und jetzt musst du natürlich Geld ausgeben für irgendwelche Vereine. Ich meine, das ist die logische Konsequenz. Ja, das stimmt. Das stimmt. Lumdatal für die Betroffenen, Kontakte zu Familienberatungen und zu Rechtsanwälten hergestellt. Darüber hinaus wurden Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger an einem eigens dafür eingerichteten runden Tisch erfolgreich unterstützt und beraten. Da gibt es eigentlich ein ganz gutes Prinzip, dass wir sagen, ob das Bürgermeister sind oder Schulleiter oder Dekan oder Pfarrer, sie müssen sich verantwortlich fühlen. Sie müssen was? Was? Was? Was? Was? Was? Die müssen diese Fahne mittragen, sonst sind sie keine wahren Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, oder was? Ja, auch diese Verknüpfung. Bürgermeister und Schulleiter sind auf einer Stufe mit Dekanen und Pfarrer. Okay. Ja gut, das ist ländliches Hessen, das musst du vielleicht auch verzeihen. Ne? Ja, ist aber nicht, warum? Ist aber nicht die Bundesförderstelle für ländliches Hessen, sondern vom Bund halt. Warum redet eigentlich in dem Video jeder so, wie als ob er Valium genommen hätte? Also jeder so, quack, quack, quack, Demokratie, Verantwortung. Weil die gefördert und beraten sind. Sein, das ist doof. Weißt du, ja, wow. Das sind zu 50% Beamten und zu 50% Sozialarbeiter. Was erwartest du? Erfolgreich gefördert und beraten. Nun kann ich noch einen Schluck von dem Kamillentee haben. Ja, weißt du, kannst du mir mal eine Büroklammer leihen? Das war ein voll interessanter Vortrag vorhin. Wie gehst du denn mit Gewalt in deiner Gemeinde um? Ja. Das ist doch normaler Umgangston da. Ja. Und müssen auch Haltung zeigen in der Öffentlichkeit. Haltung, ganz wichtig. Journalismus mit Haltung, Bürgermeister mit Haltung, Priester mit Haltung. Ja, genau, lieber Herr Pfarrer. Sie müssen mit der Haltung für die Bundesrepublik Deutschland zeigen. Ja, können wir nicht einfach nur Bundesrepublik sagen? Dieses Deutschland klingt schon wieder so aggressiv nationalistisch, Chris. Stimmt, ich will, okay, dass wir das umbenennen. Bundesrepublik Diversistan, alles klar. Ja. Nur eine kleine Provinz namens Kirgisistan wehrt sich noch erfolgreich gegen die Unterdrückung. Ich habe das Beratungsinstrument dazu genutzt, dass ich bei Bürgerversammlungen, bei Bürgergesprächen, da waren die immer mit am Tisch. Sie haben mich dort begleitet. Es ist immer ganz gut, wenn man einen externen Berater dabei hat, der mit viel Sachkompetenz gewisse Fragen viel besser beantworten, weil wir waren auch total überfordert am Anfang. Sie helfen uns, um das ganze Thema natürlich auch zu verzahnen. Das heißt, diese Gegenbewegung, wir hatten ja dann auch Bürgerproteste gegen Rechtsextremismus. Und das muss natürlich alles verzahnt werden, muss koordiniert werden. Und da fand ich es ganz hervorragend, dass uns dort Fach. Die Gegenproteste müssen von den Politikern, müssen mit denen verzahnt sein und von denen koordiniert werden. Ja. Das ist echt wichtig, dass der Staat in deine Proteste Bewegung, dass er da seine Leute unterbringen kann. Was das mich ist halt total wichtig. Leute, externe Berater natürlich auch noch, irgendwelche Vereine. Was mich halt irgendwie stört, ist, die reden von Rechtsextremismus, aber haben noch keine Beispiele von Rechtsextremismus gezeigt. Was meint ihr mit Rechtsextremismus? Ja, da haben wir ja gerade eben schon drüber geredet, diese dunkle Bedrohung da, irgendwas von wegen. Ja, aber das meine ich ja, genau, das ist nur so eine dunkle Bedrohung. Ja, toll, die dunkle Seite der Macht und hier. So, Alter. Nein. Nee. Was sind das für Kompetenzen, die man da mitbringen muss? So, in der Lage sein, nicht einzuschlafen bei Landbürgermeister, ja. Da brauchst du nicht viele Kompetenzen. Da brauchst du am besten einen Vater, der einen dicken Hof hat. Und der schiebt dich dann ins Amt. Wo ich da auf jeden Fall gerade dran denken muss, wo er meint, so externe Berater und so ist hier Akte X mit dem Kettenraucher. Aber ja, das ist ja auch so ein gesamtpolitisches Phänomen. Ich meine, hier, wir wissen alle, wie viel Kohle von der Leyen und das Arbeitsministerium und so für so Leute wie McKinsey rausschmeißen. Früher waren die Politiker mal die Leute, die die Arbeit gemacht haben, aber heute geben sie lieber unser Geld aus, um sich nochmal externe Berater zu holen, Vereine zu halten, Stiftungen, den ganzen Scheißdreck. Ja, und dann stellen sie sich hin und sagen, das ist total geil hier, das ist zivilgesellschaftlich. Und das ist hier Bürgerbeteiligung und so und nicht böses Politikerzeug. Wenn die Faschisten das nächste Mal kommen, werden sie sich nicht Faschisten nennen, sondern Zivilgesellschaft. Kompetenz zur Verfügung stand. Diese Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Aspekt des Beratungsverständnisses des Netzwerks. Über die unmittelbare Hilfe hinaus sollen die Beratungsnehmerinnen und Beratungsnehmer neue Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt bekommen und für zukünftige Problemlagen sensibilisiert werden. Das ist nicht mehr. Das sind jetzt auch die Problemlagennehmer, würde ich sagen. Oh Mann, ey. Jeder, der ab jetzt so ein Nein zum Heim Protest bei sich in seiner Stadt hat, heißt bei mir ab jetzt nur Nazi-Nehmer. Warum haben die keinen Tisch? Stimmt, eben haben sie gesagt, dass der runde Tisch extra aufgebaut worden ist und jetzt ist da gar keiner. Ja, das war in einem anderen Kontext wahrscheinlich. Nee, halt, der Tisch, der existiert ja nur in deinem Herzen. Weißt du, das ist der Tisch, den du in deiner Nachbarschaft hast. Genau, das ist der zivilgesellschaftliche Gemeinschaftstisch, weißt du, den du trägst durch das nette Lächeln in dir, wenn du dich vernetzen tust. Tagst du noch oder lebst du schon? Genau. Und einfach mal nur so eine Verständnisfrage. Also, wie schafft es eigentlich jemand wieder Volker Beck Amphetamin zu nehmen und sich dann mit solchen Leuten zu treffen? Also die dann so ganz langsam reden und dann sitzt ich da. Da müssen wir mal einen Sonderstream machen zu. Ja, also, aber ohne Spaß. Also, oh Gott. Ja, keine Ahnung. Also. Ich finde es auch gut, dass da Leute sensibilisiert werden. Also für damit sie dann beim nächsten Mal, wenn sie irgendwo jemand husten hören, auch gleich wieder die Beratungsstelle anrufen. Also es ist auch wieder so ein, wir machen uns unersetzlich, weil wenn sie bei uns erst zweimal waren, dann sehen sie auf einmal überall Nazis. Das geht uns nämlich auch so. Genau, das kommt auch noch mit dazu, ja. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal zu vernachlässigen. Zeig mir an dieser Puppe, wo dich die Zivilgesellschaft angefasst hat. Das hat mich am Herzen berührt. Da ist ja, genau. So, ich sage, so ein Yoga-Kreis da jetzt. So. Und jetzt nehmen wir alle mal die Haltung demokratischer Staatsbürger an. So, ich stell mir so vor. In die Höhe, Geldbörse auf den Tisch. Ich stelle mir so vor, dass jetzt da irgendwie jetzt noch jemand halt interviewt wird, jetzt in den paar Minuten, die jetzt noch kommen, und sagt dann so, kritisiert dann die ganze Aktion und wird dann ganz schnell einfach weggeschnitten. So, nein. Kritik daran wollen wir nicht haben. Ja, ich meine, das ist hier Bundesamt für hier Senioren, Flüchtlinge und so weiter, Frauen. Das sind ja alle guten Menschen dabei, ne? Die Männer fehlen halt und ja, von daher ist das doch alles die top. Die gehen auch mal hin. Gibt's da zu kritisieren. Dazu trägt auch die Bandbreite des Netzwerks bei. Ja, wir haben den großen Vorteil in diesem Beratungsnetzwerk, dass wir einen Expertenpool haben. Die ganzen Ministerien sind hier vertreten. Wir haben eine gute Zusammenarbeit auch mit... Ein großer Vorteil. Ja, vor allem, ich meine die Ministerien und die Experten. Super, wir wissen ja dann schon, wer da wieder hockt. Oh. Also die Vorteile von einer Echokammer ist, es ist da sehr still und man kann sich gut konzentrieren. Da kommt keiner rein und kritisiert einfach nur ungefragt drauf los. Und man das hat sieht aus wie ein Twitter-Vogel hier unter der roten Linie. Nee, ich glaube, das ist eine Frau. Das Kriminalamt mit Polizei, mit dem Innenministerium. Wir haben viele zivilgesellschaftliche Akteure im Beratungsnetzwerk, viele Träger und da können wir sehr gut Fachkompetenzen hinzuziehen, uns abstimmen und so gemeinsam. Abstimmen und Fachkompetenzen hinzuziehen, das können wir ganz besonders gut. Nur mal die Zähne auseinanderkriegen. Das ist wirklich ein Twitter-Vogel. Aber ein echt schlecht gemalter Twitter-Vogel. Wer macht das da? Vierjährige. Wo steht da Wichtigstes? Fällt derzeit Eltern und Schüler wahrscheinlich, keine Ahnung. Wichtigstes Feld der Zeit? Ich verstehe halt wirklich nicht. Feld. Okay, mach mal weiter, vielleicht zeigen die das noch näher. Auf die großen aktuellen Herausforderungen rund um die Integration der zahlreichen geflüchteten Menschen gut vorbereitet. Denn diese stoßen leider auch in Hessen immer wieder auf Ressentiments und Vorurteile. Es ist gut, gerüstet zu sein mit Fakten oder mit Strategien der Gesprächsführung. Aber eigentlich geht es um Emotionen, wie man Stück für Stück Verständnis hat. Eigentlich geht es um Emotionen, ja genau. Wie hört man immer wieder, die Debatten werden so emotional geführt. Die Leute haben alle, Fakten spielen keine Rolle. Aber wir, die wunderbaren Leute, die das alles gut finden, die... Die stellen sich halt schon irgendwie auf so eine höhere Deutungsebene und sagen dann, ja, wir sind die Beschützer der Gesellschaft. Wir nehmen das jetzt mal in die Hand und sorgen dafür, dass wir mit unseren guten Strategien auf Emotionen abzielen, damit die Stimmung im Gespräch nicht nach rechts kippt. Yay. Toll. Oder man könnte auch zusammenfassend sagen, wir machen Propaganda. Nein, ja. Hallo, das ist ein zu langes Wort. mit Emotionen die Leute auf Politik vorbereiten. Also es hört sich an wie Agitprop, also halt ganz normale Propaganda. Also wie sie Sowjets auch immer gemacht haben. Wir haben dann Fremde in dein Dorf geschickt und haben dann mit den Verantwortlichen im Dorf so lange geredet, bis man dann Kommunismus haben wollte. Manchmal sind dann auch Leute verschwunden, wenn die Gespräche nicht so erfolgreich waren. Und ja, also, aber ich weiß nicht. Emotionales, betreutes Hallo, ja, keine Ahnung. Das ist. Vor allem ist es Geldverschwendung. Ja. Betreutes Fühlen, das ist da. Also mir wäre es lieber, die Kohle würde in irgendwas Sinnvolles zur Bewältigung der Migrantenkrise fließen, als der Blödsinn da. Entrimm dich, fahr dem Wald, Alter. Weißt du, wo du eine Klimmzugstange aufhängst oder sowas? Macht mehr Sinn, wie mit alten Leuten einen Tag verbringen. Ich weiß nicht. Ich glaube, dieser Stuhlkreis am Anfang, das war eine gute Metapher buchstäblich für einen Circle Jerk. Also da kommt wirklich nichts bei zustande. Was soll da als Resultat dann dastehen? Ja. Die fühlen sich besser, weil sie sich gegenseitig einen Tag lang auf die Schulter geklopft haben. Ist ja, aber das bringt schön. Nichts. Das bringt nichts. Das bringt keinem halt irgendwas. Auch zwei Flaschen Bier für jeden erledigen wahrscheinlich. Statt ja, so einer Tagung. Ja. Da hängen ja dann auch wieder Stiftungen und so Tagungshäuser und was weiß ich, ist ja auch eine Industrie. Ja, man braucht halt wirklich einfach ein Bundesministerium für Bier. Das ja. Keine Welle oder Masse sind, sondern Menschen wie du und ich. Ja, das mit der Welle und der Masse, das haben wir ja auch schon gehört. Das ist hier aus von neuen deutschen Medienmachern und so Kram. Ja, Flüchtlinge werden als Welle und Masse verstanden und das ist das Problem. Aber man kann sie als solche verstehen. Man kann sie als solche verstehen und dann ja, damit. Ja, aber die meinen halt eben von wegen, dass halt die, ja, keine Ahnung, die Leute nichts gegen Flüchtlinge hätten, wenn die nur nicht als Welle oder Masse verstanden werden, weil sie das ja offensichtlich nicht sind. Also den Bedürfnissen. Das dauert, das ist kleinteilig und das ist ein langer Weg. Aber läuft da müssen wir ordentlich und bezahlen. Diesen Weg auch weiterhin erfolgreich zu gehen, werden sich die Akteurinnen und Akteure im Beratungsnetzwerk Hessen auch in Zukunft bei Netzwerktreffen über ihre Arbeit austauschen. Was ich für mein eigenes Engagement oder für mein Leben mitnehme, ist das, was wir heute hier auch ein Stück erleben. Es ist für mich ein unglaublicher Reichtum, mit vielen, vielen Menschen zusammenarbeiten zu können, mich mit anderen zusammenzutun und eine Offenheit zu haben, dass neue Dinge passieren können. Ist euch eigentlich was aufgefallen, wenn man diese Mengenbilder sieht, das ist doch schon, also Hashtag Vernetzungstreffen so white, oder? Ja. Flüchtlinge oder jetzt die Zielgruppen habe ich da gar nicht gesehen. Es geht wirklich nur um die Damen und Herren, die Kohle unter sich aufteilen, jobmäßig. Ja, also, weißt du, dann kannst du dich dort treffen, sagst, ich will Flüchtlingsheim aufmachen und dann tust du ein Haus mieten und dann tust du eine Gesellschaft engagieren, die das betreiben soll und dann kannst du noch 10% Aufschlag machen und dann bist du vernetzt in Hessen und du fühlst dich dabei gut. Ich meine, der Typ da, der könnte auch in der Kirche sprechen, es wird keinen Unterschied machen. Man fühlt sich so offen und so gut und Demokratie liegt in der Luft. Könnte auch sein oder Schulleiter. Ja, also das Geschwubbel danach. Ich wollte hier nochmal kurz über die hat hier irgendwie hingeschwenkt, den Extremismus entzaubern. Steht hier auf dieser Broschüre. Mit J.K. Rowling, Alter. Und hier sehe ich irgendwie Islam. Islam ist echt lahm. Aber Kadabra. Das muss dann als Entsprechung her irgendwie den Islam entzaubern mit Michelle Beck sein. Oh mein Gott, Leute, da rechts, da liegt so eine, sieht man so eine Überschrift, da steht Verantwortung übernehmen, Abschied von Hass und Gewalt. Ja, mach's gut, Hass, mach's gut, Gewalt, kommt gut nach Hause. Ja, wir hassen Hass und wir bekämpfen Gewalt, ja, ja. Okay, cool, ja. Ja, ich hasse den Hass, Ja, und ich bekämpfe die Gewalt, ja. Hässlich. Ich bin so hässlich. Dass neue Dinge passieren können und ich ein Teil davon sein kann. Das Ja, der Teil, der ist wichtig. Und ich ein Teil davon sein kann. Das ist so wieder so eine Existenzberechtigung. Zu sagen, ich habe was gemacht im Leben. Ich habe mein Geld bekommen. Ich habe einen Job. Ich bin so Fachberater für Demokratie, Leben. Und ja, solange mir das keiner wegnimmt, ist alles gut. Mit offenen Augen. Was? Angebote, Materialien und Orte für eine, was? Jugendarbeit gegen Rechtsextremismus. Okay. Sind die dann auch gegen uns? Weil in die Media hat ja gesagt, wir sind rechtsextrem. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Zum Rechtsextremismus. Es wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Tada. Gib dir mal ein Like. Komm. Gönn den mal. Ich bin nicht eingeloggt. Ja. Die haben keine Werbung draufgeschaltet, also ist alles okay. Du guckst da alles, solange keine Werbung davor ist, oder was? Ja, klar, natürlich. Es ist kostenlos, muss alles sein. Deactivate that pesky Adblock, ja, ja. Und gerade so, also es passt thematisch wunderbar zu diesem Ministeriumspropagandascheiß, dass wir jetzt die wichtige News auf finanznachrichten.de bekommen, dass die Familienministerin Schwesig nicht genügend Schlaf bekommt. Das ist wirklich so eine Nachricht wie, jemand, der arbeitet, ist manchmal erschöpft. Und es kommt jetzt in den Nachrichten. Das sagte also die zweifache Mutter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, das auch gleich im ersten Absatz. Nicht nur, dass sie Familienministerin ist. Ja, die hat ihre Doktorarbeit in monatelanger Kleinarbeiten neben dem Job als Familienministerin und zweifache Mutter erledigt oder so ähnlich. Ja. Ich weine gleich. Ja, ich auch. Ohne Spaß. Meine Mom, die hat 3 Rabensöhne und 2 Elstertöchter großgezogen und hat ihr Leben lang halbtags gearbeitet. Keine Ahnung. Die ist auch manchmal müde. So, kommt das in den Nachrichten? Also ohne Spaß, was sind das für Nachrichten? Wer kommt auf die Idee, dass man das in den Nachrichten lesen möchte? Ohne Spaß. Vor allem bei den Finanznachrichten. Da frage ich mich, was hat es damit zu tun? Da kann auch mal die Wäsche liegen bleiben. Ach du Scheiße, was ist das, eine Home-Story oder was? Meine Schwesig, Wäscheoptionen sind gerade gefallen. Ich meine, weißt du, du ergreifst einen Beruf, bist jetzt Politikerin und sagst, oh, das ist anstrengend, ich habe sogar noch einen Haushalt, ich habe gar keine Diener, die im Haushalt rumrennen, die mir dann die Wäsche machen. Was? Oh, keine Gott. Diener? Keine Diener? Weißt du, der Artikel ist ein Sinnbild dafür, was bei uns im Journalismus richtig falsch läuft. Man kann keine Debatte über mehr Kontext von Politik haben, man geht kaum drauf ein, wie sich Politik auswirkt, also zum Beispiel Flüchtlingskrise, haben wir so gut wie nie drüber gesprochen, dass zum Beispiel die UN unterfinanziert ist, was die Situation in den Ländern vor Ort ist, wie man den Menschen tatsächlich wirklich helfen kann, außer sie hierher zu holen. Aber wir haben die Zeit, darüber zu reden, dass Frau Schwesig manchmal müde ist. Wow. Ja, jetzt komm, gönn dir mal ein bisschen Ruhe oder so, ja. Und deine Kritik kannst du für dich behalten, damit machst du dir nur noch mehr Arbeit. Und die Frau schläft doch so wenig, ja. Ja, hör mal, du kippst hier wirklich gerade die Stimmung nach rechts, okay? Das ist nicht gut. Es tut mir leid. Ich muss schön die Stimmung im Zentrum halten. Okay. Ach, aber bei der FDP gibt es doch sicher noch Politikerinnen mit Verstand. Ja. Jetzt lernen wir auf jeden Fall etwas über die Landeszentrale für politische Bildung in Niedersachsen. Zur Erinnerung, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, ich glaube vor 2 oder 3 Wochen. Das war dieses Ding mit der komischen Stell dir Deutschland als ein Computerspiel vor. Wollen wir nicht den Clip nochmal gucken, der war so gut. Nee, aber den findet ihr im entsprechenden Stream. Ja, genau. Und Map the Gap, diese komische Scheiße da irgendwas mit, werd dir deine Privilegien bewusst und so ein Kram. Ja, und das ist jetzt hier von der FDP, die ja in Niedersachsen im Moment Oppositionspartei ist. Also ist eine rot-grüne Landesregierung mit einer knappen Mehrheit und wird neu gewählt, regulär im Januar nächsten Jahres. Also ich bin aus Niedersachsen, von daher weiß ich das. Und ich muss auch full disclosure ja sagen, dass ich auch in diesem Landesverband Mitglied bin von der FDP in Niedersachsen. Und ja, jetzt kommt jedenfalls der Clip hier von der Dame. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Parteiübergreifend und damit einstimmig haben wir der Neubelebung. Das ist schon mal das erste Ding, ne? Einstimmig für diese Scheiße. Aber warte, das ist dein erstes Ding, nicht, dass sie hier binär die Menschen anspricht in ihrer Geschlechtsidentität. Also mit Damen und Herren, damit fängt es doch schon mal an. Das ist das, was die Ungerechtheit in Deutschland fördert. Unwählbar. Unwählbar, genau, Sternchen ich. X und transparent und so. Das, nee, du, das sind so Liberale, nicht. Die machen so einen Quatsch nicht. Ah, okay. Und der Einrichtung einer neuen Landeszentrale für politische Bildung zugestimmt. Das, meine Damen und Herren, ist gut und richtig in diesen sehr politisch bewegten Zeiten. Was meine ist Damen mit und Herren, wir haben... Mit der alten Zentrale? Ich glaube, die gibt es schon lange nicht mehr. Das ist wahrscheinlich so ein Projekt, was irgendwie alle paar Jahre mal wieder aufgelegt wird oder so. Ah, okay. Viel Wert darauf gelegt, dass die vielfältigen und zahlreichen Akteure, die in der Vergangenheit politische Bildung geleistet haben, ihre Arbeit und ihre Projekte weiterführen können und von der neuen Landeszentrale für politische Bildung dabei unterstützt werden. Ja, also solche Leute, also zumindest auf Bundesebene mit der Bundeszentrale für politische Bildung, ist das ja unter anderem die Amadeo Antonio Stiftung. Ich weiß nicht, ob die in Niedersachsen auch Geld bekommen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es die in Hannover gibt und dass die in Hannover an der Universität auch irgendwelche Sachen machen, so Empowerment for People of Color und so ein Quatsch. Also, sind wir eigentlich People of Fur als Affen? Wahrscheinlich, ja. People of Color. People of Color. People of Color. Richtig ist deshalb, dass die neue Landeszentrale für politische Bildung sich als Marketingagentur für alle Akteure versteht und überparteilich tätig ist zur Stärkung der Demokratie. Und genau das, meine Damen und Herren. Marketingagentur. Für Demokratie. Für alle Akteure. Akteure? Keine Ahnung. Ja, also ich meine, wir haben uns das ja angeguckt. Ne? Stell dir Deutschland als Computerspiel vor. Moment mal, auch für alle Akteure und Demokratie, darf ich davon ausgehen, dass dann auch die AfD da ihre Plattform bekommt und die Grauen Panther und... Ja. Die Violetten, die wollen eine spirituelle Politik, dass Kartenlesen wieder wesentlich wichtiger wird bei der Entscheidungsfindung in Sachen Politik. Also vielleicht für die Angela mit einem Hofastrologen, ja. Ich meine, ja, ich finde, schlechter kann man ja dann auch nicht regieren, wenn man einen Hofastrologen hat. Ja. Und Herren, ist der wesentliche Punkt. Die Demokratie muss gestärkt werden. Demokratie ist nämlich keine Selbstverständlichkeit. Sie hat die Achillesferse Populismus. Und sie muss als gesellschaftliche Gesamtaufgabe gepflegt und vor allem gelebt werden. She's jeder einzelne Bürger like ist deshalb Christopher Walken in his movies. It's funny, hilarious. I got a fever and the only prescription is more cowbell. Ja, gut abgelesen. Ne? Deshalb gefordert und berechtigt, Demokratie zu leben. Mit der Demokratie die Lebensumwelt zu gestalten und Aufgaben und Herausforderungen zu lösen. Meine Damen und Herren, wollt ihr die totale Demokratie? Hat die vielleicht den gleichen Zettel gehabt wie der Typ eben in dem Beitrag? Vielleicht schon, ja. Ja, es sind halt so die Top. Vor allem mit Populismus, also ganz ehrlich, jeder Politiker ist Populist, es tut mir leid. Ja. Als Populist bezeichnest du die Politiker, mit deren Politik du nicht einverstanden bist. Es gibt da mit dem Schulz ja ein ganz brandaktuelles Beispiel. Wenn der keinen Populismus macht, was dann? Ja, also ich, keine Ahnung. Bei dem läuft es in der Karriere, der ist Populist. So rechts wie die SPD ist, ist das ja dann eigentlich Rechtspopulismus. Ja. Wir erleben derzeit eine nie dagewesene Ausweitung des öffentlichen Diskurses. Vor 10 Jahren gab es weder Facebook noch Twitter. Medienkompetenz, darüber sprach man gar nicht. Heute verfassen weltweit Facebook-Nutzer... Was? Das ist doch gerade rausgelogen. Medienkompetenz, da wurde schon drüber gesprochen, als ich irgendwie klein war und das Privatfernsehen eingeführt worden ist. Das hat dann vielleicht noch ein paar Jahre anders geheißen, aber Gespräche über dieses Thema, was machen Medien mit der Gesellschaft, gibt es schon immer. Die Frau ist... Man hat auch damals, als der Buchdruck erfunden worden ist und dann halt irgendwann Romane rumgegangen sind, hat man auch gesagt, also nachher wissen ja die Kinder und Jugendlichen gar nicht mehr, wenn sie einen Roman lesen, was Realität ist und was Roman ist, und die sitzen den ganzen Tag in ihrem Keller und werden blass und sind isoliert von der Gesellschaft. Da gab es auch die Geschichte, wo die Gamer vorgeworfen bekommen haben, dass Sexismus irgendwie in Spielen sie zu Sexisten macht. Oder die Zeit, in der man geglaubt hat, dass so Spiele wie Doom oder Quake zum Beispiel so Satans-Spiele sind, und das war in Amerika da auch so ein Ding von, ja, das regt Schüler an, so Massaker zu begehen und so, und das ist gewaltsam und wie schlimm. Nichts davon hat sich bewältigt, nichts. Es ist so gar nichts. Aber wir haben jetzt haben unsere Politiker gemerkt, dass es Facebook gibt. Und jetzt brauchen wir ein Gespräch über Facebook. Was macht Facebook? Ja. Also ich darf nur noch mal daran erinnern, stellen wir uns Deutschland als ein Computerspiel vor. Das ist das, was diese Bundeszentrale macht. Also jeder von der FDP sollte jetzt mal wirklich auf 4chan gehen, ja, und da auf Poll gehen und sich da mal rumtreiben, okay? So einfach mal, so damit die checken, welche Ebene da eigentlich dahinter ist. Ja, ich glaube, die merken wirklich nicht, worüber die da reden. So Facebook und Twitter ist nicht da, wo sozusagen die treibende Kraft im Internet, wenn es eine gäbe, halt herkommt. Ja? Nö, nein, das sind Messageboards. Ja, das auch, aber ich meine, also wenn sie davon erst wüssten, dann würden sie wahrscheinlich komplett ihren Verstand verlieren. Die Welt geht unter. So, was sie machen, ist die IP der Seiten blocken, dass du da nicht mehr drauf kannst. Ich bin mal gespannt, ob ich das noch erleben darf, dass in einem Parlament jemand dasteht und sagt, Meme Magic is real. So ein Vortrag über Pepe und Keck und so. Und dann kommt einer von links und haut ihm in die Fresse. Und der schreit dann Gamergate. Gamergate did nothing wrong. Eine halbe Million Kommentare und Twitter-Nutzer mehr als 300.000 Tweets pro Minute. Früher haben Staaten verlangt. Boah, genau. Das Internet hat so viele Dinge. Genau, wir brauchen politische Bildung, weil Internet. Vielleicht bräuchte man da auch so Versammlungsgesetze, dass du dich anmelden musst, wenn du streamen willst. Oder auf Twitter mehreren Leuten was gleichzeitig schicken musst. Und dann wird das geprüft von der Anetta oder irgendwem, und dann kriegst du einen Stempel oder halt nicht. Das korreliert ja echt jetzt toll mit dem Buchdruckbeispiel. So, die könntet ihr genauso dastehen und in einer anderen Epoche sagen, ja, die setzen jetzt so Bücher zusammen aus mehreren hunderten von Seiten. Ja, also wortwörtlich. Also es ist wortwörtlich dieselbe Debatte, ohne Spaß. Schaut euch mal, also nehmt euch mal eine Stunde, zwei Zeit und schaut nach den Vorurteilen über Romane aus dem Mittelalter an, und dann guckt euch so eine Debatte an und dann wird euch klar, überhaupt nichts ändert sich, das Medium entwickelt sich ein bisschen weiter, aber all die Ängste und Furchte vor den 300.000 Tweets und den 300 Seiten, das ist alles dasselbe. Also, die Minutenfilme sind jetzt schon 30 Minuten lang, wo soll das hinführen? Ja, das war doch diese Aristoteles-Sache mit, wo sie ihm vorgeworfen haben, er würde die Jugend verführen. Ja. Also. Wollen wir hoffen, dass wir nicht so enden wie er. Wahrscheinlich haben sie damals, als es den Buchdruck gab, haben sie eine Initiative für die Demokratie gegründet, die dann irgendwie hieß, stellt euch Preußen als einen Müllhaufen vor. Stellt euch Preußen als ein Brettspiel vor. Genau. Ihr könnt die Figuren bewegen. Und Stellt euch die DDR als eine gemeinnützige Stiftung vor. Stellt euch die DDR als eine Zivilgesellschaft vor. Frage Kirchen und Parteien diese Informationen bewertet. Das ist heute schlicht und ergreifend gar nicht mehr möglich. Das hat ja, es ist schade, dass die Kirchen nicht mehr bewerten können, wie das mit den Informationen ist, die so rauskommen. Vor- und Nachteile. Meine Damen und Herren, die Verfügbarkeit und der hohe Austausch von Informationen bietet enorme Chancen für unsere Gesellschaft. Aber die neue Informationsvielfalt bietet auch Risiken. Es wird nämlich für die Bürgerinnen und Bürger, für alle Nutzer, immer schwerer, Informationen oder Nachrichten zu bewerten und politische Konsequenzen abzusehen. Wow, Leute sind verwirrt, weil es auf einmal Pluralismus an Positionen gibt und du im Internet buchstäblich alles finden kannst, was du möchtest. Wow, wow, das ist eigentlich eine weitere, sagen wir, ein natürlicher Effekt von einem Netzwerk von Computern, bei denen Informationen ausgetauscht werden können. Wobei ich glaube, aber hier kommt auch so ein bisschen der Generationskonflikt raus, weil als sie noch wahrscheinlich Kind war oder zumindest die Generation ihrer Eltern, da war es ja noch so, dass die Kinder am Tisch immer das Maul halten mussten und ruhig waren. Und wenn nicht, dann hast du sie halt geschlagen, damit sie ruhig sind. Und ich glaube, die Leute, die sind dann halt extrem verwirrt, wenn sie merken, oh Gott, es gibt ein Internet und da darfst du selber was sagen und dann können das alle lesen. Oh mein Gott, wie kann das nur sein? Und ich denke mal, das war eben eine Anspielung auf diese Fake-News-Debatte, die ja auch irgendwie alle möglichen Leute gefressen haben. Ja. Als Experte von Seniorenthemen möchte ich anmerken, dass die Frau in der Zeit aufgewachsen ist, als die Eltern dir gesagt haben, du darfst in der Woche nicht mehr als 5 Minuten telefonieren, das ist sonst zu teuer. Also die ist es gewöhnt, schon seit frühester Kindheit gesagt zu bekommen, wie viel sie kommunizieren darf und wie viel nicht. Das mag heute grotesk erscheinen, aber es war wirklich so. Das war bei mir auch noch so. Also meine Eltern haben rumgenervt, wenn ich zu viel telefoniert habe. Und was, Ferngespräch, weil die Freundin irgendwie 70 Kilometer weg wohnt? Also das dazu, die ist das einfach gewöhnt. Und das war damals noch ein Ferngespräch. Früher ging ich zum Tante-Emma-Laden, heute kommt der Tante-Emma-Laden zu mir. Wie kann das sein? Früher musste man am besten warten, bis es 18 Uhr war, weil nach 18 Uhr war das Telefonieren nämlich billiger. Muss man wissen. Damals war die Demokratie noch in Ordnung. Ja, die musste nicht gestärkt werden ständig. Ja. Ja, aber damals hatte der Tag generell mehr Struktur. Da hatten wir noch den Ostblock und da wussten wir, wer der Feind ist. Es war alles einfacher. Weißt du? An ein Beispiel in jüngster Vergangenheit. Am Tag nach dem Volksentscheid über den Brexit gab es so viele Google-Anfragen wie noch nie, nämlich darüber, welche Folgen der Brexit wohl für die junge Generation und für Großbritannien haben würde. Mann, was ist denn das für eine komplizierte Google-Anfrage? Welche Folgen wird der Brexit für die junge Generation und vor allem in Großbritannien haben? Das findet doch nichts. Vor allem stellt ihr das auch so seltsam dar. Ich meine, ich verstehe schon, worauf es sich da bezieht. Ja, das ist auch so ein Ding, was halt irgendwie durch die Medien gegangen ist. Eine von diesen noch eher freundlichen Narrativen. Weiße Männer machen alles kaputt. So von wegen so, ja, die Leute haben keine Ahnung, geben sie einen Brexit. Ja, aber das Ding ist halt wirklich, Ignoranz ist im Zeitalter der Informationen eine eigene wirkliche Entscheidung. Und klar, okay, ja, nicht jeder hat vielleicht einen Zugang zu Internet, ja, aber man kann sich den holen für ziemlich wenig Geld. Es ist so ein Handy und ein Internetvertrag und so, das wird ja sowieso schon alles zusammengeworfen. So, also wenn du ein Handy hast, sind die Chancen echt gut, dass du schon Internet drauf hast. Ja, aber wenn du dann nur Dougie B und irgendeinen Scheiß guckst, dann hilft dir das auch nicht weiter. Das ja, aber, hey, sag mal, sag nichts gegen Dougie Phones, okay? Die sind nice. Die sind nice. Mein Gott. Die sind echt gute Telefone. Für die jungen Leute in Großbritannien kam diese Information zu spät. Sie hatten gar nicht gewählt. Ja, mit einer Bundeszentrale oder einer Landeszentrale für politische Bildung wäre das nicht passiert. War die Demokratie für. Übrigens, Bundeszentrale für politische Bildung, die ja auch diese ganze Nein-Heißt-Nein-Scheiße richtig gepusht hat. Für Sie ein Selbstläufer? Genau das ist sie eben nicht. Und der Brexit zeigt, dass in einer Tragweise, die weit über die Landesgrenze hinausgeht. Genau, eine Tragweise. Meine Damen und Herren, moderne Medien können die User in falscher Sicherheit wiegen, was gefährlich ist, da Demokratie und Freiheit eben nicht selbstverständlich sind. Medien können aber auch gezielt falsch informieren. Sogenannte Fake News erschweren zu erkennen, was wirklich und tatsächlich geschieht. Da soll jetzt diese Stelle in Deutschland als ein Spiel vor Initiative jetzt irgendwas gegen erreichen, oder wie? Wir hatten in den letzten 2 Jahren in Deutschland 23 Fake News. Das zerstört die Demokratie, es höhlt sie komplett aus. Sowas wie Einkommensverteilung, das schadet der Demokratie nicht, weißt du? Aber die 23 Fake News, oder waren es 21, ich weiß nicht mehr genau, aber halt so 2 Dutzend etwa. Weniger wie 2 Dutzend. Das zerstört die Demokratie. Nicht die Einkommensverteilung, nicht Masseneinwanderung, nicht, keine Ahnung, dass jeder zweite Job eigentlich überflüssig ist, wenn man rationalisieren tut. Das ist alles egal, aber Fake News. Go. Genau. Und ob die Ministerin gut geschlafen hat, das darfst du nicht vergessen. Ja. Auch wenn wir als Freie Demokraten die Einrichtung einer neuen Landeszentrale für politische Bildung unterstützt haben, so darf doch nicht der Eindruck erweckt werden, dass die Landeszentrale alle Probleme lösen könnte. Sie kann aber einen wichtigen Beitrag leisten. Das soll aber niemals das Feigenblatt der Regierungsfraktion sein. Das ist Politik, meine Damen und Herren. Wir machen hier gerade ein Feigenblatt für die Regierungspolitik, aber Sie dürfen es auf keinen Fall ein Feigenblatt für die Regierungspolitik nennen. Nee, das ist wieder so nach dem Motto, ja, ich weise nochmal darauf hin, dass wir für den Fall, dass es, also so nach dem Motto hier, für Fehler und Probleme, da wird keine Haftung übernommen. Wir haben es zwar mit abgenickt, aber nur nochmal der Hinweis, wir sind auch Oppositionspartei hier, ja. Damen und Herren, Medienkompetenz erlernt der Einzelne nicht durch eine Landeszentrale, sondern im Umgang mit den Medien. Daran aber scheitert die Landesregierung. Erst 2020 sollen alle Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten und alle Schulen mit ausreichend Internetzugang ausgestattet sein. Warum sollen denn 2020, die haben doch alle digitale Endgeräte. 2020, das ist die Zukunft. Wofür brauche ich im Unterricht denn so viele digitale Endgeräte? Das kann doch im Informatikunterricht bleiben. Bringt denen doch die Grundlagen bei, wie das früher war. Was sollen die da Multiple-Choice-Tests? Dann hör mal, der Punkt von der ist ja nicht, dass es Internet und so ist. Der Punkt ist ja, dass es ja dann gefährlich ist, weil die Kinder ja dann mit Informationen konfrontiert werden und dann es nicht so wirklich sich zu filtern lässt. Von denen, genau, das kann doch keiner filtern dann. Du brauchst ein digitales Endgerät, wo alles richtig, wo nur richtig viele News rauskommen, die neuen Akteure da. Ich sehe das kommen, weißt du, irgendwo in der sechsten Klasse steht dann ein Lehrer vor den Kindern und sagt, das hier, das ist T-Witter. Da müsst ihr euch mal anmelden. Ihr müsst doch wirklich tolle Hasstexte. Ihr müsst doch verstehen, wie Menschen ans Internet rankommen. Das wird einfach, das materialisiert sich um einen herum. Ja, das ist keine Entscheidung von den Eltern, den Kindern, das zu genehmigen und zu erlauben. Und sie haben auch keinerlei Einfluss darauf, wie das Kind das Internet nutzt. Sie können nicht einsehen, auf welche Seiten es sich herumtreibt und was es da und wie lange es wo bleibt. Das gibt es nicht. Es gibt keine Parenting-Tools. Es gibt keine Internetsperren. Damit die demnächst alle super gut rechnen können, dass man dann sagt, so 2 Endgeräte weniger ein Endgerät sind gleich wie viele Demokratie. Das Krasse ist, dass abgenommen bekommen, dann wahrscheinlich das eine Endgerät, was weniger ist. Das Krasse ist halt wirklich, dass es so irgendwie jetzt wirklich halt, wenn man sich das so überlegt, schon the current year plus 3 ist und dann haben wir es, dann sind wir schon so weit. Ich finde es halt auch keine Endgeräte. Where's the flying cars? Ja. Ja, das ist doch die Frage, die wir uns alle stellen, wenn wir schon in der Zukunft sind. Where's the fucking flying car? Ich finde es auch so lustig, ich stelle mir so vor, dass irgendeine Grundschülerin Grundschülerin, so 3., 4. Klasse, ne, sich auf einmal so für Geopolitik in Afghanistan interessiert und für Fake News von Erdogan und Deutschland und Russland und so. Oh mein Gott. Aber Moment mal, du weißt doch, dass in so einem Schulnetz kriegt ihr doch nur Spiegelzeit, Tagesschau. Natürlich. Ja, Kinder, die kriegt da kein Tichy, sowas Rechtsradikales oder so ein Danisch oder so, das ist alles geblockt. Da kannst du aber von ausgehen. Sonst gibt es einen Shitstorm, wenn die da auf Achse des Guten surfen in der Schule. Ich meine, da können sie den Schulleiter gleich heimschicken. Das wäre mal lustig, mal wirklich zu schauen in der Zukunft, wirklich, wenn wir auf der Ebene sind, dass das Internet sehr weit verbreitet ist, dass Leute dann zum Beispiel so soziologische Experimente anstellen und sagen, hier, diese Schule wie bei Fallout, so, ne, diese Schule, diese Klasse wurde komplett geredpillt und so, und wie verhält sie sich dann auf dem Schulhof? Ja? Und dann hast du so eine Gruppe an Shitlords und so, und die verteilen dann so Ticken, so Memes und so, und quatschen darüber, ob der Holocaust existiert hat oder nicht, so. Oh, boy, ey. Sie haben Endgeräte an die Schulen gebracht und little did they know, dass sie da. Das ist eigentlich mit den Kindergärten. Warum haben da noch nicht alle digitale Endgeräte? Anfangsgeräte. Ja? Ich glaube halt wirklich, die bereut es teilweise, dass man nicht mehr Kinder dafür schlagen kann, dass sie nicht ihre Hände auf den Tisch haben, ja. Nein, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also ja, es ist halt alles so ein Geschwurbel, ne? Und wieder schon, also ich meine, ich weiß ja, was die FDP Niedersachsen so für Sachen raushaut. Und ja, du musst halt so deine Themen dann irgendwie alle mal wieder erwähnen und irgendwie diesen breiteren Kontext bringen. Und dann haue ich noch ein bisschen Brexit mit rein, um den Leuten klarzumachen, so, hier, das ist total wichtig und so weiter. Da hängt alles dran ab. Aber ich, jetzt mal wirklich so ernsthaft betrachtet, ist jede Position zwar annehmbar, aber nicht zwangsläufig nachweislich vertretbar. Und das ist wirklich dieser einzige wirkliche reale Filter, durch den Information dann durchfällt. Und wenn Leute an was glauben, dann tun sie das halt. Das ist ja dann noch nicht mal das Problem. Das Problem ist, wenn sie nicht argumentieren können und diese Information sich weiter verbreitet. Aber selbst das wird sich selbst regulieren. Denn wenn es so eine kritische Masse erreicht, ja, wird es halt einfach dazu kommen, dass Leute sich mal überlegen, okay, stimmt das denn, woran ich glaube? Ja, das ist einfach nur ein Wachstumsprozess und die redet da hier von das Internet und so. Auch mit Brexit, keine Ahnung, also wir brauchen eine politische Landeszentrale für Bildung und ein iPad in der Schule, weil sonst der Brexit wieder passiert und die Briten wieder eintreten oder keine Ahnung. Ich weiß nicht. Weißt du, es geht dann doppelt aus. Wir brauchen wegen Fake News Tablets in der Schule, damit wir kein Frexit haben. Genau. Because reasons. Und am besten noch ein Fahrrad oder so. Und das ist ja nicht nur, das ist ja nicht die einzige Ebene, auf der das läuft. Ich mache ja zurzeit eine Ausbildung und ratet, was wir von der Europäischen Union finanziert bekommen. Als Teil dieser Ausbildung. Ein digitales Endgerät. Ah, okay. Was macht er dann damit? Das dürfen wir benutzen, um darauf E-Books zu lesen. Aber das geht erst in unseren Besitz über, wenn wir die Ausbildung beendet haben, erfolgreich. Okay. Warte, ihr bekommt einen E-Book-Reader von der EU geschenkt. Ein Tablet. Ein sehr günstiges Tablet. Aber das ist ein EU-Book-Reader. Ja, genau. Aber ja, wie gesagt, also dieses... da verdienen sich auch, glaube ich, die Technikkonzerne an solchen Programmen, verdienen die sich eine richtig goldene Nase. Und in einer Zeit, in der Hardware halt nicht mehr so gut geht, weil einfach die Leistungssprünge nicht mehr da sind, die wir in den Nullerjahren zum Beispiel hatten, wo bei jeder Prozessorgeneration sich die Leistung vermehrfacht hat, musst du andere Wege finden, den Scheiß in großen Massen loszuwerden. Ja. Aber Maus, wir müssen doch mal gucken mit dem Tablet, wir müssen das jailbreaken. Nachher ist da keine Ahnung, so EU-Überwachungsding. Ich habe das unterschrieben. Ich habe unterschrieben, dass ich es nicht jailbreake. Also das ist die Route. Okay, da kommst du mal zu mir und irgendwie wird es dir gestohlen von nicht mir. Und dann gucke ich mal, ob ich das jailbreaken kann. Und dann, nee, das wäre echt interessant, ob die da irgendeinen Scheiß drauf installiert haben, weißt du? Dass dann die EU guckt, ah, was liest denn so mein Bürgerchen, weißt du? Das ist schon lustig. Also. Oh, er schaut Uni-Vorlesungen über römische Architektur. Er will sich ja irgendwie einen Anschlag verüben in Pompeji oder so. Garantiert. Den das Vesuv zum Ausbruch. Das ist eine Ewigkeit bei dem Tempo, das wir in der sich wandelnden Medienwelt erleben. Meine Damen und Herren, statt mit dem Tempo Schritt halten zu wollen, stattet die Landesregierung nur ausgewählte Schulen mit einem Modellversuch aus. Meine Damen und Herren, auch Fake News begegnet man am besten durch Fakten. Die rot-grüne Landesregierung beherzigt aber genau das häufig nicht. Wie oft mussten wir als FDP-Fraktion schon die Landesregierung auf die Herausgabe von Auskünften verklagen? Ein ums andere Mal haben sie verloren. Meine Damen und Herren, die beste Alternative gegen Fake News, das sind nicht die sogenannten alternativen Fakten, sondern es sind die tatsächlichen Fakten. Das wenn Ihnen die Information der Bürgerinnen und Bürger wichtig ist, dann geben Sie die verlangten Auskünfte. Meine Damen und Herren, letztlich ist der Umgang mit Hetze, Fake News und Social Boots eine... Social Boots. Social Boots. Das ist gut. Social Boots. Und das ist auch der Grund, warum das, was er erzählt, so unglaublicher Schwachsinn ist. Ich finde das... Almut, ich habe als Mensch... Nehm das dir nicht übel, dass du aus einer anderen Generation kommst, aber einfach nur Boots anstatt Bots sagen, das ist einfach so ein Fauxpas, der dir nicht passiert. Wenn zum Beispiel jemand sagt, ich kann fahren und er nicht weiß, wie er die Tür vom Auto aufschließt, dann denkt sich jeder, okay, das ist merkwürdig. Und so kommen mir die Politiker heute vor, die sagen, oh mein Gott, da gibt's ein Internet und das ist furchtbar. Und dann werden sie in einem Interview gefragt, ob sie mal im Internet waren. Dann sagen sie, ja, da war ich einmal drin, mir hat's nicht gefallen. Dann bin ich so viel Boots, überall Boots. In den 80er Jahren haben die Leute doch alle diese Moonbots getragen. Genau, nee, ohne Spaß, ihr habt halt keine Ahnung, von wovon ihr redet, wirklich gar keine Ahnung. Bitte lasst einfach nur die Finger weg vom Internet, ohne Spaß. Ich gebe euch mal ein Beispiel. In Rumänien, da hat man, nachdem die Sowjetunion gefallen ist, hat sich der Staat einfach nur um so grundsätzliche Sachen wie Schule, Medizin, Straßen gekümmert, dass so das Land wieder auf Vordermann kommt. Die Regierung hat sich wortwörtlich überhaupt nicht ums Internet gekümmert. Das Endeffekt davon ist, dass du in Rumänien für 15 Euro eine Tausenderleitung bekommst. Und wir das hier in Deutschland nicht schaffen, irgendwie Geld in die Infrastruktur zu pumpen. Aber meine liebe Almut mir irgendwas von Social Boots erzählt. Wow. Aber mir ist aufgefallen, weißt du, warum das Niveau ihrer Rede so niedrig ist? Weil das die Almut from below ist. Oh, Leute, Entschuldigung. Die Kalauer werden aber auch nicht besser, oder? Partei Ausschlussverfahren, ich sehe ja schon kommen. Ich hab sie lieb, die Almut. Ich hab sie lieb. Sie meint sie auch nicht böse, aber man merkt einfach, dass sie keine Ahnung hat. Und es tut weh, sich das anzuhören. So, keine Ahnung. Na komm, dann machen wir fertig das Video, dann weiter. So Leute machen Gesetze in Deutschland über gesellschaftliche Fragestellung. Wenn Sie als Landesregierung einen Beitrag leisten wollen zur Bewältigung dieser Aufgaben, dann machen Sie Ihre Hausaufgaben, insbesondere in der Schulpolitik. Zurück aber noch ein letzter Satz zur Landeszentrale für politische Bildung. Der Leiterin Frau Ulrika Engler und ihrem Team wünscht unsere Fraktion viel Erfolg und Glück. Wir wünschen ihr ein starkes Netzwerk mit all den vielen Akteuren im Bereich politische Bildung und wir wünschen hohe Nachfrage. Ein super tolles Netzwerk, so wie das in Hessen, was wir gerade gesehen haben. Und den Teilnehmern auch viel Spaß. Meine Damen und Herren, Demokratie beginnt. Die Demokratie steht am Abgrund. Viel Spaß allen Teilnehmern. Beginnt mit dir. Das ist genau richtig. Und nun und das war wir wirklich uns ihr letzter Satz, Frau Kollegin. Ja, also ja. Das ist auf jeden Fall der Kanal von der FDP-Fraktion Niedersachsen. Wen es interessiert, hier sind auf jeden Fall auch noch ein paar Videos von anderen Leuten, die nicht Alter, so... Das eine hat ja 23 Views, da hat 1,74 Views. Die ja, guck mal, richtig ab. Einbruchskriminalität effektiv bekämpfen. Endlich will einer mal Kriminalität verbieten. Da bin ich beruhigt. Naja, aber ich sag mal, dieses hier mit nur zwei Aufrufen von Herrn Wirkner ist bestimmt ganz interessant. Sozialbetrug muss lückenlos aufgeklärt werden. Da gibt es nee, auf jeden Fall. Das ist Rassismus. Das ist ordentlich. Da kippt die Stimmung. Das Sozialbetrug ist bestimmt ordentlich was gegen die rot-grüne Landesregierung. Ja, das war dieses Ding hier noch, was wir empfehlen. Sagen. Aber nicht durchspielen. Vor allem wegen der dämlichen Werbung hier. Das hat uns hier der, wie heißt er, Tyler Soldiers geschickt. Auf Twitter heißt er so, @TylerSoldiers. Ja, ich habe ganz ehrlich nicht geschafft, es ganz zu hören heute, aber so die ersten paar Minuten, du kannst einfach mal hier mal einen Moment laufen lassen. Man merkt, dass die Frau ziemlich harte Bandagen hat. Sie hat einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Aha. Ja, spul das mal zurück für eine halbe Minute oder so. Die Menschen nicht bedrohen. Wir dürfen ja weiterhin hier bleiben. Denen geschieht ja nichts. Und deswegen ist meiner Meinung nach auch die freie Meinungsäußerung über den Islam in Deutschland nicht mehr gewährleistet. Nun sind Sie sehr profiliert mittlerweile als Islamkritikerin, also als Kritikerin einer Glaubensgemeinschaft. Sie haben dazu Bücher verfasst. Man kennt Sie aus zahlreichen Fernsehsendungen. Ist da nicht die Gefahr, dass die eigene Opfergeschichte auch den Blick auf eine Religionsgemeinschaft, in dem Fall den Islam, verstellt? Ich finde, das ist überhaupt kein Argument und vor allem empfinde ich das sogar als Hetze gegen die Opfer. Also man muss sich mal vorstellen, man würde einem Opfer, das unter den Nazis gelitten hat, sagen, Es hätte einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, Germanophobie, das war alles. Ja, also das, jetzt, das reicht ja eigentlich auch. Aber die Frau, die Sabatina, die hat es eh übelst drauf. Also wenn ihr irgendwo von einer Bekannten hört, dass sie Probleme hat mit Zwangsehe und so, also die Sabatina, die hat dann ein Hilfsnetzwerk gegründet, sabatina-ev.de. Das ist eine ziemlich gute Frau. Also so als Tipp. Also ich finde allein schon diese Retourkutsche, die sie ihm da gibt, finde ich einfach klasse. Also ich werde es mir auch auf jeden Fall, wenn ich mal eine Minute habe, das auch noch zu Ende angucken. Ja. Okay, dann steigen wir mal ein mit den Sachen, die wir sonst noch so haben. Ja. Also das ist sowas, wo ich halt einfach meinen Kopf vor eine Wand schlagen will. Wir brauchen eigentlich nur die Überschrift. Dieser Plan: Thüringen will Menschen mit Scheu vor Ausländerbehörden nicht von medizinischer Versorgung ausschließen. Grundsätzlich finde ich das richtig. Ja? Man sollte niemanden von medizinischer Versorgung ausschließen. Aber es muss doch möglich sein, dass da die Identität festgestellt wird. Ja? Punkt. Ja. Also und wenn er keine Papiere dabei hat, dann muss man die Polizei hinzuziehen können. Aber Scheu vor Ausländer, was soll denn das heißen? Vielleicht wird er gesucht, vielleicht irgendwas, ja. Aber warum müssen wir so einen Blödsinn machen, wenn wir doch auch, wir können sagen, natürlich behandeln wir dich, aber wenn du dich nicht ausweisen kannst und auch nicht kooperierst, dann gehst du von hier aus leider mit Handschellen nach Hause, ja? oder halt auf die Wache, bis wir rausfinden, wer du bist. Aber das halt dann sich jetzt irgendwie überall, alle bauen sich Schlupflöcher durch Gesetze. Ja? Und die Merkel hat damit angefangen und die Politik überhaupt. Und jetzt, okay, auf einmal auch Krankenscheine. Naja. Ich würde halt behaupten, wenn du jetzt ankommen würdest, sagen würdest, okay, schau, du warst jetzt nicht bei der Ausländerbehörde und so, wir verstehen das ja und willst ja zum Doktor gehen und so. Und einfach damit wir auch deine Krankenakte dir zuordnen können, tun wir dir jetzt einfach noch einen RFD-Chip unter die Haut drunter machen, mit dem können wir dich auch orten. Falls du dich nicht so wohlfühlst oder so, wissen wir, wo du bist. Also weißt du, und wenn du das den Leuten so vorschlagen würdest, wette ich mit dir, dass alle plötzlich zur Ausländerbehörde gehen würden. Aber es ist keine Ahnung. Du kannst dir aber die Reaktion auf so einen Vorschlag ja sowieso vorstellen. Dann, ja. Ja, schon. Also ist auch kein ernst gemeinter Vorschlag von mir, aber ich keine Ahnung, abtauchen, easy machen, finde ich halt irgendwie fragwürdig. Also wir haben auf der einen Seite müssen wir rechtsextreme Neonazis, die abtauchen, da gehen wir hinterher und bei Migranten sagen wir, mach halt. Ich weiß nicht, was für Gründe es für Menschen gibt, abzutauchen, aber Gründe wären zum Beispiel, du bist psychisch krank, du bist so schizophren und hast Wahnvorstellungen und denkst, die sind alle hinter dir her, dann musst du eigentlich in eine psychiatrische Anstalt. Was für Gründe gibt es noch? Du flüchtest vor Verfolgung, irgendwie der lange Arm deiner Familie ist immer noch hier, irgendwie du rettest dich vor einer Zwangsehe, ja, dann hilft dir doch der Staat auch mit Einrichtungen. Also ich wüsste gerne, was es für Gründe gibt, die ich bisher noch nicht gesehen habe, die so ein Abtauchen als klug darstellen oder als normalen, rationalen Gedanke. Weil ich sehe da einfach nur, du gehst keiner guten Sache nach. Du willst Drogen verkaufen, Kriminalität, Terror. Das sind so die Dinger, die mir einfallen, warum du abtauchst. Vielleicht bin ich da auch einfach nur blind oder so, aber ich sehe da nichts Gutes am Kommen, wenn du abtauchen tust. Das ist einfach mein Problem. Ja, also die Frage, die mir sich halt stellt, ist, ob man in Thüringen jetzt wirklich keine größeren Probleme mehr hat als diesen einen Bereich. Denn so, was ist zum Beispiel mit Leuten, die halt wirklich einfach nur obdachlos sind? So, bekommen die schon eine medizinische Versorgung? Und die haben jetzt wirklich nur so Menschen mit Scheu vor Ausländerbehörden jetzt als Zielgruppe? Und wie groß ist diese in Thüringen? So, das... Nee, also... Ja, ich wollte jetzt die 99 Cent nicht ausgeben für die thüringische Zeitung, ne? Ja, das ist mehr so eine kleine Groteske, finde ich, so für zwischendurch zum Thema Gleichberechtigung, heißt Gleichberechtigung und nicht Gleichstellung. Ja, das Wichtigste steht auch hier schon in der Überschrift. Also die Umbauarbeiten ziehen sich länger hin als gedacht. Die haben jetzt schon irgendwie seit 2 Jahren ihr Freibad zu oder so, glaube ich, gehabt. Und im Sommer wird dieses große Becken, was wir hier gerade sehen, stillgelegt. Und auf Betreiben der Bürger hin dürfen die aber die Liegewiesen trotzdem benutzen und sogar kostenlos. Das heißt, man kann sogar im Sommer dann halt wenigstens sich auf die Wiese legen, auch wenn das Becken halt zu ist. Das Komische ist, angrenzend gibt es ein sogenanntes Frauenbad. Also Freibad, halt nur für Frauen. Und da haben doch wirklich Leute gewagt vorzuschlagen, dass man das doch eigentlich für das eine Jahr, dass das jetzt noch dauert, vielleicht zu einem gemischten Bad machen könnte, ne? Ja, aber genau, man kann es auch in dieser Saison, wird es nur für Frauen zugänglich sein. Das Sportamt begründet diesen Entscheid damit, dass ein solches Angebot einzigartig in der Region sei und deshalb nicht für eine Saison darauf verzichtet werden könne. Was soll der Scheiß, Leute? Wenn die Muslime ein getrenntes Bad wollen, dann sollen sie es bauen. Und wenn es für die Allgemeinheit mehr oder weniger kein Schwimmbad gibt und ein Schwimmbad, das nur für eine Gruppe ist, steht nebendran, also nicht mal Muslime, sondern Frauen in dem Fall, aber ich denke halt, das ist der Kontext, der dahinter steht, ja. Dann kann das ja wohl auch nicht sein. Dann sollen sie da gefälligst dann irgendwie an 2 Tagen in der Woche ist für Frauen und den Rest der Zeit ist für alle oder sowas. Ja? Das wird schon nicht haram werden. Vor allem sind die Einrichtungen ja so, wenn es um Schwimmbäder geht, eigentlich gleich für Männer und Frauen. Ich meine, was braucht man da? Du brauchst Umkleidekabinen, du brauchst Dusche und du brauchst... Ziehen halt überall da, wo du... Du müsstest halt doppelte Einrichtungen haben, aber da muss man dann halt mal was machen. Ach, ich finde das halt nur so... Ich finde das einfach nicht gut. Ich bin der Meinung, wenn du die Möglichkeit hast, so ein Bad zu öffnen für alle, dann mach das. Wir haben ja auch im Hallenbad gibt es auch Frauenschwimmtag oder Frauenhalber Schwimmtag oder wie auch immer. Finde ich auch nicht besonders, aber lasse machen. Ja, aber zu sagen, nee, das geht nicht, weil es gibt ja sonst keins hier in der Gegend, wo Frauen dann hingehen können, ohne dass da Männer sind oder... Also wäre ich jetzt nicht verheiratet, wüsste ich, was ich machen würde. Ich würde da hingehen und sagen, ich bin präoperativ für Transgender. Wenn ihr mich da nicht reinlasst und ich da rumchillen kann, dann ist das ein Hassverbrechen. Und meine Kinder sind auch präoperative Transgender und meine Großeltern auch. Wir hätten gerne einen großen Liegeplatz. Ja. keine Ahnung. Ja, wie gesagt, das war eigentlich auch nur um der Groteske willen. Das Amtsschimmel. Juhu! Da ist es ja. Ja, genau. Schon drauf gewartet. Ja, was soll man dazu sagen? Viele von euch werden es ja sicherlich schon mitgekriegt haben, dass wir hier auf dieser Internetseite, die sich nicht an deutsches Recht hält, indem sie kein Impressum hat, und hier Verleumdungen betreibt, links unten in die Media hier gelistet waren. Ich frage mich auch, was genau 021 Freuds.de X9 Microsoft Explorer 4 bedeuten soll. Aber ich denke mal, hier wahrscheinlich das identitäre Hirn irgendwie ausgesetzt haben für eine kurze Zeit. Ich meine, das Antifaschistische, tut mir leid. Nazis den Stecker ziehen. Uiuiui. Ja, genau. Das ist derjenige, der das hier geschrieben hat. Was soll der erste Satz bedeuten? Normal 021 false DE X9 Microsoft Internet Explorer 4 Holler Antifaschistis. Das ist vielleicht ein Code irgendwie. Wir verstehen ihn nicht, weil wir halt nicht komplett hirnverbrannt sind. Ich möchte euch auf eine Veranstaltung der rechtsextremen, faschistoiden und ausländerfeindlichen identitären Bewegung hinweisen. Erste Lüge, weil die Veranstaltung haben nämlich die Weltraumaffen gemacht. Stimmt. Ja. stattfinden soll. Teilnehmen werden unter anderem Daniel Fiss, der Pressesprecher der Identitären Bewegung und die Weltraumaffen, die diese Veranstaltung austragen. Es handelt sich bei der Veranstaltung um einen Livestream. Oh mein Gott, was? Sargonauts of a Card, Angry Foreigner, Trump, was? Ja, das wird nicht besser. Ja. Buzzword, ja. Buzzword. Trauten T, der aber ihr von Twitter gebannt wurde, weil er antisemitisches und migrantenfeindliches Gedankengut salonfähig machen wollte. Er bestreitet zwar nicht den Holocaust, jedoch setzt er Antifaschistinnen mit der Sturmabteilung der NSDAP gleich. Was sind denn das für zwei Paar Schuhe, hä? Kleiner Berliner Punk, der das geschrieben hat. Er bestreitet zwar nicht den Holocaust, aber er setzt eure dummen, idiotischen Schläger mit der Sturmabteilung der NSDAP gleich, ja. Oh, ich sehe das Problem nicht. Warte, wurde Kraut nicht gebannt, weil irgendein ein Araber... Der hat doch lange schwarze Schwänze an Leute gepostet. Das sagen. Aber ich dachte, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt falsch liege, aber ich dachte, dass Kraut gebannt worden ist, weil irgendein Araber hat am Holocaust halt rumgemeckert und meinte, da muss man noch Fragen stellen und so. Und dann hat Kraut ihn einen Sandneger genannt und meinte, nee, Alter, geh mal weg, Alter, mit deiner Infragestellung von geschichtlichen Fakten. Und deswegen wurde er gebannt, soweit ich weiß. Vielleicht liege ich auch falsch, aber so habe ich das im Kopf. Aber ja, also er hat jemanden beleidigt, der den Holocaust leugnen wollte. Und der ist dann zu Twitter gegangen und meinte, das ist Islamophobie. Also, ja. Hier muss ich mal dort, das machen wir eigentlich nicht so gerne, aber ein Shoutout an den Chat an Marc Ra, der sagt, dass hier wahrscheinlich das Geschwurbel im ersten Satz damit zusammenhängt, dass HTML Hitlers totalitäre Markup Language heißt. Nun zu den Weltraumaffen. Diese Bande streamt regelmäßig zu Themen wie Einwanderung, Islam, Feminismus, Computerspielen, Gamergate, Rassismus gegen Weiße und angeblicher Männerfeindlichkeit. Wie ihr bei der Themenwahl erkennen könnt, hat sich hier eine deutschsprachige Clique formiert, um eine Skeptikerkultur in Deutschland trendfähig zu machen. Ein Gewürm, welches sich im Dunstkreis dieser klassischen Liberalen formiert hat, ist unter anderem der Doktorand. Dieser fiel mit frauenfeindlichen Äußerungen und fremdenfeindlichen Spitzfindeleien schon mehrfach auf, indem er Feministinnen wie Susi Greim, Jasmina Banaschuk und andere beleidigt und beispielsweise Kommentare schreibt, in denen er die LGBT sind mit so viele Bewegungen angeht und ihre Existenz als Geisteskrankheit behauptet, indem er die Behauptung aufstellt, es gäbe nur zwei Geschlechter. Ja, genau. Und er beleidigt die. Aber sowas wie Spitzfindeleien und Gewürm ist natürlich alles... ist total werteneutral. Ja. Der redet mit einem Nazi. Jetzt hör doch mal auf, den Nazi in Schutz zu nehmen. Man muss schon wirklich sagen, der Doktorand ist wirklich sehr biologistisch. Ja, wie der hier sich mit Leuten auseinandersetzt, die ihm Kommentare schreiben und ja, wie er das mit Humor nimmt und sich da nicht runterkriegen lässt von all der ganzen Hetze gegen ihn. Das ist ja echt schlimm, ne? So, stell dich mal vor, wenn der Doktorand sich da wirklich mal hinstellen würde und sagen würde, er sei dann das Opfer, ja. Die würden dem auch dann, selbst dann, kein irgendwie Fünkchen irgendwie Mitleid geben, weil es dann ja hieße, ja, der hat sich sehr verdient. Der ist ja feminismuskritisch. Aber ich muss einfach mal gucken, mit wem dieses Freihandelsabkommen hier abgeschlossen werden soll. Ach, das ist das LSBTTIQ-Tipp. Der Trump wollte das doch mal untersuchen lassen, ja. Ich glaube, der hat das abgelehnt. Wenn ich das hätte, würde ich das auch untersuchen lassen. Also so mit Anglizismen und so, das ist zwar manchmal nervig, wenn die zu oft sind in einem Text, aber ich finde bei LGBTQ, also ich finde diese deutsche Übersetzung furchtbar. Also LSBTTIQ. Na, das ist die deutsche Version davon. Also Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans. Und Leute mit IQ, ja. Leute. Dann können wir da alle eintreten eigentlich. Oder gibt es da eine Mindesthöhe? Weil, keine Ahnung. Ich bin Eveline und ich bekomme eine Haarspende von Lena. Aber ja, hier weiter. Da haben die hier einfach Links zu euren Twitter-Accounts hinzugefügt. Mhm. Moon Monkey, ja, einfach draufgehen, einfach allen folgen. Ja. Einfach. Vor allem das Gute ist ja auch, vor allem bei den anderen steht wenigstens bei, welche Verbrechen sie begangen haben. Bei mir steht ja gar nichts. Ja, warum bin ich da auf der Liste? Das ist ja eine Frechheit. Das Verbrechen steht doch hier, Mondaffe. Ja, und beim Orehov vermute ich ja, dass er einfach Schiss vor Putin hatte. Der wusste ganz genau. Ja. Ich kann die alle irgendwie da aufzählen, aber wenn ich den Russen, dann ist es vorbei. Ich habe den da auch eigentlich, das ist ja im Archiv dann jetzt hier nicht gespeichert drin. Die haben auch das Ding ja auch dann gelöscht, den Beitrag. Aber ich habe dann den Kommentar dazu geschrieben hier, die mögen mich mal bitte hinzufügen. Ich bin, habe diese und jene und dritte und vierte, fünfte. Und dann subversiere ich das noch alles hier, aber nö, haben die wohl nicht gemacht. Ne? Ich weiß auch gar nicht, Abel, ein ehemaliges JN-Mitglied. Ja, woher haben die Info? Ja, können die nicht noch irgendwie eine Vermutung aufstellen oder eine Behauptung, eine Verleumdung, die schwer zu widerlegen ist? Also, wie kommt ihr auf JN-Mitglied? Also, ich verstehe das nicht. Also, ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, vielleicht hat er das einfach wegen deinem Foto, weißt du? Weil du kennst es ja, so verwechselt zu werden. Also, dass er sich einfach gedacht hat, so wie der aussieht, war er bei der JN. Wenn der den Fiss kennt. Ich finde die danach folgenden Behauptungen viel unterhaltsamer. Welches gerne mal Adolf Hitler in Streamen zitiert und einen auf Hitler macht? So. Ja, wobei ich habe die Sportpalastrede habe ich mal umgeschrieben. Ja, mit den ganzen Meinungsfreiheitsinitiativen, die Meinungsfreiheit einschränken sollen, ziemlich auf den Senkel gehen. Und da alle Grundrechte der Meinungsfreiheit entspringen, finde ich Meinungsfreiheit ziemlich schützenswert. Und dann habe ich halt die Leute, die sie einschränken wollen, mit Nazi-Propaganda unterlegt. Also, aber keine Ahnung, Hitler zitiert. Macht halt. Ich weiß nicht, Verleumdung und so. Wenn ihr euch wundert, wie Leute ins Gulag gekommen sind, ich weiß nicht, guckt euch das an. So diese auf jeden Fall, wenn ihr diese Verleumdung verteilen möchtet, bitte immer mit Namensnennung, ne? Ich sag den Namen nochmal. Nazis den Stecker ziehen, Ausrufungszeichen. Und keine kommerzielle Nutzung. Ja, bitte nicht. Wenn ihr den Artikel im Original lesen wollt, aber ihr findet ihn nicht mehr, dann müsst ihr hier jetzt genau den Stream anhalten und dann könnt ihr da oben das Archiv rausschreiben. Ja, UGDBY. So, ich bin halt, weißt du, dieses Denunziantentum, ich finde es immer so lustig, wenn die Leute sich zum Beispiel über die Nazi-Zeit Gedanken machen und sich aber nie über die Methoden Gedanken machen. Denunziantentum. Wen hättet ihr denn, ich weiß nicht, 1937 verraten? Also, und das ist ja, also, oder 42. Wen? Also denkt ihr, ihr wärt in der Weißen Rose gewesen? Glaubt ihr das wirklich? Oder glaubt ihr, ihr wärt vielleicht auch mit dem Mainstream mitgeschwommen? So, ich weiß nicht. Also macht euch mal einfach Gedanken über Denunziantentum im Allgemeinen, ohne jetzt die thematische Einfärbung von Kommunisten oder Faschisten. Einfach nur mal, was ist Denunziantentum? Also, wir hatten die Woche auch den Todestag der Geschwister Scholl. Und das ist bei denen ja auch wie bei vielen, auch bei Stauffenberg zum Beispiel, die ganzen Leute, die uns als Widerstandskämpfer bekannt sind, haben fast alle als Nazis angefangen, weil die als Kinder oder Jugendliche leicht beeinflussbar, die waren auch erstmal glühend in dem Kollektiv Hitlerjugend und BDM dabei, bis sie halt gemerkt haben, dass das so nicht weitergehen kann. Also dieses, dass ich, mich kann das nicht und mich, ich bin da völlig immun gegen, das glaube ich bei keinem von den Antifas. Falls der Artikel nicht ausreichend genug ist, bitte ich um Ergänzung. Aber was man halt so in die Media auch nochmal sagen muss, es gibt halt da regelmäßig auch Sachen, wo sie haben letztens zum Beispiel ein Special über Bautzen gehabt, wo sie dann die Fotos von Leuten mit Namen veröffentlichen, die sie zum Beispiel der Bautzener rechten Szene zuordnen. Und das finde ich dann halt schon derartig kriminell, dass es mich immer noch wundert, warum darüber niemand spricht. Ja? Warum so viel über Hassrede und Verleumdung und Fake News. Und hier werden einfach Fotos von Privatpersonen rausgestellt und man sagt, das ist ein Nazi. Ich meine, viele davon sind vielleicht Nazis, vielleicht sind 90% Nazis, aber dann habt ihr immer noch 10% Leuten, Unrecht getan und das, so läuft es halt nicht. Ja. Ja, ich sage nur normal 0,21 Holz, Holz, Holz. Ja. Microsoft Internet Explorer 4. Machen wir weiter mit einer, nun zu etwas völlig anderem. Ja, wenn du dir schon immer gedacht hast, wow, gegen Hass vorgehen im Internet, ganztags, das wäre was für mich, dann such die Amadeo-Antonio-Stiftung ab dem 1. April, halbtags, Entschuldigung, halbtags, 1. April 2017, 20 Wochenstunden, und dann kannst du mithelfen, die zivile Gesellschaft zu stärken, demokratiefeindlichen Entwicklungen entgegentreten und den ganzen Scheiß. Ja. Kannst du mithelfen, Teil eines ganzjährigen April-Scherzes zu werden? Ich glaube, das sollte ich hingehen und fragen, was man gegen Glaxophobie tun kann. Ich denke, das ist die Stelle von Julia Schramm, die da ja vor einiger Zeit aufgehört hat. Die Hate. Also, du sollst da spitzeln, ne? In sozialen Netzwerken rumhängen und gucken. Ne? Ja, sonst Konzepte und Strategien. Du sollst dann wahrscheinlich Twitter beraten, wie man das noch idiotischer gestalten kann mit dem Throtteln. Erarbeitungs- von Arbeitsmaterialien, Handlungs- und Strategieempfehlungen zum Themenfeld Hate Speech und Debattenkultur on- und offline, also ja, mehr Analyse, Broschüren. Analyse und Bewertung aktueller Phänomene von Hate Speech und sozialen Medien, mit anderen Worten irgendwelche Hashtags, die wir starten oder sowas. Gamergate. Oh, jetzt habe ich es dreimal gesagt, gleich erscheint. Ja, wir müssen doch schnell analysieren. So. Ethik im Journalismus. Nochmal gelesen, habe ich gehört. Er soll sich gut damit auskennen. Er hat davon geträumt, habe ich gehört. Ja, also wie gesagt, bewerbt euch, ne? Wir haben gerne, also, und wenn ihr es schafft, sagt uns Bescheid, dann können wir ja Abel undercover einschleusen, sagt jemand im Chat, aber wir sind zu bekannt jetzt. Wir sind zu bekannt. Das muss einer von euch machen. Als Ugo. Das mit dem Undercover, ich habe mich bei der EU schon beworben für die Fake News Task Force. Ich warte da noch auf eine Antwort, aber ich kann nicht zwei Jobs gleichzeitig annehmen. Ich muss mal nachgucken, ob die mich überhaupt nehmen wollen, damit ich da gucken kann, was Fake News Taskforce macht. Aber ich schau mal, ob ich mich da vielleicht bewerben kann. Wenn ich das von zu Hause aus machen kann. Vielleicht kriegen wir Geld von der AA-Stiftung. Das wäre doch nicht schlecht. Was das da würde ich mich kaputt lassen. Wissen über Netzkultur, Kommunikation, Web 2.0 und Hate Speech. Nächster Punkt, Kreativität. Kann es sein, dass sie vielleicht nach einem langen Auswahlverfahren die Banaschuk einstellen, die ist doch jetzt wieder in Berlin, nachdem das Düsseldorfer Abenteuer irgendwie schiefgegangen ist. Das aber auch. Ja, ganz traurig. Ich versuche rauszufinden, was es bedeutet, wenn man nach TVÖD 10 bezahlt wird, aber ich bin nicht internet-savvy genug dazu irgendwie. Das wüsste ich gerne, was die Amadeo dafür zahlt, aber irgendwie finde ich keinen vernünftigen Link. Gerne auch Nachweise über Tätigkeiten im Social Web. Mann, du bist ein Rechner. Ja, dieses Social Web, ist doch mit diesen Boots, oder? Was mit den Boots, das genau. Da habe ich meinen Tweet geschrieben. Stellen Sie mich ein. Entweder ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder Vergleichsschläge, Qualifikation, Erfahrung. Ja, hier, ich Twitter-Account mit fast 10.000 Tweets. Also, wenn das genau die Hälfte von einem vollen Gehalt ist, was derjenige bekommt, sind es irgendwie, ist nicht so toll, 1.450 vor Steuern und allem anderen Scheiß. Und näher 1.500, 1.600 sogar fast. Ist okay für einen Halbtagsjob, bei dem du nichts machen musst, außer ein bisschen surfen und gucken, was die Julia irgendwie in den Broschüren geschrieben hat und halt aus Twitter, Instagram machen oder was gerade hip ist oder so. Muss ja nichts machen. Ich finde es auch lustig, dass hier Frauen in einem Punkt mit Migrantin, mit oder ohne deutschen Pass und LGBT-Leuten erwähnt werden als, wie war es hier, Menschen, die über verschiedene ethische und kulturelle Zugehörigkeit verfügen. Also Frauen ist scheinbar was ganz Besonderes. Guck mal, da ist Uschi doch ganz vorne in der Schlange. Sie hat doch letztens erst wieder geweint, dass sie ständig als Nachname wahrgenommen wird. Oh, Peter Maffay leistet auch einen Beitrag. Ist aber nur ein ganz kleiner Beitrag. Entschuldigung. Ja, das sind ganz gute Leute, sind das. Den Schauspieler mag ich eigentlich ganz gern, aber ich denke mal, du kannst sowas auch ganz schlecht ausweichen. Ne? Oh, ja, die Frau Schunke auf Tichy. Es gibt schon wieder was Neues. Ich komme gar nicht mehr mit. Also ich habe mich hier mit dem Ich bin hier auch dann nur wirklich kurz befasst. Aber es gibt schon wieder einen neuen Hashtag gegen Hass im Netz. Organisierte Aktion gezielt gegen Änderungen der Migrationspolitik. Hä? Und die haben das beide hier schon groß rumgetwittert, hier heute und Tagesschau oder wie? Ja, ist halt wie immer, oder? Ich krieg's lang, also das ist, mir wird's auch langsam langweilig. Wie viele Anti-Fake News, Hate Speech, Scheißdreck-Kampagnen wollt ihr noch fahren? Ist das jetzt deine Brücke zu kein Kostüm, oder? Nee, ja, kommt sicher auch noch irgendwann, ja. Aber haben wir die gezählt? Wir sollten eigentlich mal so einen Ticker einrichten. Irgendwie so und so viele Tage seit der letzten sinnlosen neuen Initiative. Ja. Hashtag oder Webseite oder Netzwerktreffen. Vor allem frage ich mich immer, was das bringen soll. Ich meine, es ist immer das gleiche Schema. Ja? Irgendjemand erfindet ein Hashtag, twittert etwas darüber, dann kommt so eine Artikelflut, dann kommen die anderen Leute von dieser Social-Media-Seite, wo das gerade verbreitet werden soll, schreiben ein, zwei Tage darüber und dann wird es wieder in Vergessenheit geraten. Ja, also es ist, keine Ahnung, Beschäftigungstherapie oder was? Ja, aber hier ist es ja super. Ich meine, das mache ich auch, wenn ich sehe, dass ich was Falsches getwittert habe oder ich sehe, dass jemand was weiter twittert, von dem ich weiß, dass es falsch ist, dann weise ich darauf hin. Aber das ist nicht irgendwie Anti-Hate-Speech sondern oder Anti-Fake-News oder irgendein Shit, sondern es ist Netiquette eigentlich. Ach, hier haben wir ja schon das die Hate-Ding, wo wir gerade drüber geredet haben. Mhm. Unterstützt, ich bin hier mit Tipps, Erfahrungen, überparteilicher geht's kaum. Überparteilicher geht's kaum. Ja, wie wir gerade von der FDP Name gehört haben. Ach du Scheiße, echt. Jede Woche was Neues. Bis wir irgendwann... Also wir bräuchten ein Gesetz, was so Astro-getürfte Kampagnen vielleicht auf eine, vielleicht am Anfang eine pro Monat, damit die Leute sich einen neuen Job suchen können und dann später auf eine so eine Kampagne pro Quartal beschränken sollte. War das da oben gerade, dass die Tante schon für die Amadeo gearbeitet hat, ja, die das gegründet hat? Ja. Honorartätigkeiten per... Oh. The rabbit hole, it never ends, it always goes deeper. Ja, der Witz ist halt, weißt du, hast du deine AA-Stiftung, deine Stelle da und dann gehst da, tust halt irgendwann mal einen Hashtag posten. Wenn der dann tatsächlich nach dem unzähligsten AstroTurf-Versuch dann auch mal Wind bekommt, darfst du ein Buch drüber schreiben, ausnahmslos oder so. Und wenn nicht, dann kannst du wieder zur AA-Stiftung gehen. Also das ist so betreutes Posten im Internet. Oder ich... Keine Ahnung. Traurig. Ja, das war's eigentlich. Schief gelaufen hier. Die Sonderaktion. Sonderkommando der Facebook-Schutzstaffel. Oh, pass bloß auf, sonst bist du bald auch gewürmt wie der Doktorand. Ja. Es gibt nur zwei Geschlechter. Gute Überleitung zur Ich bin kein Kostüm Kampagne. Doch, bist du. Sorry, jeder ist ein Kostüm. Mhm. So einfach ist das. Die Linke bemüht sich gerade sehr stark darum, komplett nie wieder irgendwie relevant zu werden. Weil wenn sie diese komplett kulturlinke Scheiße fährt, Also sorry, das ist halt einfach nur Abfall. Also sorry. Die Kampagne ist von 2011, muss man dazu wissen. Die kommt aus Amerika, woher auch sonst. Und diesmal haben sie keine 2 Jahre gebraucht, wie sonst bei allen Scheißdreck, sondern sogar ganze irgendwie 6 Jahre. Aber sie haben sie unverändert mehr oder weniger halt übernommen. Sie haben nur unten da ihre hässlichen Logos drauf gedruckt. Wie rassistisch, oder? Dass halt eben die Minderheiten in Amerika genau dieselben sein sollen wie hier in Deutschland. Ja, auch ist das nicht Cultural Appropriation, wenn ich den Amerikanern einfach die Kampagne wegnehme und sie eindeutsche und so tue, als obwohl unten stehen ja noch die Copyrights. Und warte. Also ist das Bild da, ist das echt von der Kampagne, das, was sie da haben? Das mit dem Tony Hawk weiter in dem Kostüm, ja. Weil ich bin... Das haben die 2011 schon so benutzt. Wenn da ein kleiner Junge steht, der sagt, ich bin kein Kostüm und dann selbst ja, Attentäter. Ja, irre, das macht oder? Doch logisch keinen Sinn. Also doch schon. So, ihr dürft meinen Jihad nicht veräppeln oder was? Ja, genau. Also, wir denken sonst, das ist ernst gemeint, weißt du, weil natürlich so eine Verkleidung, ich meine, das ist halt, also es gibt quasi nichts, was ernster ist. Ne? Also, das ist ja auch unglücklich abgeschnitten, wenn du halt den Jungen ganz sehen würdest, würdest du sehen, dass er in der linken Hand einen Koffer hat mit einer Uhr drin. Mit einer Uhr. Wenn du ganz runter gehst, sind also, noch die anderen Motive jeweils, kannst du irgendwo, oder? War das nicht auf der Seite? Könnte die andere gewesen sein, ja. Aber ich wollte jetzt nur noch mal sagen, es wurde hier nichts gestohlen. Es lief tatsächlich mit einer Lizenz, die gekauft wurde, und zwar von der Ohio University of irgendwas. Ich weiß es nicht mehr genau. Ach, mussten die da echt Geld bezahlen? Ich glaube nicht. Ja, dafür wurde Geld ausgegeben. Ehrlich, oder? Und ich wollte jetzt hier noch mal an der Stelle dem Splendid... Ja, ich wollte jetzt hier nochmal an der Stelle Splendid Machau danken, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ja. Krass. Also es war eine lustige Geschichte, vor allem die ganzen Bilder, die dann halt eben dazu wieder mal auf Twitter gepostet wurden und das Ganze ein bisschen verarscht haben. Also da waren einige sehr gute dabei. Ich habe ja hier in den Seitenchat schon vor einiger Zeit die Gallery gepostet. Die ist auch lustiger als der Artikel. Wir können ja mal durchscrollen. Klingt. Alter, die haben da viel Geld gezahlt. Ich fasse es nicht. Es ist. Ja. Das ist. Vor allem, die Sache ist halt irgendwie, dass. Ja, gut, wir haben den Artikel nicht mehr offen. Aber eigentlich war die komplette Aktion für den 11.11.2016 geplant. Also Karnevalsanfang. Ja, und diese Artikel, die näher darauf eingingen, sind jetzt aber erst vor kurzem erschienen. Und am Montag ist ja jetzt Rosenmontag. Also, was soll ich groß sagen? Also, es ist absolut mal wieder eine. Wie sagt man? Eine Outrage-Manufaktur, ja, das wurde halt eben berechnet auf Social Media gepostet. Sogar der Gesichtsausdruck. Die Augen sind echt gut, die passen. Ach komm. Den finde ich auch sehr gut hier. Sehr subtil. Wer ist das? Wer ist der Typ? Den Typ kenne ich auch nicht. Irgendwie. Ah ja, komm. Ja, das ist ein Logo. Ja. Ich habe kein Kostüm. Das ist böse. Das trifft es aber ganz gut. Den Beeper. Ja, ich vermisse da so ein paar, über die ich sehr gelacht habe. Ja, der Splendid Bao Chao hat ja auch dazu aufgerufen, die Berüchte auch welche zu schicken. Ja? Wenn ihr welche wisst, die er noch nicht in der Sammlung hier jetzt hat, dann der müsste doch eh im Chat rumhängen. Das ist aber eine Karotte und kein Lauch. Egal, was? Ja. Ah ja, schon. Den fand ich noch sehr gut. Auch wenn ich lieber Alec Guinness gehabt hätte. Wo ist denn der mit? Ja, man, der ist nicht, auch ne? Gut. Ah, unser Nazi-Druide, sehr schön. Der ist auch gut. Der ist super. Der ist böse. Hart an der Grenze, ja. Böse. Okay, in diesem Sinne. Für die Leute mit keiner Haftung übernommen. Ja, genau. Nochmal schnell Disclaim, ey. Na, ich finde halt die ganze Aktion einfach total sinnlos, ja, weil ich meine, guck mal, es geht um Karneval, ja, und wo soll die Scheiße ändern? Was ist jetzt hier noch alles Cultural Appropriation, ja? Keine Ahnung, was ist mit diesem Japaner, der gerne deutsche Lieder jodelt, ja? Ist es Cultural Appropriation? Was ist mit Sushi-Essen? Was ist mit Döner-Essen? Also, über nachdenkt, umso mehr fällt einem eigentlich auf, dass es absolut idiotisch ist. Ja, gerade von, weil es auch von Leuten kommt, die gerne hätten, dass sich die Kulturen so ein bisschen annähern. Ja. Weißt du, meine Schwiegereltern, also mein Schwiegervater, der stand in Lederhosen bei meiner Hochzeit halt vorne am Podium. Da hast du ihm gerade einer reingehauen und gesagt, ich bin kein Kostüm. Ja, und weißt, er ist halt Chines und er hat sich die halt angeguckt. Er dachte halt so, okay, deutsche Lederhosen, so, keine Ahnung, sieht da auf den Fotos cool aus. Und dann denke ich mir, ist das dann Hassverbrechen, so, keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Also wenn deine Identität so heilig ist, dass man sie nicht veräppeln darf, dann bettelst du förmlich danach, verarscht zu werden. Also das ist, du bettelst danach. Also jede Identität soll veräppelt werden. So deine Herkunft, deine tolle Kultur, alles mögliche, alles verarscht. Aber das ist doch auch der Ursprung eigentlich von Fasching, dass du ohne Ansehen dessen, den du verspotten willst, den verspottest. Und das ist halt nur 3 Tage im Jahr erlaubt. Und eine gewisse Art von Leuten in unserem Land lässt da halt auf ihre Art gern die Sau raus. Und die meistens ist es eigentlich relativ friedlich gewesen. Und es nervt und die komische Musik und man kann in der Zeit nicht rausgehen, wenn man irgendwie in manchen Städten, aber diesen Kack jetzt da reinzubringen, diesen Dreck in sowas Unschuldiges, da gibt es ja auch diese, ich weiß nicht, hast du das noch mit den Negern von Fulda? Ja. Da habe ich übrigens sehr gelacht, weil wir haben sowas ja auch in der Gegend, die nennen sich dann die Kongo-Neger. Ja? Die ziehen sich halt eben so braune oder schwarze Longsleeves an, malen sich mit Schuhcreme an und so fertig. Ja? Die gibt es seit 30 Jahren, da hat sich noch nie einer beschwert, weil das halt eben, weil die Leute wissen einfach, das ist Satire, das ist Verarsche. Ja? Da ist noch nie irgendwie ein schwarzer GI oder so, also Army-Kasernen gibt's beziehungsweise gab es ja auch mal in der Gegend, ist hier mal angekommen und hat irgendwie gesagt, wow, das ist voll rassistisch oder so, ja. Also ich weiß auch nicht, wie sie dir darauf kommen, dass sie gerade bei so einer Geschichte jetzt mit dem moralischen Zeigefinger wedeln müssen. Ich meine, guck dir doch Karneval mal an, die Briten reden, ja, wie da halt eben einige Politiker geroastet werden und so. Ja, das ist halt alles so. Da möchte ich kurz einhaken, weil ich habe nämlich gestern mit meinem Bruder hier zwischen den hier der Solano hat noch mit euch gequatscht nach dem Stream und wir saßen drüben und haben in so eine Brittenrede reingeschaltet. Weil er hat Fußball geguckt und er hat einfach mal umgeschaltet und wir haben uns das irgendwie 10 Minuten lang angeguckt und es war nur AfD, AfD, AfD, AfD, ach die doofe AfD, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, ach der doofe Trump, Trump, AfD, AfD. Das war so unglaublich, das war wirklich so ein Trommelfeuer mit den billigsten Witzen über Frisuren und was weiß ich, das... Selbst im Karneval, also mein Bruder und ich waren beide fassungslos, dass selbst im Karneval irgendwie das jetzt schon so angekommen ist, dass nur noch auf eine Sache eingebasht wird. Und die Leute haben geklatscht und dann ist auch so ein Depp aufgestanden, der als Trump verkleidet war und hat sich feiern lassen. Das war so armselig. Oh. Aller gut, aber ich meine, trotzdem ist das alles nur möglich, weil man halt eben davor jahrzehntelang halt eben die Politiker da auch so ein bisschen aufs Korn nehmen konnte und so, ja. Und wenn es halt eben bei solchen Leuten geht, warum darf man dann nicht irgendwie sich mal als, weiß ich nicht, keine Ahnung, verkleiden, irgendwie da Bombeleger oder irgendwie sowas, ja. Das ist ja eigentlich auch, ich meine, guck mal, den letzten paar Monaten, länger noch davor, sind so viele Tragödien passiert, ja. Bataclan, Paris, Köln, ich kann keinen Tag auf Twitter gehen, wo ich nicht irgendwie lese, keine Ahnung, muslimischer Hintergrund, Afghane, keine Ahnung, irgendwas hat das und das gemacht Heidelberg. Und so weiter, ne? Ja, Heidelberg. Du musst XY Einzelfall abbestellen, dann geht das weg. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich soll das echt mal machen, hey. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Genau, und dann halt eben das mit Humor zu nehmen und leichtere Umgangsweise zu finden, indem man sich auch ein bisschen darüber lustig macht und so, ist eigentlich eher heilsam, finde ich. Man möchte sich dort auf Augenhöhe treffen. Man sieht es, also dieses Lachen, das befreit doch, das zeigt doch die Menschlichkeit voneinander. Weißt du, du tust dann deine Identität entzaubern und du bist doch dann gleich mit deinem Gegenüber, durch den Witz, der doch alles auflockert. Ich verstehe nicht, wie die Leute sich darüber wirklich den Kopf machen und sagen, das ist dann Antirassismus, wenn man gegen Kostüme ist, Alter. Das ist einfach so traurig. Das ist so. Vor allem, wenn du. Jetzt ganz ehrlich. Ja, erklär. Also, ich könnte es so erklären, dass die Leute, die ja da am meisten darüber schreien, sind ja selbst stark identitäre Leute. Und ja. wenn sie dann sehen, dass jemand Spaß hat, ja, dann fühlen sie sich zum Beispiel auch halt zu teils halt auch verarscht davon. So, ich habe hier meine Existenz drauf aufgebaut, ein Opfer zu sein, und du lachst das so ab und du hast eine tolle Zeit und wie warum darfst du das? Ja, so, ich darf das nicht, also darf das keiner. Das ist so der Grundgedanke dahinter. So. Ja, vor allem, wenn deine Identität ja ein paar Witze nicht aushält, also bitte, ja. Sorry. Ja. Das ist halt wirklich so, die nehmen sich selbst so ernst, ja, und das, was sie tun, so ernst, dass sie da überhaupt nicht mit einsehen, wo da vielleicht noch ein bisschen Spaß sein könnte. Das Seltsame ist ja, dass man wirklich schon sieht, dass bei diesen Social Justice Kreisen zum Beispiel, ja, bei diesen Political Correct Kreisen, ja, es ja auch so Versuche gibt, da ja das mit Spaß zu machen. So Aktivismus muss Spaß machen. Aber was die dann damit machen, ist eigentlich wirklich, dass umso mehr Spaß die versuchen da reinzubringen und gleichzeitig politisch korrekt zu bleiben, desto mehr sieht es aus nach so einer Sekte, bei der du schon Spaß haben darfst, aber ja, nicht zu viel, denn das wird schnell haram. Ja, hier, ja, vorsichtig. Das erste Opfer bei der Sowjetrevolution in Russland war ein Clown, den sie getötet haben, weil der Witze gemacht hat. Der hat die Witze gemacht, aber nicht umverteilen lassen. Ja. Ja. Ja. Oh Mann. Das finde ich gut, das ist genau mein Humor. Ja. Apropos Humor, Vertreibung. Ja. Sehr witzig. Ich habe schon die ganze Zeit gerätselt, wie wir da jetzt rumkommen. Ja. Die Jesiden, wurden die hier irgendwie in Deutschland vertrieben oder in anderen Städten außer in Deutschland? Ja. Ah, das finde ich gut, weil das zeigt, dass natürlich. Die haben offensichtlich Zoff mit einem Libanesen-Clan bekommen, da in diesem wunderschönen, zweckmäßigen Wohngebäude. Das erinnert mich an einen Screenshot aus Stalker, ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall haben die Streit miteinander bekommen und ja, das endete damit, dass halt die Jesiden da weg sind, weil sie das nicht mehr ausgehalten haben. Und die Polizei sagt jetzt so im Nachhinein so ungefähr, ja, die sind ja freiwillig gegangen. Ja, das finde ich gut. Das meine ich immer, wenn ich so sage, humanistisch ist die Flüchtlingskrise einfach nur ekelhaft, weil die ganzen Bahnhofsklatscher, die sich da an ein zweites Arschloch freuen. Ja, wie löst ihr das da? Hier, jetzt die Geschichte. Was macht man da? Keine Ahnung. Ist es gut so? Ist es schlecht so? Ich weiß nicht. Da blöd rumstehen und klatschen, Alter. Das hat wunderbar gepasst. Und jetzt, wie lösen wir das? Was macht man da? Das würde ich gerne wissen. So. Also einfach nur sagen, ah ja, Beste, wir sind jetzt die Besten, Humanismus, tralala, ja, so einfach ist es halt nicht. Und das kotzt mich bei der Flüchtlingskrise so unglaublich an, so, dass man nichts zu Ende denkt, aber einfach nur sagt, boah, du bist ja Super-Nazi, weil du Kritik an Politik hast, das kann nicht sein, das ist Fremdenhass, wenn du unsere Parteien kritisierst, wenn sie da irgendwie was auch immer machen. Ich keine Ahnung, findet mir einen Profi, der mir das erklären kann. Wie man das gut löst, dass so Sachen nicht passieren, dass Leute vertrieben werden wegen ihrer ethnischen Identität. So. Bitte. Ich glaube, das ist keine Ahnung. Klarer Fall für das Netzwerk in Hessen vom Bundesministerium. Ja, AA-Stiftung, bitte, sag mir, was macht man? Erstmal hör mal, bei dir kippt so langsam die Stimmung. Ja. Das ist schon Quatsch. Mal gut. Der Ebel ist High Energy, mir gefällt das, wirklich. Ja, das ist vorbildlich. Wir sind heute alle so ein bisschen High Energy, ist doch gut. Ja, ich war zuerst ein bisschen müde, aber der Ebel steckt an. Ja, also. Ja. Also nach einer Massenschlägerei auf dem Fußballplatz verließen knapp 50 Jesiden am 27. März fluchtartig die Siedlung, weil sie von Bewohnern mit libanesischem Hintergrund massiv bedroht und als Ungläubige beschimpft worden sein sollen. Aber das hat doch mit dem Islam nichts zu tun. Es ist ungeheuerlich, dass die Polizei die jesidischen Bewohner nicht schützen konnte, sagte der FDP-Landtagsabgeordnete Thomas Nückel. Ja, und er hat dann eine Anfrage gemacht, was da genau passiert ist und warum das so gelaufen ist und dann wo war es. Weil ich meine, weißt du einfach, dass du da wegziehen möchtest? Also, wenn du dich mal auf der Straße mal prügeln tust oder so, oder keine Ahnung, das ist okay, ist halt blöd und so, aber jetzt haben wir Massenschlägerei und die Leute verlassen ihren Wohnort. Ich finde, es ist schon irgendwie ernster so. Stiftung, helf mir. Dem Vorwurf der FDP und des Zentralrats, dass die Polizei in Herne den Schutz der Jesiden nicht habe gewährleisten können, weist der Polizeisprecher zurück. Nach der Massenschlägerei seien alle damals möglichen Maßnahmen ergriffen worden. Außerdem sei die Polizei daraufhin vor Ort präsenter gewesen. Aber sie bestätigt gleichzeitig, die Polizei in einer Wohnung der Jesiden seien nach der Schlägerei Scheiben eingeschlagen worden. Außerdem sei es im Nachgang zum Vorfall zu Beschädigungen und Verwüstungen in einer leeren Wohnung gekommen. Und die letzte noch an der Straße wohnende jesidische Familie sei unter Polizeischutz aus der Wohnung geleitet worden. Die Familie hatte uns darum gebeten, weil sie Angst hatte. Alles. Finde ich krass. Auch nicht irgendwie so, keine Ahnung, 18-, 19-jährige Jungs oder so, die in der WG leben, ein bisschen dumm im Kopf sind und auf Stress aus sind, sondern eine Familie, weißt du, dann irgendwie. Mutter, Vater, vielleicht zwei Kinder oder drei Kinder, was weiß ich, die müssen mit Polizeischutz gehen. Das ist gut, da klatschen wir, Bahnhof, Friede, Freude, Eierkuchen. Mich kotzt es an. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich von dem Artikel getriggert, aber ich finde es scheiße, weil sowas spricht sich rum in der Siedlung da. Dann kannst du dir vorstellen, wer jetzt da dann gerne die Wohnung dann wieder bezieht und was das dann aus so einem Wohnblock macht und ob das. Vielleicht wäre ja sowas wie das hier so ein Anfang von der Ghetto-Bildung, wenn jetzt ich irgendwie der Bürgermeister mit Demokratie leben da eine Valium verteilt oder so. Also ich weiß nicht. Also ich finde das nicht gut. So. Echt? Ja. Aber auch wie krank, weißt du, dann holen, kommen die hier hin. Aus der Scheiße da raus, weil das sind ja wirklich, die Jesiden sind da unten ja wirklich total zwischen den Fronten, weil ja, niemand sie mag im Endeffekt, ja, und der IS da nicht zimperlich war, da zu säubern, ja eben, ja. Und dann kommen sie hierher und dann hören sie die gleiche Scheiße wieder und unsere Polizei sagt, hier steht, die haben es zugelassen, wo war's? Trotz Anwesenheit der Polizei in einer Wohnung wurde versucht, diese zu stürmen. Diese Tür dieser Wohnung wurde beschädigt, Fenster eingeschlagen. Aha. Wo ist denn da der Grund, die Leute nicht festzunehmen? Und wenn es Libanesen sind, der Libanon soll sehr schön sein um diese Jahreszeit. Ganz einfach. Ja, also ich weiß nicht, da steht die Polizei schon da und will die Wohnung trotzdem stürmen. Das bestimmt keine aggressive Stimmung dort. Also. Dann verstärken sie ihre Präsenz. Die einzige Präsenzverstärkung, die da hilft, wäre wahrscheinlich irgendwie Betonpoller und ein Schützenpanzer mit Besatzung vor Ort. Dann könntest du das vielleicht unter Kontrolle halten. Da wird jeder ducken und sagen, okay, bevor der Typ da oben irgendwie seine Gummigeschosse auspackt, mache ich das lieber nicht. Aber da reicht nicht, wenn da zwei Leute mal vorbeikommen, alle halbe Stunde. Glaubt ihr, dass die Libanesen Videospiele gespielt haben? Ich denke schon. Die sie aufgeheizt haben? Also, oder sie haben so identitäre Streams geguckt, die dann verrückt gemacht haben. Genau. Ja, ah ja, okay, da waren wir ja eben schon. Irgendjemand hatte gestern gesagt, dass diese Verein die Teilnahme abgesagt hat sogar an der Veranstaltung am Ende, weil die mussten nämlich Polizeischutz für ihre Afrika-Kostüme beantragen. Also hier ging es nicht, also es ging auch um schwarze Schminke, aber vor allem auch, die haben so Fantasieuniformen und die sehen aus wie Kolonialuniformen. Und das haben einige Sozialwissenschaftler der Hochschule Fulda in breit gestreuten Mails, wie es hier so schön heißt, dann unters Volk gebracht, damit das, weil dadurch wird Völkermord, Unterdrückung und Entrechtung verharmlost und gut geheißen. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil jemand eine Fantasieuniform trägt. Das heißt, wir müssen diesen ganzen Karneval eigentlich entmilitarisieren, weil das meiste beruht auf irgendwelchen Militäruniformen aus, was weiß ich, napoleonischer Zeit oder so. Das ist alles Fantasiezeug, das aus militärischen Elementen zusammengeklebt ist. Ja, das ist auch nochmal so ein Highlight. In der Wiener Neustadt gibt es jetzt in der Grundschule die erste Schulklasse ohne deutschsprachiges Kind. Ist das wirklich sinnvoll, was da gerade passiert? Und was wird aus den Schulen werden, die so strukturiert sind auf die Dauer? Werden da irgendwann getrennte Klassen eingeführt, weil das jemand möchte? Wie ist das, wenn die junge Mutter mit 14 irgendwie nicht zur Arbeit kann, weil sie schwanger ist oder so? Wie ist das? Also ich, bei aller Liebe und irgendwie, also sehr ich gestern mit dem Identitären gerungen habe, halt Schulklassen mit 100% Migrantenanteil, wie weit wollen wir noch? Und selbst machen wir mal ein Theoriebeispiel. Wir haben jetzt im Jahr 2200 einen 100% Ausländeranteil, aber die tun sich trotzdem nicht reproduzieren. Also kann man über die Geburtenrate irgendwann mal sprechen. Also in Sachen Überbevölkerung haben wir dann ja auch in Deutschland ein Erfolgsmodell geschaffen. Also kann man da dann mal irgendwann mal in der Gesellschaft drüber sprechen, über Geburtenraten, so generell, so, ich weiß nicht. Ja, auch also, die ungleiche Belastung für die Sozialsysteme. Ne? Also muss man auch mal gucken, muss man das dritte, vierte, fünfte, ja, dritte vielleicht noch, aber das vierte und das fünfte Kind, muss man das noch fördern? Wäre da nicht ein Umdenken angesagt bei den arbeitstechnischen Umstellungen, die auf uns zukommen? Und ich meine, wenn wir darüber nachdenken, wir könnten die Ergebnisse auch mal zum Beispiel in China weiterleiten, die haben ja ähnliche Probleme, nur ein bisschen, die brauchen länger, bis sie auch Probleme bekommen mit der Demografie. Also. Bisher haben sie nur Probleme mit der Demokratie in China. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wobei in China ist es in Sachen Meinungsfreiheit auch lustig, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, dann musst du sehr, sehr, sehr genau darauf achten, was du sagst. Wenn du aber irgendwie so Privatperson bist, tut sich der Staat halt nicht danach jucken, also gar nicht. Also, ich will mich mal entschuldigen, dass ich die Bild als Quelle hier angeschleppt habe. Ich weiß, aber ich habe es nirgendwo anders gefunden. Bitte scroll einfach mal in den Text runter, da ist so ein schöner Satz drin, den ich halt echt, also, da genau, das erste von den Points, da, genau. Die meisten der 32 fehlenden Afghanen, da sind nämlich halt welche, die sollten abgeschoben werden und am Ende ist das Flugzeug irgendwie mit 17 Mann nach Afghanistan geflogen, mit Sicherheitsdienst, Arzt, Flugzeug, allen drum und dran, hat der Einsatz 100.000 Euro gekostet. Ja, und die 32 Fehlenden sind nach Bildinformationen aus Sicherheitskreisen vor dem Abflug untergetaucht. Mindestens 5 Straftäter, unter anderem Diebstahl. Beim Abtauchen halfen in Bayern auch Aktivisten der Flüchtlingsräte, Netzwerke von Flüchtlingshelfern. Da fällt mir einfach nichts mehr ein zu. Netzwerke für die Zivilgesellschaft. Da fällt mir einfach gar nichts mehr zu ein. Das ist doch Diebstahl leben, Demokratie leben. Ja, irgendwie Rechtsbruch, eingetragener Verein. Gemeinnützig. Es erinnert mich stark an diese Internetseite, die damals dazu aufrief, dass man halt eben Flüchtlinge aus Italien zum Beispiel über die Grenze mitnimmt. Ja. Ah ja, da hat doch der eine linken Abgeordnete auch bitter für gebüßt. Ja, Gott sei Dank, ist nämlich illegal. Ich finde, jeder Einzelne, der in so einem Fall wie hier sowas macht, sollte nicht nur dafür büßen, sondern er sollte den Anteil von dem Afghanen an dem Flug bezahlen. Weil er hat das Geld der anderen Leute verschleudert, und zwar in absolut fahrlässiger Art und Weise. Ah. Ah, genau, die Seite, die ich meinte, heißt fluchthelfer.in. Da hast du die Grafik auch da, Chris? Da hat nämlich mir auch ein Zuschauer hat mir so eine Grafik geschickt, die hatte ich die nicht da drunter gepostet in den Archive direkt? Nee, anscheinend nicht. Nee, die war, da hast du vielleicht nicht gesehen, da war ein zweites Archive nochmal unter dem Archive hier von. Da war die Vernetzung relativ gut dargestellt. Also das, kann natürlich nicht dafür bürgen, dass diese Grafik halt die 100% ich erinnere mich, wo dann halt dieser bayerische Flüchtlingsausschuss war das. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, es gibt halt auch wieder so eine Verflechtung von verschiedenen Netzwerken, die unter anderem von der Edding-Stiftung wohl lustigerweise. So irgendwie eine Erbin dieser Filzstift-Dynastie. Ja. Ich muss mal gucken, vielleicht. An ihren Filzstiften gerochen. Das kann sehr gut sein. Ja. Dummerweise habe ich heute gerade erst wieder wegsortiert. Jetzt finde ich garantiert das Ding auch nicht mehr hier. Ja, aber das Ding ist halt auch mit Afghanistan, weißt du, in Pakistan tut halt die Taliban halt nachschicken. Also die haben halt jüngere Generationen, die in Koranschulen halt extrem indoktriniert werden, und die schickt man dann nach Afghanistan. Deren Bürgerkrieg, der wäre schon längst vorbei, wenn einfach nur keine Pakistanis halt Taliban spielen wollen würden. Ich meine, in Afghanistan selber ist mehr Geld zum Wiederaufbau geflossen, wie für den Marshallplan in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Zahl ist schon inflationsbereinigt. Und das Land baut sich halt trotzdem so schwer auf, weil einfach Pakistan sich darüber freut, wenn der Nachbar weniger stark ist. Und deswegen hat er Interesse daran, dass der Bürgerkrieg länger dauert. Es ist zwar in Afghanistan eine Region, in der es halbwegs gut läuft, so es geht voran. Das ist nicht jetzt unbedingt ideal. Das ist eine relativ sichere Region. Aber es ist halt so ein Mammutprojekt dort. Also wie gesagt, Marshallplan, sie haben mehr Geld wie der Marshallplan bisher erhalten. Und, ich gehe jetzt nochmal auf den Chat ein, weil der Price Small hat einen berechtigten Einwurf. Bitte sprecht über das Kirchenasyl auch. Ich denke, da könnte der Chris ja mal was zu sagen. Was hältst du von Kirchenasyl, Chris? Ja, also ich war tatsächlich mal bei einer Veranstaltung zum Thema Kirchenasyl in einer Kirche von den Grünen veranstaltet. Und ja, also das Kirchenasyl, also eine von den interessanten Sachen dabei ist, das gibt es so eigentlich gar nicht. Also es gibt keinen, es steht nicht irgendwo drin, so man hat Anspruch auf Kirchenasyl oder so. Das läuft eigentlich nur quasi so, dass die Kirchen irgendwelche Leute bei sich wohnen lassen und dann sozusagen der Staat keinen Bock drauf hat, dass hinterher in einer Zeitung irgendwie ein Bild ist, wie irgendwelche Staatsbeamten in die Kirche laufen und da irgendwelche Leute rauszerren. Das ist eigentlich diese Sache, die hinter dem Kirchenasyl steht. Danach hätten wir gestern eigentlich mal unseren Gast von der Identitären Bewegung fragen sollen, weil der hat ja ständig von christlichen Werten geredet. Aber dann hätte er wahrscheinlich gesagt, ja, das kann man ja so und so sehen, es gibt Religion und es gibt Kirche und wir stehen da eher zu den religiösen Werten, die ja schon seit tausenden von Jahren von den Germanen vererbt wurden oder so. Ja, keine Ahnung. Aber ja, also es ist halt auch wieder so ein Ding, und da gibt es dann unterschiedliche, also bei dieser Veranstaltung war halt auch eine Dame, die da Leute berät, die vorhaben, da Kirchenasyl irgendwie zu machen. Also irgendwelche Gemeinden, und die hat halt auch gemeint, also die hat verschiedene Sachen da irgendwie erzählt von unterschiedlichen Aussagen von unterschiedlichen Innenministern von unterschiedlichen Ländern zu diesem Thema. Also manche haben dann irgendwie gesagt, so ja, das nehmen wir aber nur ernst, wenn die Leute jetzt wirklich irgendwie in dem Saal quasi sind, wo Messe gemacht wird. Und andere, da reicht das dann quasi, auch wenn die Leute da irgendwo auf dem Grundstück quasi sind. Das ist halt unterschiedlich, weil es überhaupt nicht geregelt ist. Also das ist wirklich nur so ein, die machen das und dann brüsten sie sich damit. Und ist für den Zeitraum halt, sind sie da natürlich auch verantwortlich für die Person, die sie da irgendwie aufgenommen haben. Und also an dem Tag, wo ich da war, saß ich da irgendwie und dann lief da irgendeiner rum und wurde irgendwie rumkommandiert. Da dachte ich schon so, ach, die arme Sau. Wer stellte sich heraus, die arme Sau war der eine, dem sie da Kirchenasyl gegeben hatten. Und der hat halt irgendwie gemeint, so, er wäre aus Syrien geflohen und er wollte nicht in, ich weiß nicht mehr, welches Land das war, wo sie ihn da seine Fingerabdrücke aufgenommen hatten. Also das war halt noch vor der ganzen Geschichte jetzt mit der aktuellen Flüchtlingsproblematik. Und sein Bruder oder irgendwer war halt schon in Deutschland registriert und er wollte dann halt auch jetzt nach Deutschland und das war irgendwie sein Ding. Und dann haben die gesagt, nee, Dublin 2, du musst jetzt in dein Land wieder zurück, wo sie dich aufgenommen haben, da deinen Asylantrag stellen. Und dann hat er halt eben dieses Kirchenasyl da gekriegt. Gott, die Leute in Dublin müssen es doch auch satt haben, oder? Wenn die alle da hinkommen, dann wegen dem Abkommen, werden die ganzen Ausländer dann, wo haben die denn da so Zeltstädte außerhalb von Dublin, oder? Nee, das ist ja dieses Abkommen, wonach halt eben die Leute ihren Asylantrag in dem europäischen Land stellen müssen, in dem sie zuerst registriert worden sind. Du beantwortest immer rhetorische Fragen, ne? Ja, ich wollte es nur für den Fall, dass irgendjemand das halt nicht weiß. Es ist ja jetzt nicht jeder irgendwie in sowas geschult. Ich wünschte auch, ich müsste das nicht. Ja, woran kann Trump eigentlich noch schuld sein? Fällt euch noch was ein, woran Trump schuld sein könnte? Der macht, glaube ich, so Frauen das Leben schwer, wie diese armen Personen hier. Ich finde das den Höhepunkt der Schwachsinnigkeit. Ganz ehrlich, die Welt war auch mal eine konservative Zeitung. Und man kann ja von Trump halten, was man will, aber what the fuck reitet einen, dann das mit dem Oscar zu verquicken? Und die Chancen, dass Tony Erdmann den Auslands-Oscar kriegt, sind deutlich gesunken. Das hat auch mit der Weltpolitik zu tun. Trump. Oh. Ich warte, also Tony Erdmann, also Trump mag sie nicht und die Preisverleihung, das sind dann die Stars, die alle pro Trump sind, so wie die eine Alte da, die ihre Rede bei den Grammys oder Emmys gehalten hat. Was glaubst du, was da abgehen wird? Trump, die werden nicht über Filme reden, die werden sich gegenseitig überbieten und am Ende kommt dann Shia LaBeouf auf die Bühne und schreit sie alle an, impeach him, do it, just do it, impeach him. Ich finde, das Lustige ist auch immer so, also gegen einen Autokraten wehrt man sich mit Kritik an der Politik, die er macht. Man tut die Person selber nicht in den Mittelpunkt stellen, weil das möchte ja die Person, die sich in Führerkult aufbaut. Also wenn jetzt der linke Flügel in den USA wirklich denkt, die hatten da eine Machtergreifung mit dem Trumpeltier, verwendet seinen Namen nicht so oft, redet generell über Grenzpolitik, Mauer pro Contra und so Sachen und spricht weniger über ihn selber. Das ist eigentlich die bessere Strategie, einem Autokraten einen Wind aus den Segeln zu nehmen. Nein. Das ist ein Gedankenspiel. Das ist nicht echt. Aber er konstruiert dann daraus, er sagt dann, dadurch, dass Trump den sogenannten Muslim-Ban, wie man so schön sagt, erlassen hat. Deswegen hat ein iranischer Regisseur, dessen Film auch in der gleichen Kategorie läuft wie halt Tony Erdmann, nämlich bester ausländischer Film, der hat halt seine Teilnahme abgesagt aus Protest. Und deswegen sagen die, sind die Chancen für den Iraner halt gestiegen, den Oscar zu bekommen, allein um das Zeichen zu setzen. Ja. Leute, zu der Frage, warum man so viel Trump einfach in irgendwie alles reininterpretiert und reinsteckt, ja. Ich habe mir da auch mal so zu Gedanken gemacht und die Antwort, die ich gefunden habe, war ziemlich simpel. Ich meine, der wird ja sowieso schon von ganz vielen Leuten als Hitler angesehen, ja. Und es gibt ja dieses Godwin Law, das da ja aussagt, dass umso länger eine Diskussion angeht, man schon irgendwie dann auf Hitler rauskommt, ja. Deswegen ist das jetzt gerade hier der Godwin-Effekt, aber auf Trump. Also man nimmt einfach irgendwas rein und setzt dann eine so groß empfundene politische Figur rein. Also es ist ja noch ein aktuelles Thema. Also insofern... Es wird 4 oder 8 Jahre ein aktuelles Thema sein. Fürchte ich. Also, rate ich schon mal drauf vor, dass dieses ganze Gebitsche immer weitergeht. Ja, ich habe mich da schon längst drauf vorbereitet. Das war mir schon eigentlich, das war so eine, die erste, oder sagen wir die zweite Realisierung. Die erste war ja, Trump hat gewonnen. Die zweite war eben, ja, jetzt werden wir davon irgendwie nie zu Ende hören. So, jetzt quatschen die Medien uns die Ohren ab, was Trump jetzt wo gemacht hat. Uff. Das ist auch wieder so eine schöne... Berater in Hessen, ja. Also das ist wieder auch sowas, wo die Schlagzeile eigentlich schon reicht. Einfach nur so diese Schildbürgerei bei uns. Ja, klar brauchen die Leute, die an die Salafisten rankommen, also brauchen sie auch Leute aus dem Kulturkreis. Aber dass man dabei halt sehr vorsichtig wetten muss, wie man so schön neudeutsch sagt, nämlich überprüfen, was das für Leute sind. Who watches the watchman und so. Also ja, gut, dass es hier aufgeflogen ist, aber ich möchte nicht war wissen. Nicht in Schweden gab es doch auch so einen Heini, der auch so einer Beratungsstelle gearbeitet hat, der Experte für Islamophobie war, der sich dann später dem IS angeschlossen hat. Vielleicht war das aber auch Fake News, ich weiß nicht. Aber ich finde es interessant. Also der Witz ist halt, dass in der Überschrift eigentlich schon alles steht, also wie du schon meintest. Also. Ja, Geld vom Bundesministerium, Geld vom Bundesministerium. Da ist sowas mit Zivil, habe ich doch schon auf der Seite irgendwo gesehen. Transparenz, nee, das war Transparenzinitiative. Über uns. Ja? Partner und Unterstützer. Zack, da wissen wir es gleich genau. Ne? Unterstützt keiner oder was? Ja. Okay, ich wollte uns gerade vorwerfen, ich saß dann so da, hab mir gedacht, ja, vielleicht ist das, was wir betreiben, schon ein bisschen so Confirmation Bias. Ich dachte schon, das wäre so Confirmation Bias, aber dann, nein, nö, die Hessen. Da ist es. Hessen. Das Beratungsnetzwerk Hessen, genau das. Genau das. Meine Damen und Herren, noch eine Etage tiefer. Wie tief ist das Rabbit Hole heute noch? Habt ihr das schon vorher gesehen gehabt und habt das mit Absicht reingebaut? Nein, das ist ja der... Das ist nie das Unterschied. Komm, klick mal auf Denk und, das hört sich auch gut an. Das ist nicht gestellt, meine Damen und Herren. Das ist alles organische Komödie hier. Und ja. Wir sind viel zu desorganisiert, damit das geplant sein könnte. Ich glaube, gleich nochmal googeln. Denkbund. Denkbund hört sich richtig scheiße an. Und da auch Dänen sind auch dabei. Denkbund. Oh, war ja. Denkbund. Das ist garantiert auch von allen gefördert. Ist das vielleicht dieses Programm, wo die AA-Stiftung da den Zuschlag gekriegt hat und es nicht ausgeschrieben wurde? Oh, war ja. Das überarbeitete Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Welthoffenheit gestellt. Wir haben die Demokratie mal gestrichen, das ist jetzt überarbeitet hier, jetzt nur noch Toleranz und Weltoffenheit. Demokratie kommentiert. Mit ja auch keiner gekürzte und kommentierte Ausgabe. Ja. 3 Seiten. Das sind Bleistifte mit Smileys. Das hat jemand gemacht, okay? Jemand hat sich hingesetzt und Bleistifte mit Smileys gemacht. Und guck mal, wie divers die sind. Ich finde das cool. Demokratiestarke Feuerwehr. Und die Hände sind aber alle weiß. Feuerwehr auch schon, ist die Feuerwehr etwa auch schon ein Hort von Rassismus und Sexismus? Ja, natürlich. Oh mein Gott. Wenn du ein Feuer löschen tust, dann gewinnt das Feuer. Ja, das ist ja wirklich eine Bestätigung des Staates in ihrer Überzeugung. So die sollten mal ihr Wasserprivileg überdenken. Ich glaube, das ist andere Leute verdursten und die spritzen das hier irgendwo dahin, um ein Haus zu retten. Ein Haus kann man doch wieder aufbauen. Dieses Zentrum, was sie da bauen wollten, das war doch dieses Ding mit der AA-Stiftung, wo sie den Zuschlag gekriegt haben und eine Ausschreibung. Kompetenz. Ja, ich denke, ich schaukel es. Ja. Denk, weiß bunt. Zu denk einfach bunt, dann geht das schon alles. Bloß nicht schwarz-weiß denken. Also Kompetenzzentrum rechtsextremismus ist immer noch eine doofe Konstruktion, finde ich. Ja. Müssen die sich nicht beschweren, wenn dann irgendwelche Glatzen an der Tür stehen und sagen, ich wollte jetzt mal schauen, wie geht hier mit dem Rechtsextremismus richtig mal. Beim Denken. Ihr seid doch kompetent, dachte ich. Ich hau dir auf die Fresse, du. Das Ding ist ja, die Rechten da, die denken ja auch schon bunt. Die würden von sich selbst schon nicht behaupten, sie würden nicht bunt denken. Sie sehen einfach nur eine feinere, sagen wir mal so einen feineren Gradienten, besonders wenn es um so weiße Leute geht. Also es gibt da ja verschiedene so Unterschiede zwischen Ethnien halt innerhalb von weißen Leuten. Ja, das wird halt so ziemlich hart pauschalisiert dann schon. Aber selbst, ja, Rechte denken ja auch weiß, nicht weiß, bunt. Ja. Was ich echt frech finde, ist, dass sie hier dieses Ashoka-Logo ist geklaut. Das ist das Logo vom Blade Runner-Komitee. Einfach so ein Baum. Frechheit. Violence, Revenge. Mit der Deradikalisierung. Beratungsstelle. Da siehst du es wieder, die Regionen. Erst Rostock, dann, was war das? Thüringen und dann Deutschland und dann die Welt. Und so. Gut, das wäre aber auch interessant, also wenn die irgendwie so eine Statistik hätten, also wie oft sie erfolgreich deradikalisieren und andersherum. Also weißt du. Diesen Flyer habe ich da eben auch gesehen. Wie ist das denn? Müsste das nicht irgendwann auch so eine Blase geben, wenn die sich alle gegenseitig fördern und so? Ja. Kann man da nicht irgendwie Anteile kaufen, um das zu manipulieren und die Blase dann zum Platzen zu bringen und dann gehen diese ganzen Scheiß... Vor allem, ja, das sieht halt wirklich danach aus, als würden die sich so einen Markt in so einem Markt ausbreiten und so einnischen. Ja. Und da aber wirklich kein Kampf intern halt besteht. Die stimmen alle für dasselbe zu. Das ist das Ding. Das ist dieses Islam-Ding, was wir vorhin in dem Video gesehen haben. Ach nee, Alter. Ja. Und ich möchte hier nochmal, ich glaube, Tichy war es oder Danisch zitieren, der gesagt hat, und in der Mitte des Spinnennetzes sitzt die Amadeo-Antonio-Stiftung. Nee, es war, ach gut. Da habe ich sie trotzdem nochmal alle drei genannt. Und ich weiß aber manchmal auch nicht, ob das nicht einfach auch nur so, ob die halt faul sind und sich deswegen irgendwie einfach nur an Steuergeldern irgendwie für nichts bezahlen lassen. Also ich weiß manchmal auch gar nicht so, ob die jetzt wirklich so geplant dumm sind, sondern halt einfach nur, ich mache eine Beratungsstelle, ich trinke 2 Stunden am Tag Kaffee, tue 3-4 Stunden Twitter surfen und irgendwie so tun, als ob ich arbeite und deswegen muss ich beraten werden. Kriegt Geld und so. Also wenn das in der IT-Branche für mich nichts mehr wird, wegen dem Alter mache ich auf jeden Fall so eine Beratungsstelle gegen Fake News auf oder so. Ja. Dann kommen Leute zu dir hin und fragen dich, ob das Fake News ist und dann sagst du einfach ja. Nee, dann surfe ich mit denen betreut. Dann zeige ich ihnen, wie man Fake News von. Das wäre doch cool, da könnte man vielleicht sogar was draus machen. Dass du den Leuten dann wirklich zeigst, wie man recherchiert und wie man was abgleicht und wie man einen Reverse Image Search macht zum Beispiel. Das wissen ja viele Leute einfach gar nicht. Was? Ja, du bist Anfang 20. Du musst halt auch mal dran denken, dass ein Haufen Leute, auch gerade die konservativeren Leute, durchaus eher meine Altersgruppe sind. Und da haben viele nicht so viel Ahnung vom Internet. Wie alt bist du denn? 46. Wow, das ist schon eine Zahl. Cool. Ja, dann. Auf jeden Fall, wenn sich ein religiöser Konflikt in eurem Umfeld zuspitzt hier in Hessen, dann könnt ihr euch ja nicht mich an. An die Beratungsstelle religiöse Toleranz statt Extremismus. Sollen wir uns eigentlich nicht auch mal bei der Demokratie-Lebensstiftung bewerben? Echt, wir sollten das auf jeden Fall machen. Und rein aus Spaß, so wie der Identitäre meinte, sie haben mehr rein aus Spaß den EV die Gemeinnützigkeit beantragt. Ist das eigentlich nicht mehr so, dass man einen EV nur bekommt, wenn man gemeinnützig ist? Scheinbar nicht. Hm. Nee, EV kannst du auch. Also EV, das wäre dann GEV. Also. Ah, okay. Das ist dann nochmal mit dem Steuerrecht irgendwie anders. Du kannst ja auch eine GmbH gründen. Ja, also es gibt ja auch irgendwelche, also du kannst, glaube ich, auch mit juristischen Personen irgendwie einen Verein gründen oder so. Es gibt ja auch so Verbände von der sowieso Wirtschaft oder so. Es sind ja auch Vereine, glaube ich. Aber ich meine, früher wäre das so gewesen, dass du für ein e.V. eine Gemeinnützigkeit gebraucht hast. Das ist sicher novelliert worden irgendwann, damit private Investoren Fuß fassen können oder so ein Scheiß. Damit du eine Stiftung gründen kannst, damit du, wenn du Erben vererben tust, deine Kinder keine Steuern zahlen. Würde ich mal in den Raum werfen. Also. Ja, das sowieso. Ja, wir haben einfach zu lange keinen Shoutout mehr gegeben an Don Alfonso. Ja. Der Mann erfreut mich immer wieder mit seinen Kolumnen und das ist auch wieder eine sehr schöne. Hier führt er mal öffentlich vor, wie viel unsere Akademie wert ist, indem er hier zeigt, dass es Professoren gibt, die mit den gleichen Zahlen wie Anne Wiezorek und dann noch schlimmeren Horrorszenarien im Bereich Oktoberfestlüge unterwegs sind. Wer sich nicht erinnert, das war kurz nach dem Neujahr in Köln vor 2 Jahren. Als diese ganze Geschichte hochgekocht ist und da hat Anne Wiezorek es getingelt, auch Morgenmagazin, bis nach England ist sie getingelt und überall hat sie gesagt, auf dem Oktoberfest gibt es genauso viele Vergewaltigungen. Und dann haben ich und der Don Alfonso wohl auch und haben dann bei der Polizei angefragt und die Polizei in München hat gesagt, nee, es gab irgendwie so und so viele Fälle von sexueller Belästigung und eine versuchte Vergewaltigung. Also das ist überhaupt nicht vergleichbar gewesen. Und trotzdem wird das immer weiter verbreitet. Und hier gibt es halt jetzt Akademiker. Ja. Und der hat hier Ausschnitt, hier der Rennes, glaube ich, ist der Soziologe. Ich meine, oder geh nochmal kurz hoch. Professor. Also ja. du sagst, sie haben... Soziologe und Risikoforscher, genau. Und der sagt dann, auf dem Oktoberfest gibt es seit Jahren genauso viele Übergriffe wie in Köln. Bestimmt. Natürlich. Ja. Professor, der wird fürstlich bezahlt. Auf dem Oktoberfest in München zum Beispiel, da passiert jedes Jahr etwas. Darüber wird in der Regel kaum berichtet. Entsprechend fühlt sich dann auch niemand unsicherer als vorher. Ja, klar, natürlich. Ja. Es passiert, niemand bekommt davon was mit, aber es passiert. Es ist so groß, dass niemand davon was mitbekommt. Genau, ein abstraktes System der Unterdrückung. Und das Beste finde ich hier, den Herrn Renn, das ist mein Lieblingszitat. Statistisch gesehen gab es beim letzten Münchner Oktoberfest mehr sexuelle Übergriffe als an Silvester in Köln. Und wie sind die Zahlen Oktoberfest? Irgendwie 6 Millionen Besucher? Also ja, natürlich, das rechnen sie dann auch durch. Ja. Es gibt keine Statistik, die Aussagen des oder der Don rechnet das durch. Ja. Also... Völliger Blödsinn. Ja, aber er macht hier auf dem Oktoberfest, bla bla bla, Oktoberfest. Aber warum? Und das habe ich ja im Prinzip damals schon gesagt, als das noch aktuell war, dass im Prinzip dieser Oktoberfest-Vergleich, den sie ja ranziehen, so nach dem Motto, so, ja, hier die Deutschen sind auch nicht schlimm, besser, dass das ja eigentlich auch nach hinten losgeht, weil zu welcher Zeit gibt es in München wohl mehr auswärtige Leute als zum Oktoberfest. Und es war ja im Jahr drauf, ist ja drauf geachtet worden, da hat die Polizei in München ja auch gnadenlos die Nationalitäten genannt. Und siehe da, die kamen aus Problemländern. Also nicht alle, aber der Großteil. Ja. Also hier, es fehlt der Hinweis, dass auf dem Oktoberfest 5,9 Millionen Besucher gegenüber ca. 2000 Randalierern auf der Domplatte waren. Es fehlt der Hinweis auf die sehr unterschiedliche Dauer bei der Ereignisse. Ja. Und der Fokus hat wohl im Nachhinein noch versucht, den Artikel schön zu reden. Ohne entsprechende Ethics in Journalism, ohne entsprechenden Disclaimer drüber zu setzen, dass der Artikel geändert wurde. Ja, super. Aber Fake News sind wichtig, weil Fake News, das machen die anderen und da müsst ihr mal danach gucken. Und das war ein Recherchefehler, das war ein Tippfehler und aber die Fake News, da müsst ihr mal gucken. Jedes Mal, wenn jemand was schreibt, was der Regierung zuwiderläuft und da klicke, die mit ihr klüngeln tut, dann sind das Fake News. Da müsst ihr, weißt du, das keinen Zusammenhang selbstständig herstellen. Das könnte nach hinten losgehen. Musst ihr drauf aufpassen. Was macht das mit uns? Weißt du? Also, Shady Lady. Das hier kommt nochmal aus der Mathematik. Scroll mal ein bisschen runter. Ich habe einfach die Zahlen nicht unter Kontrolle gekriegt. Da, Moment hier. 3500 Angriffe auf Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte. Dabei wurden 560 Menschen verletzt, okay? 2545 Angriffe auf Flüchtlinge außerhalb ihrer Unterkünfte und dabei 560 Verletzte. Dann frage ich mich, in was haben die Angriffe bestanden bei den anderen 2000? Wo kommt das auf? Also, entweder er hat den angegriffen oder nicht, aber das die Angreifer jeweils so schwach sind, dass sie irgendwie nur ein Fünftel ihrer potenziellen Opfer irgendwie verletzen. Ich kriege die Zahlen nicht überein. Vielleicht Angriff kann der Chat helfen oder ihr. Also Angriff auf Heim heißt wahrscheinlich wieder alles Mögliche. So irgendwie, keine Ahnung. Hakenkreuz dran gesprüht wird wahrscheinlich schon. Also wer weiß. Wasserknaller vorgeworfen, irgend sowas. Ich will damit nicht in Abrede stellen, dass es garantiert beschissene Angriffe von Nazis auf Asylheime gegeben hat. Also auf keinesfalls, aber diese Zahlen hier funktionieren nicht für mich. Ja. Die sollten da ein bisschen mal differenzierter vorgehen, weil einfach, also ich meine, eigentlich ist das doch ziemlich gut, kaum Personenschäden. Wenn du es zynisch oder realistisch sehen willst, ja. Ich meine, 560 Leute, also ist scheiße mit der Verletzung. Weil das von Personenschäden her ist es doch eigentlich nicht so schlecht. Also wenn es 3500 Angriffe waren, ich weiß nicht. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist, sind das alles Taten von Inländern? Oder sind es Libanesen, die Jesiden angreifen? Also ja, zählt da sowas drunter und zählen da auch Angriffe, ist ein Angriff auf Flüchtlinge auch, wenn der eine sich mit dem anderen vorm Tor vom Asylheim streitet, weiß ich auch nicht. Das kommt da irgendwie auch nicht so richtig raus. Aber es sind 10 Taten am Tag. Das klingt schon wieder so, muss es erst Tote geben? Denkt denn keiner an die Kinder? Also ja. Ich sehe hier bei insgesamt 2545 Angriffen auf Flüchtlinge, sehe ich 560 Verletzte und wenn da auch nur ein Toter dabei gewesen wäre, dann würde das da stehen, denke ich, oder? Das würden die doch sicherlich nicht verschweigen. Also was soll das heißen? Es muss es erst Tote geben. Es scheint ja nicht mal eine wirklich große Gefahr zu bestehen. Ich weiß auch nicht, wie Verletzungen definiert sind. Aber es wird eine Zahl hier oben drüber, groß drüber geschrieben, 3500 Angriffe auf Flüchtlinge. Ja, wir ziehen schon mal die Leute ab, die sich nicht die Mühe machen, den Artikel überhaupt zu lesen. Und dann ziehen wir noch die Leute ab, die die Zahlen versuchen übereinander zu bringen und dann gar nicht mehr wissen, was sie damit sollen. Spiegel ist die Zeitung, die von Leuten aus dem Bundestag am häufigsten auf Twitter gepostet wird. Also die Seite, die bei Politikern mit Twitter am beliebtesten ist. Volker! Ja, der Volker mal wieder. Für unsere längeren Zuschauer wird er sicherlich schon bekannt sein. Der Volker, das ist der mal irgendwann geschrieben hat, so, ich sag dir, wie viele Faschisten in Gamergate sind. Also ein ganz besonders vernünftiger Mensch. Ich habe das schon oft gesagt, ich möchte es noch einmal sagen. Bei Gamergate meinten die ja immer, alles sind alles turboradikalisierte Supernazis. Und ich habe mich unter dem Hashtag Gamergate wenn ich mich mit einem Neonazi aus England unterhalten. Und der meinte, dass es total langweilig und scheiße ist, dass die ganzen Medien sagen, das ist eine richtig geile Gruppe, wo alle nur Nazis sind und die Leute hier nur über Videospiele reden, niemand über Schwarze oder über Juden herziehen will und dass er mit dem Videospielen, dass ihm das zu dumm ist und dass er keinen Bock darauf hat. So, ja. Ich, keine Ahnung. Ich bin froh, dass es hier losgeht mit jedem neofaschistischen Schönling, der sich im Dunstkreis des Präsidentenberater Steve Bannon tummelt. Und Laurie Penny muss... Laurie Penny, einen charmanten Teufel und einen der schlechtesten Menschen, den sie kenne. Ja, ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Also wenn ich Laurie Penny kennen würde, wäre es auf jeden Fall auch einer der schlechtesten Menschen, die ich kenne. Ja, aber kommt mit Milo, das ist doch halt auch Show. Keine Ahnung, wenn du dich so normal mit ihm unterhältst, das ist halt Show, das ist halt zum Spaß. Das war halt für die Kamera, wortwörtlich. Also. Aber auch wie das hier wieder dargestellt wird. Er hat sich dafür ausgesprochen, dass 13-jährige Jungen mit älteren Herren sexuelle Erfahrungen sammeln sollten. Er hat gesagt, er hat von seinem eigenen Missbrauch als 13-jähriger Junge gesprochen und hat gesagt, ja, es war halt irgendwie, es hat ihm nicht geschadet. Oder er hat es verharmlost, aber er hat über sich selber gesprochen. Das, was diese ganzen Social Justice Warrior ja immer verlangen, dass sie über ihr Leid klagen dürfen oder sprechen dürfen und so, wie sie das wollen, nicht wie die Gesellschaft das will. Ja. Vor allem hat Milo ja auch selbst mehrere Pädophile schon geoutet gehabt in seiner Karriere. Ja, und er hat auch selbst zugegeben, dass er da in dem Zustand war, wo er vielleicht ja Worte verwendet hat, die so Leute halt ja wirklich nicht verstehen würden. Zum Beispiel hat er da, also man kann das einfach selbst finden. Das könnt ihr, wenn euch das interessiert, ja, könnt ihr es selbst aussuchen. Es war halt schon alles ein bisschen komisch, was er da erzählt hat damals in diesem Drunken Peasant Stream und so. Und was ihm die Leute halt auch vorgeworfen haben, ist, dass er halt irgendwie sein Maul aufmacht über irgendwelche Leute, die angeblich pädophil sind oder wo es die ganz junge Kinder gab oder so. Und oder Young Boys oder so ein Zeug und dann halt eben nicht, was das für Leute sind und so. Es gibt ja auch alle möglichen Theorien jetzt darum, was ich zum Beispiel auch gehört hatte, war, dass das vielleicht einfach alles nur Quatsch ist von ihm, so auch so eine Provokation halt eben, das zu erzählen und dass wir natürlich nicht wissen, ob das jetzt überhaupt passiert ist, diese Sachen. Und ja, es ist halt auch eine Möglichkeit. Ne? Naja, er hat ja angekündigt, nachdem er bei Breitbart seinen Hut genommen hat, jetzt irgendwie ein eigenes Portal aufzuziehen. Aber wir wissen ja auch, was von Janopoulos Ankündigungen zu halten ist. Da gibt es ja so einige. Ja, er wollte irgendwann mal Twitter kaufen, glaube ich. Und er wollte eine Stiftung gründen und ein Buch schreiben. Oder GEMA-Geld schreiben, ja. Eine Stiftung hat er gegründet, der hat das Geld einkassiert, aber soweit ich weiß, hat sich da nichts mit ergeben. Es gab eine Ausschreibung dafür. Also, ja, genau. Du konntest dich bewerben. Ich weiß nicht, ob das schon durch ist, keine Ahnung. Nee, ich weiß nur, dass er das Geld genommen hat, aber damit eigentlich dann nichts weiter gemacht hat. Also auf jeden Fall ist da schon mehr Interessanteres zu quatschen über ihn, als einfach nur hier. Oh, die verlinken Breitbart, die Weltraumaffen, die zeigen Breitbart. Oh mein Gott. Ja, das ist im Endeffekt auch nur nochmal die Pressekonferenz, die ist ja eben schon mehr oder weniger zusammengefasst worden. Guck, wie er da steht, wie so ein braver Junge, der niemandem was tun kann. Das versucht er zumindest gerne zu sein. Ja, das war schon ziemlich kalkuliert, die Nummer. Also. Aber es war eine gute Rede, fand ich. Also schreiben kann er schon. Das war so ein klassisches, so wie man hätte die Leute auch in Toga dahinstellen können. Und dann hätte er so seine flammende Rede vor dem Senat gehalten, damit sie nicht kreuzigen oder so. Aber er ist schon ein Professional einfach. Er kann das halt. Also das hat mir schon Respekt abgerungen, auch so offen dann das und so gerade raus zu sagen. Ja. Du Sympathisant mit. Nee, trotzdem finde ich vieles von dem, was er sagt, völlig von Arsch. Ja. Unbesehen dieses Fakt. Das kann ich klar so sagen, ja. Ja, ich bin ihm halt immer noch dankbar. Ja, stimmt natürlich. Also, wofür wir ihm halt dankbar sind, ist, dass er halt Also ich hätte es auch lieber gehabt, wenn sich richtige Journalisten oder andere Autos... Wenn Brad Glasgow mal früher aufgetaucht wäre zum Beispiel. Ja. Ja. Aber in einer Zeit, wo halt wirklich alle Leute nur Bullshit geschrieben haben über Gamergate und diese ganzen Idioten, die da irgendwelche Anschuldigungen erhoben haben, hat halt Milo bei Breitbart als einziger irgendwie das mal hinterfragt, diesen ganzen Quatsch, und halt eben auch gezeigt, was das so für Leute sind, die da das Zeug da irgendwie rausrollen. Also wie Randy Harper, ist ja auch eine Freundin von Frau Witzorek und so ganzen Leute. Ja, die kennen sich untereinander, das haben wir auch so ganz schon öfter feststellen können. Oh, das ist großartig. So machen sie schon allein, ja. Birte Vogel, der Blog, Birte, da habe ich schon, und dann noch diesen indischen Elefanten dazu, ich kann sie praktisch mit ihrem Yogi-Tee vor ihrem Apple sitzen sehen. Ja. Ein leichten orangetönendes Zimmer mit dunklem Holzmöbeln und dann steht irgendwo dieser pinke Elefant. Und dann schreibt sie darüber, wie rechtsextreme Ideologien zur leichten Abendunterhaltung werden. Und sie ist fassungslos, dass wir nicht aus der Geschichte lernen können und es dem Dreck und dem Abschaum irgendwie, nein, das hat sie nicht geschrieben, aber Dreck hat sie geschrieben, wieder hochkommen lassen, dass zum Beispiel Trump, wir machen uns zu viel über ihn lustig, weil das normalisiert es ja, Trump sieht wirklich albern und dämlich aus, so einen kann man nicht ernst nehmen, er macht lauter Quatsch, dabei ist ja das, was Trump will, die Angst vor Ausländern, Überlegenheitsgefühle, Frauen gegenüber, das schürt er mit seinen Pussy-Bemerkungen irgendwie, ja. Also es ist wirklich grandios, da bin ich der Link war, glaube ich, wo war denn dieser Link? Auf einer von den Netzwerkseiten, die wir heute schon, das Negieren von Ideen verstärkt sie nur, fand ich auch fantastisch. Ne? Das müsst ihr mal einen Moment drüber nachdenken, dann platzt euch der Kopf. Warum? Hä? Was? Jetzt überleg dir mal, du bist, sagen wir, alkoholkrank, du gehst zum Arzt, sagst, ich möchte mit dem Trinken aufhören. Sagt dir der Arzt, denk das nicht. Das ist ein Teil von dir jetzt, du bist das. Das ist deine Identität. Ja. Du sollst ein Buch schreiben und dich damit identifizieren. Das habe ich aber auch von Anfang an schon, das war halt auch von Tag 1 schon in diesem Narrativ drin, so dieses von wegen, ja, die Medien sind schuld an Trump, aber natürlich nicht, weil die so viel Kacke geredet haben im Vorfeld, sondern weil die ja überhaupt ihm eine Bühne geboten haben und überhaupt auf irgendwas eingegangen sind und nicht von Tag 1 an nur Politik gegen ihn gemacht haben quasi. Das geht halt in einem Land wie Amerika nicht. Bei uns geht es schon einfacher. Man muss halt nur die große braune Keule rausholen und damit drohen, dann... Naja, das geht in Amerika auch und die haben ja da auch Oppositionsarbeit die ganze Zeit gemacht, also insofern... Ja, aber du kannst halt niemanden da 6 Millionen Gründe sagen, warum er ein ganz böser Mensch ist in Amerika, das geht nicht so einfach. Also bei uns, wenn du jemanden den Bart angeklebt hast und das richtig machst mit voller Medienmacht, dann hat er den Bart. Das brauchst du so die ganze Zeit und dieses ganze frauenfeindlich, also die meisten von diesen Sachen, die die Deutschen darüber geschrieben haben über Trump, die kommen ja eh aus dem englischsprachigen Raum. Und was ja auch den Leuten hier viel nicht klar ist und vor allen Dingen unserem tollen öffentlichen Rundfunk, wenn sie da irgendwas abschreiben, das sind Konzerne, die da in Amerika die Medien machen. Das sind Riesenkonzerne. Das ist nicht irgendwie hier, wir sind stehen in der Schuld von unseren Lesern oder so ein Kram. Oder irgendwie gesellschaftliche Verantwortung. Ja, egal. Auf jeden Fall, das war halt von Anfang an schon mit drin. So nach dem Motto, also eigentlich das, was sie sowieso gemacht haben, die ganze Zeit Antipolitik gegen Trump, dass sie das immer noch nicht genug gemacht haben oder angeblich gar nicht gemacht haben und sich nur dran aufgegeilt haben an dem Typen oder so. Warte mal, bevor du wegscrollst, da dieses Zitat, da wollte ich den Orehov dann jetzt bitte mal, der alte Linguist, hier ist nämlich eine Fachkollegin von dir und die mahnt erneut und völlig zu Recht. Ja, lies mal vor. Manchmal ist das Zitat, ja? Wenn wir Ideen wiederholen, propagieren wir sie in den Köpfen der Menschen, ob wir es wollen oder nicht. selbst wenn wir dagegen sind. Das Negieren von Ideen stärkt sie. Willst du dir nicht vielleicht doch ein anderes Studienfach suchen? Nein. Einfach aus dem Grund, weil hier der Fehler ganz, ganz klar ist. Das ist ein Non Sequitur. Denn was sie hier eigentlich sagt, ist, dass man zuerst mit einer Idee immer konfrontiert wird und sie in sich aufnimmt, also sie sozusagen sieht, um dann zu entscheiden, was man mit ihr macht. Ja? Und wenn man hier Ideen wiederholt, dann propagiert man sie in den Köpfen der Menschen. Das stimmt, ja, man bringt sie in die Menschen rein, weil die Menschen unter der Annahme, sie würden die Sprache verstehen. Ja, also wenn ich jetzt irgendwas auf Russisch sage, irgendeine Idee, dann kommt sie bei euch nicht an, in dem Sinne, dass ihr sie nicht versteht. Ja, aber das Negieren von Ideen verstärkt sie. Das verstärkt sie nicht. Es stärkt sie auch überhaupt nicht. Einfach aus dem Grund, weil es trotzdem, also es ist ein Unterschied zu sagen, ob eine Idee vor Augen geführt wird oder verstärkt wird. Und eine Idee zu verteilen, das führt sie zuallererst nur vor Augen. Das ist so absurd. Also wenn das stimmen würde, was sie hier sagt, ja, dann wären dann so Dinge wie Videospiele zum Beispiel oder irgendwelche Formen von Kunst, ja, die viel zu extrem wären für viele Leute, ja, dann würden die dazu beitragen, dass ja die Leute dann erst recht dann so Hemmungen verlieren würden, was halt nicht der Fall ist. Ja? Ich meine, der Härtefall wäre doch damit, dass die Erinnerungskultur eine Wiederholung des Holocaustes mit sich bringt. Das war doch sozusagen der Härtefall. Ja, das wäre wirklich so, also man müsste aufhören, über Dinge zu reden, um sie komplett nicht mehr vor Augen zu führen. Ja, das stimmt auch. Das ist so dieses Freddy Krüger-mäßige, wenn wir es vergessen, dann kommt er nicht rein. Ja, aber das Problem damit ist, dass Leute, wenn sie was vergessen, ja, dann eben diese Sachen wiederholen würden. Und es ist dann schon besser, sich das mal vor Augen zu führen und zu sehen, wie das Ausmaß da war. Das ist wie sozusagen, das ist wie, ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, in die Steckdose gefasst zu haben, wird mal Zeit, dass ich es mal nachhole. Ja, so, hab's ja noch nie gemacht. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich so schlimm ist. Ja, und wenn es wirklich so schlimm ist, dann sollte ich damit auch keinen irgendwas dazu erzählen oder mir keiner irgendwas darüber erzählen, wie schlimm das ist. Ja, so, Alter. Nein. Oh mein Gott. Was ist mit Big Man Tyrone passiert? Nein, das ist das Negieren von Ideen. Die Idee von Hitler wurde da gerade negiert. Nee, das ist wohl wirklich ein finnischer Politiker. Das habe ich auch schon gesehen. Ja, aber schau mal, in den Medien bei den Amis mit Trump wären die ein bisschen weniger sensationsgeil gewesen und hätten einfach dieses aus dem Kontext falsch herausnehmen, ein Zitat, wenn sie so Sachen weniger oft gemacht, denke ich, dass der Trump eine weniger hohe Erfolgschance gehabt hätte und wahrscheinlich sogar nicht gewählt worden wäre. Weil die haben ihn so negativ aufgebaut, dass auf der einen Seite alles, was er etwas positiv macht, schon mal besser wirkt, wie das, was die Medien sonst erzählen. Und also, Herr Trump hat schon auch seine Schnitzer, aber einfach dieses noch hysterische Dazufügen von alternativen Fakten, die ihn noch schlimmer machen sollen, macht die Sache halt auch nicht besser. Also zum Beispiel das mit der Mauer, das ist mir immer so ein Thema, weil Clinton hat die Mauer gebaut, also der alte Clinton, Bush hat sie verstärkt, Obama hat sie weitergebaut, Obama hat so viele illegale Immigranten deportiert, wie alle Präsidenten zusammengenommen davor. Und jetzt redet ein Politiker darüber und das ist jetzt nicht in Ordnung. Also dieses, da hätten die Medien ein bisschen ehrlicher sein können oder ein bisschen vernünftiger, ohne diese hysterische Schnappatmung. Und dann hätten die Leute wahrscheinlich auch weniger gesagt, ach, fickt euch doch. Have fun, Trump zu analysieren für die ganze Zeit. Mhm. Also, wäre da mal nur eine Bewegung gewesen, die sich für ethischen Journalismus eingesetzt hätte, die hätte da bestimmt helfen können. Bei Videospielen zum Beispiel. Und guck mal, ich hab die Woche auch ein Geschwister-Scholz-Zitat gepostet und dafür habe ich dann auch Kritik bekommen von einem oder zwei Leuten. Das sollte ich doch bitte, ich wäre ja von den Leuten eher, die Geschwister Scholl dann später erschossen haben. Und dann lese ich hier sowas, jetzt können wir rausfinden, was wir anstelle unserer Großeltern getan haben. Und das mit einem deutschen Handle. Was geht dich das an, was der Präsident, also was hat er mit deinen Großeltern zu tun? Und alles mögliche. Warum, also ja, das ist so ein Bullshit einfach. Und das wird dann zu, es ist normal zu lügen, es ist normal Menschen zu diffamieren, zu beschimpfen. Ja, vielleicht solltest du dir als Studienobjekt mal links unten in die Media irgendwie vornehmen, liebe Dame. So, und jetzt kommt mein Liebling hier, die Liste mit den Sachen, die sie machen können. Ja. Also, man soll auf keinen Fall was schreiben, weil das, was sie abzulehnen glauben, das erinnert mich auch ganz verdammt an dieses, je mehr man glaubt, gegen irgendwas immun zu sein, desto mehr hat das dann doch Einfluss auf einen von Anita Sarkeesian. Ja. Das ist so pseudo-intellektueller Quatsch. Ich meine, ja, wenn man halt einfach was so irgendwie hochmütig dann einfach mal abwirft und sagt, nö, das juckt mich nicht, ja, dann kommt das schon unvorbereitet auf einen dann trotzdem zu. Also wenn es auf einen zukommt, dann ist man darauf unvorbereitet. Aber das ist so schwachsinnig. Das ist so Quatsch. Warum bekommen solche Leute so eine Plattform? Das scheißt das ja einfach. Es benutzen sie niemals die Worte der Rechtspopulisten. Also allein schon, wenn ich so einen Satzanfang sehe, würde ich sagen, Mädchen, geh zum Psychiater oder so. Vor allem auch diese unzulässige Verquickung von Rechtspopulist, Rechtsextrem. Irgendwo müsste ja mal eine Grenze ziehen, wo Leute demokratisch und trotzdem konservativ sein können. Es geht ja. Hier ist es keine Lösung, gar nicht darüber zu sprechen, gar nicht darüber zu schreiben. Die Lösung wäre aber sehr viel genauer zu überlegen, ob es nicht doch noch einen oder anderen Ansatz für einen Bericht oder eine Analyse gibt. Hä? Was es doch ein anderes Bild zu Deko und einen anderen Gast für die Talkshow gibt, als gegen Brand gefährlich. Oh Gott, Alter. Falschdenk. Weißt du, so pseudo-intellektuelle True ist, weißt du, es hört sich nicht schlecht an, aber wenn du länger drüber nachdenkst, ist es Bullshit. Und jetzt gibt es dir Tipps für eine andere Deko in der Talkshow über Politik. Die Deko ist das Wichtige daran. Ja. Da werden ja immer diese Hitler-Bilder gezeigt. Ja, hätten die damals eine andere Deko verwendet, dann gäbe es die Weimarer Republik noch. Weißt du? Oder die Räterepublik. Wenn das alles ein bisschen bunter gewesen wäre, so bunt statt braun, dann... Hätte das mal die Sowjetunion gewusst. Die hätten einfach neue Deko-Leute einstellen müssen. Anstatt abzulehnen, sagen Sie, was Ihrer Ansicht nach geschehen muss. Drehen Sie den Spieß um. Kein Mensch ist illegal. Ja, super, haben wir doch schon. Nennen Sie Konzepte zur Debatte, die echte Alternativen sind. Ja, wir machen alle Grenzen auf. Die Jusos haben jetzt verkündet, sie sind für weltweites Migrationsrecht. Finde ich gut, finde ich klasse. Wie helfen wir dieser jesidischen Familie da in dem Wohnblock? Bitte. Das will ich wissen. Da könnten sich die Jusos mal drum kümmern. Ne? Ja, man gibt denen einfach das Recht. So, fertig. Man gibt denen einfach das Recht, bei den Jusos zu wohnen. Ja. Und die Jusos müssen die auch beschützen. Weil früher oder später brauchen wir oder halt. Oder die Jusos irgendwann müssen dahin ziehen, wo die Jesiden gewohnt haben. Ja, genau. Mal sehen, wie das da ist. So Juso-Tausch. Das könnte ein gutes Format sein, wenn du so richtige SJWs nimmst und quartierst die in Neukölln ein. Wie lange dauert das, bis die durchdrehen? Ja, sind schon genug einquartiert in Neukölln. Hey, das ist Ralf, unser schwuler Hausbewohner. Und das ist hier Jenny. Sie ist Post-Op-Trans. Sie ist ein veganes Pony. Und die geht jetzt, unsere heutige Herausforderung ist, dass sie im vollen Cosplay in Neukölln spazieren geht. Das finde ich auch geil. Wehren Sie sich laut und öffentlich gegen jede Form von Hass, Verleumdung, Hetzerei und Angstmacherei. Alles, was die machen die ganze Zeit ist, scheißt euch ein über Nazis, scheißt euch ein. Wir haben Weltschmerz, ihr habt Weltschmerzen. Siehe dazu auch, was ist so gefährlich an Pegida? Ja. Und dann kommt nämlich die Auflösung, denken Sie nicht an den rosa Elefanten. Das ist dann nochmal so ein Schaubild, das hat sie in der Vorschule gebastelt mit den anderen. Ihre Gestalt in die Welt von morgen, genau jetzt. Wenn wir weiterhin linkspopulistische und linksextreme Themen, Bildsprachen und Rhetorik ins Zentrum stellen, wenn wir sie immer weiter teilen oder sogar selbst nutzen, bereiten wir den Bolschewiken den Boden. Oh Gott. Und für das, was uns morgen blüht. Und dann, also ich keine Ahnung, die Frau hat es drauf. Das wird bestimmt was mit dem, was sie da so tun. Sie hat ein schönes Schaubild gebastelt. Das kannst du dir sogar runterladen. Das kann ich mir runterladen. Als PDF. Die ist ja voll Internet-Savvy. Die kann bestimmt bei der AA-Stiftung die Hate anfangen. Birte. Und hier, Copyright Birte Vogel. Du machst eine Seite und das ist dein Copyright. Ich bin mir nicht sicher, ob das genügend Schöpfungshöhe hat. Aber ja. Wem gehört das Copyright an dem Elefanten, würde ich mal sagen. Irgendeine Manufaktur in China reibt sich jetzt die Hände, weil sie die abmahnen kann. So, Flaubilde Vogel, hallo? Und Copyright ist ja eigentlich wirklich so Intellectual Property. Also wenn das wirklich ihre Intellectual Property Ebene ist, dann okay, ja. Dann ja, also kann sie sich aber, da müssen wir gucken, wer den Grimme-Preis kriegt, sie oder Banaschuk. So ein Bild von Trump aus Makramee oder aus Nudeln. So. Super. Oder aus gemacht. Ja, auf jeden Fall muss ich das Ding auf A0 ausdrucken und dann irgendwie aufhängen und dann den ganzen Tag irgendwie denken sie nicht an den rosafarbenen Elefanten. Wir haben heute lauter so Gedankenverbrecher. Ich sehe es kommen, Alter. Deutschland 2022. Da haben wir hier Leute mit Armbinden mit rosa Elefanten am Rumlaufen. für Anti-Hate-Kampagne. Tralala. Überleg dir das mal nicht. Und Birte Vogel ist Bundeskanzlerin. Ja. Oh, und hier aus der Abteilung, tja, Pech gehabt, jeder hat eine Kamera. Ist ein Video viral gegangen, wo irgendwie eine Frau halt einen Typen aus dem Auto zerrt oder ihn halt prügelt, weil er sie anmacht, so von wegen, are you on your period, wie man hier im Still erkennen kann. Und nachdem sich das Video viral verbreitet hat, ist dann halt Footage aufgetaucht, die zeigt, dass das Video gestellt war. Ein Prank. Oh, das habe ich gar nicht gesehen hier. Klick doch mal auf ein Archive. Geht wahrscheinlich nicht, ne? Da wüsste ich gerne mal, wie viele Leute jemals Catcalling erlebt haben. Also ich habe das einmal erlebt, da hatte ich bei mir gegenüber vom Haus da ein paar Hartz-IVler gewohnt, die immer in so einem Schuppen getrunken haben. Und da war ein Typ dabei, der hat manchmal Catcalling betrieben. Also wirklich so schon ein halber obszön, manchmal Frauen was nachgerufen. Alle anderen in der Runde meinten dann immer zu ihm, er soll ruhig sein. Und der Typ selber, der war 15 Jahre obdachlos, er hatte so einen leichten, wie soll man sagen, geistige Einschränkung, würde ich halber sagen. Und also der war halt, ja, jetzt schon bedingt so der, dem ging es selber jetzt nicht so gut, würde ich behaupten. Also, und das ist jetzt so das Einzige, wo ich mich halt also dran erinnern kann. Und ich habe darüber schon das ein oder andere Mal nachgedacht. Aber das wäre, wo ich gesagt habe, ja, das wäre ein Catcaller gewesen. So, also, und aber der war halt selber auch so, ich weiß nicht. Und in der Gruppe, wo er immer war, haben immer alle zu ihm gesagt, mach das nicht. Also, ich weiß nicht. Aber ist ja echt schlimm, dass die Leute alle die Fake News erst verbreitet haben, ne? Und ja, ausgenutzt haben und wieder mal ihre Agenda drüber Ja, darum ging es eigentlich. Wie immer. Oder wie oft. Tja. Das hat Real Small Price, verdammt nochmal, hat das eingesendet. Fand ich auch sehr lustig. Also wenn diese überbezahlten Kleiderständer hier ihre gesammelte millionenschwere Solidarität bekunden, für die ganzen mexikanischen Näherinnen, die irgendwo sitzen, wenn sie Glück haben und einen Job haben. Ja, finde ich schon, ich habe geweint. Leute, noch mal auf Topic. Ich würde gern ein bisschen früher gehen, so, weil so Streams sind zwar toll und cool mit euch, aber das geht jetzt schon echt so seit 4 Stunden jetzt schon. Wir haben um 7 angefangen, oder? Es ist 9. So, das... Ja, dort darfst du gehabt dich wohl. Ich hab dich lieb, Obex. Das ist hier keine Pflichtveranstaltung. Nee? Nee, okay, gut. Dann würde ich gern gehen. Ja, habt dich wohl. Danke sehr, ihr euch auch. Ja, hab euch lieb. Ihr seid toll. Okay. Abonniert die Weltraumaffen und dann, ja, tschüss. Tschüss. Da geht dahin. Und hat es keine Ausdauer mehr heute. Geht mal in die frische Luft öfter. Ah ja, zu dem, ja nicht Thema unseres Streams, kann man ja nicht wirklich sagen, aber auf jeden Fall dem, was sich in unserem Titel heute verbirgt. Unser Leitmotiv. Ja, nämlich diese Erlebnisvergewaltigung. Ich bin ein Opfer. Ich finde das gut. Opfer sein macht Spaß. Ja, also eine Kontroverse, die tobt momentan unter den unter den Netzfeministinnen. Neben dem ersten Kriegsschauplatz hier, da passt das Bild rechts ganz gut zu. Lori Penny ist jetzt auch MeToo Sanyal in die ins Kreuzfeuer zwischen den eigenen Reihen geraten. Die Dame hat, ich hatte das Vergnügen, von der Dame interviewt zu werden vor ein paar Monaten mal für D-Radio. Das war ein ganz lustiges Gespräch eigentlich. Und sie hat dann auch nach den Affen gefragt und so. Und sie hat dann irgendwann, als es um Männerrechte ging, hat sie halt geäußert, ja, sie hat einen Sohn und seit der irgendwie in die Schule geht und so, kriegt sie halt auch mit, dass das für Jungs nicht so einfach ist alles gerade, und sie überdenkt das auch, und die wollte mit uns auch immer irgendein Feature machen, hat aber nie geklappt. Also deswegen, also die war schon damals nicht reinstes Wasser, und jetzt ist sie praktisch in Ungnade gefallen, weil sie in ihrem Buch über Vergewaltigung halt fordert, das Wort Opfer, weil das so passiv ist und diese Ohnmacht so ausdrückt, durch das Wort Erlebende. Also ein Vergewaltigungsopfer würde dadurch zu einer Vergewaltigungserlebenden oder einem Vergewaltigungserlebenden werden oder einem Vergewaltigungserlebix, nehme ich an. Also, ja. Aber ich finde die Idee eigentlich nicht schlecht, weil wenn dir Gewalt angetan wird, das soll ja nicht für dich identitätsstiftend sein. Also das ist ja, aber das, ich glaube, das verkennt psychologische Grundlinien des Menschen, was du da sagst. Ich glaube, dass es fast unmöglich ist, wenn du Gewalt erfährst, dass das nicht dein Leben nachhaltig beeinflusst. Oder wenn du halt krasse Gewalt erfährst, wie eine Vergewaltigung. Das halte ich psychologisch, da musst du schon echt sowas von scheiß stabil sein, glaube ich. Ja, es ist halt so, ich weiß nicht. Also, es ist auch immer unterschiedlich, aber ja, keine Ahnung. Ja, und hier unsere Freundinnen von den gestörten Friedas haben sich dann genötigt gefühlt, das zu beantworten. Die Emma hat wohl auch gleich ausgeholt, was dann Anne Wiezorek auf den Plan gerufen hat, ja. Oh mein Gott, das hat sie gesagt. Was? Wer Vergewaltigung sagt, denkt an aggressive Männer, ängstliche Frauen, an Penisse als Waffen und Vaginas als ungeschützte Einfallstore in ebenso ungeschützte Körper. Okay. Männer, die meinen, ein Recht auf Frauenkörper zu haben. Ja, keine Ahnung. Nur Frauen können vergewaltigt werden. Kleine Jungs oder auch große Männer, denen wurde noch nie was angetan. Noch nie in der Geschichte. Ja, vorgekommen. Ich finde die Idee eigentlich jetzt, wo ich den Absatz noch zweimal gelesen habe, gar nicht so schlecht zu sagen, es gibt nur Täter und Opfer. Weil dann, also wenn du das sagen würdest, dann hättest du ja wirklich die absolute Neutralität erreicht. Dann würden auch so Sachen nicht mehr passieren, wie das bei Lehrerinnen, die was mit ihren Schülern haben, locker gekichert wird, sondern wenn du wirklich sagen würdest, im Recht, bei einer Vergewaltigung machst du im Recht gar keinen Unterschied mehr nach dem Geschlecht. Es wird. Naja, also dieses hier ist ja quasi, das bezieht sich ja nur auf, ja, Männer, wenn überhaupt. Nee, das lese ich da eben nicht raus. Ich lese daraus, dass sie das auflösen will, dass sie sagt, dass das falsch ist. Wer Vergewaltigung sagt, denkt an aggressive Männer und so weiter und so fort. Und an Männer, guck mal, die hat ein Recht, auf Frauenkörper zu haben, ist nochmal in Anführungszeichen gesetzt. Sie möchte weg von dem Geschlechtlichen und damit auch weg davon, dass Männer die einzigen, weil das wird hier unten auch, kommt dann ja, dass hier sitzt MeToo einem Irrtum auf, es ist nicht der Opferdiskurs, es ist die Tat, bla bla bla bla bla. Verharmlosung sexueller Gewalt, vorrangig begangen von Männern an Frauen und Kindern, von Erlebenden zu sprechen, bedeutet die Tat selbst euphemistisch zu einem Erlebnis umzudeuten, ähnlich einem Konzertbesuch oder Urlaub. Wisst ihr noch, wie sie sich aufgeregt haben, als es hieß, sie nehmen die Pille danach wie Bonbons? Die Feministin? Und hier wird einfach so gesagt, haha, dadurch, dass man es anders nennt oder dass man das löst. Und natürlich sind es Männer. Ja? Und dafür, ich glaube, das steckt denen auch am tiefsten, dass sie, ich habe ja gesagt, sie war so ein ganz, ganz kleines bisschen redpilled, als ich mit ihr telefoniert habe oder geskypt. Ja? Ganz kleines bisschen durch ihren Sohn. Und sie hat gesehen, das ist nicht so einfach, wie alle immer behaupten. Hallo, Feibo. Und ich denke, dass sie den Satz jetzt geschrieben hat und dass er ihr so vor die Füße geschmissen wird, wird sie noch mehr redpillen. Ja, das stimmt. Aha. Ja, keine Ahnung, ich habe das ja auch schon mal erlebt, dass eine von den Feministinnen irgendwie bei Twitter gedogpiled wurde, weil die Medizin studiert. Und also ist jetzt eine Bekannte von mir, keine Person des öffentlichen Lebens. Und die hatte ja irgendwie mal, das hatte ich ja auch schon vor Jahren irgendwie mal erzählt, in einem unserer ersten Streams, die hatte dann irgend so ein Bild geteilt aus ihrem Medizinstudium, also irgendwas mit Anatomie, und dann hieß es von wegen so, da wird dir festgelegt, was Männer und Frauen sind, ne? Diese böse Biologie. Und die haben die dann 2 Tage lang da irgendwie auf die eingedroschen. Und da habe ich schon gedacht, so ein Reiz ist wenigstens mal, aber da kamen sie dann hinterher raus mit, so, ja, ihr habt ja irgendwo recht und es tut mir auch leid, dass ich irgendwie, und das war das Ding, wo ich ihr geschrieben habe, ey, wenn das in deinem Medizinstudium da in deinen Büchern drin steht, dann wird das ja wohl irgendwie auch richtig sein, oder nicht? Und dann hat sie das irgendwie mal einen Tweet zitiert mit, manche Leute wissen gar nicht, wie transphob sie sind. Würde ich mir nicht zu viel Hoffnung machen, will ich damit nur sagen. Da verschafft sich ein Fremder mittels Gewalt Zugang zu einem anderen Körper und eine ganze Gesellschaft schützt ihn und entlastet ihn mittels Vergewaltigungswitzen, Relativierung, Victim-Blaming, Einschüchterung. Ja, ja, seid ihr denn wahnsinnig? Die ganze Gesellschaft versucht nichts anderes den ganzen Tag als Vergewaltiger zu schützen, da bin ich mir ganz sicher. Leck mich am Arsch, ja. Also dieser Satz ist ja wohl die absolute Höhe. Ja, also ist es so. Also keine Ahnung. Sorry, zieh nach Somalia. Geh da hin, trag dein Bikini, wird gesteinigt. Guck mal hier. Geh mal, ohne Spaß, die soll weggehen. Ja, hier, straffreies Verbrechen, bestimmt, Alter. Stair-Rape und so eine Kacke. Sie formuliert Vergewaltigung als ein zufälliges, individuelles Erlebnis, das Männer wie Frauen trifft und gegen das kein Kraut gewachsen ist, ähnlich wie die Herbstgrippe. Ja, guck mal an. Begreift ihr es langsam? Es gibt immer, immer irgendeinen Verrückten, der das ausnutzt, dass jemand schwächer ist als er. Es gibt diese Psychopathen überall und nicht nur sexuell gesehen, sondern es gibt sie überall. Und die akzeptiert das jeden Tag und nennt das irgendwie Wettbewerb und Leistungsgesellschaft. Weil die das halt so sehen, dass das so diese strukturelle Kampagne irgendwie ist, die da gefahren wird, um die Frauen klein zu halten, diese verrückten Idioten. Ey, das ist eher paranoide Wahnvorstellung, weil ganz ehrlich, wenn dein politisches Konzept sich halt auch einfach gar nicht mehr mit der Realität deckt, dann, keine Ahnung, geh mal zu einem Psychiater und lass deine Angststörung behandeln. Und dann lasst euch hier mal Vergewaltigung ist in Deutschland nicht straffrei. Verlasst euch den letzten Satz hier bitte auf der Zunge zergehen. Als Überlegende sexueller Gewalt und ihre Unterstützerinnen lehnen wir die mediale Dauerpräsenz MeToo Sanyals und ihre sprachliche Verharmlosung sexueller Gewalt ab. Sie unterstellen ihr was und fordern ein Berufsverbot im Endeffekt, weil die Frau arbeitet für Rundfunk und Printmedien und schreibt Bücher. Was, ich meine, okay, wir lehnen es ab, Erlebende genannt zu werden. Vollkommen ja, in Ordnung, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja. Die wollen sich Überlebende nennen, so wie die Leute, die fucking Holocaust überlebt haben. Dann lass uns doch mal schauen, wer das alles unterzeichnet hat, außer diesen Bekloppten. Die Bundesgeschäftsführerin von Terre de Femme, sehr schön. Ja, das mache ich gar nicht. Stopp Sexkauf Österreich, Traumatherapeuten gegen Prostitution, Psychoanalytiker, ja, aha. Initiative für Gerechtigkeit, Sisters, Femen, aha. Die Partei, die Frauen. International. Ist das hier das mit dem, wollen die da zum Mars oder was? Nee, Safe Space International. Ach so. Autorin und Aktivistin. Oh, da könnte ich euch 3 Dutzend für sagen wir, $12 fürs Dutzend, besorge ich euch noch ein paar Fake-Unterschriften von Aktivisten und Autoren. Autorin beim Online-Magazin Szene-Lesbe. Die Phoenix-Frauen sind auch dabei. Die Phoenix-Frauen, das hört sich gut an. Das sind doch die über die Dokus zeigen. Bei Phoenix. Bildende Künstlerin. Die Phoenix-Frauen stärken Frauen und Mütter, die alleinerziehend sind und Beziehungsgewalt erlebt haben. Ich finde es interessant, dass der Aufruf tatsächlich so viele Unterstützerinnen findet. Ja, weil ich meine, okay, also dieser eine Satz ist in Ordnung, wir möchten nicht so genannt werden und das gestehe ich jedem von denen zu, sich zu nennen, wie sie wollen. Apache, AH-64, Kampfhelikopter, ist mir völlig gleich. Aber diese dieser Männerhass, der da, also jetzt benutze ich das Wort auch mal, ne? Aber der Männerhass, der aus der Scheiße raustrieft, so einen großen Eimer habe ich hier gar nicht. Ist auch bescheuert, dass sie sich selbst Überlebende nennen. Ja, also ich habe viel über so Gulags und KZs gelesen, ethnische Säuberung. Ich finde das lächerlich, sich Überlebende zu nennen in dem Kontext. Tut mir leid, ich finde es lächerlich. Auch wenn das sehr verstörend und nicht so gut ist mit Gewalt und so, aber ja, Kontext und so, keine Ahnung, ich weiß nicht. Das hier ist auch eher sowas, was ich als Leseanregung in den Raum streuen möchte, anstatt das jetzt komplett groß zu besprechen. Wir sind ja auch echt schon lang. Im Endeffekt ist es ein Artikel darüber, dass im Ringer, dass es in der Sportjournalisten-Szene die gleiche Richtung gibt wie bei Gamergate. Es gibt ja diese Geschichte mit den Leuten, die die nicht stehen wollten, sondern gekniet haben und so. Ja, und dass sowas in der amerikanischen Sportberichterstattung halt immer mehr sich Raum bricht, so dass dann halt irgendwie ja halt dieses Gefühlsding und Minderheiten und Diversity und so, dass da die gleiche Übernahme im Endeffekt, die sollten eigentlich mal bei uns vorbeikommen, die konservativen Sportjournalisten, ein paar Memes abstauben oder so. Wie gesagt, The Ringer heißt die Seite. Ich habe vor ein paar Tagen, also zum einen jetzt zu dem Sportkram nochmal, da hatten wir ja auch über diesen einen Zapdas Medienalibi hieß der Stream von uns, da gab es ja auch so einen Teil mit Sportjournalismus und der muss besser werden und den Sport kritisieren und so weiter und so fort. Quasi dekonstruieren vom Sport als solches irgendwie. Und das war ja auch schon so ein bisschen Richtung New Sports Journalism quasi. Und ich habe jetzt die Woche über eine Dokumentation von der BBC gesehen über den O.J. Simpson. Der war ja mal professioneller Footballspieler, auch gar kein schlechter. Also der hat hat sogar einen Rekord aufgestellt, der, glaube ich, bis heute hält und den er dafür gebrochen hat, der Rekord, der war schon ziemlich alt. Und diese Dokumentation, die driftete dann halt auch immer mehr ab, irgendwie darüber zu reden, dass er sich halt nicht hat nehmen lassen von dieser ganzen Mohammed Ali und dieser ganzen Riege. Also die waren halt die ganze Zeit auf, ja, wir müssen jetzt hier irgendwie über den Draft reden und über Vietnam und über das ganze Zeug, Black Power, unsere Hand in die Höhe regen und so. Und zur gleichen Zeit war O.J. Simpson halt irgendwie mit irgendwelchen Business-Leuten am Machen und hat irgendwie geguckt, dass er in einen Country-Club reinkommt und so ein Kram. Und ja, hat sich halt mit diesem schwarzen Leute-Zeugs da nie irgendwie beschäftigt. Und das haben sie ihm halt ohne Ende vorgehalten. Und dann in den zweiten Teil, das war so eine zweiteilige Doku, und im zweiten Teil ging es dann fast nur noch über irgendwelche Rassenunruhen und über Rodney King und dieses ganze Zeug. Also das war ja dieser Schwarze, den da Polizisten verprügelt hatten. Und was das für eine Ungerechtigkeit war, dass sie diesen Prozess da irgendwie gemacht haben in so einem Vorort von Los Angeles, wo da irgendwie die Polizisten wohnen und die dann alle freigesprochen worden sind und so weiter und so fort. Also ja, auch da wieder halt eben dieses ganze gesellschaftliche Brimborium, bla bla. Ja. Kotaku. Ich habe gehört, das wäre eine bei Gamern beliebte Internetseite. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das ist meine First Source for Internet. Also vor allem wegen Artikeln wie diesem. Von Nathan Grayson, ja. Von Nathan Grayson. Das ist die, ich habe vom WDR habe ich gehört, dass der total wichtig und interessant ist und sich vor allen Dingen mit Gamer geht, super toll auskennt. Ja. Der hat die Ahnung, wie man unter Fachleuten sagt. Also, das ist einfach nur auch wieder so ein Artikel, wir lesen ihn nicht, aber lasst bitte die Kopfzeile auf euch wirken und dann stellt euch einfach vor, ihr würdet einen Artikel lesen, in dem es darum geht, wie Nathan Grayson den Test einer Nintendo-Konsole beschreibt, die er geträumt hat. Also, ja. New Games Journalism, finde ich gut. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Wenn ich mir wenn man seinen Rundfunkbeitrag trotzdem bezahlen muss. Weißt ja. Und wenn dann aber Gamer sagen, das und das an einem Spiel oder so gefällt uns nicht, das muss diese Konstruktivität sein, von der Birte geredet hat. Er sagt halt, Nintendo soll es gefälligst so machen, wie es mir gefällt. Und die Gamer sagen dann, wir haben jetzt EA irgendwie machen lassen, aber irgendwie gefällt uns das Ende von Mass Effect nicht so richtig. Was, das ist so, ich, das habe ich, glaube ich, schon öfter in diesem Zusammenhang gesagt. Naja. Auch wieder mal so, das ist ein ellenlanger Artikel, wo jemand halt diese ganzen Verbindungen wieder zieht und auch am Ende, also da, ich fand es einfach irre, wie viel Mühe er sich gegeben hat. Scroll einfach schnell durch, das ist der übliche Scheißdreck, aber guck mal, was er sich für eine Mühe gegeben hat. Und hier, warte, stopp. Eins, wo die so weit gespaced waren, hier genau. Also, da, weil wir ja vorhin schon Poesie am Anfang hatten, scroll nochmal hoch bis zum In other words, Trump is 4chan. Trump is steering into the skit embodied. Trump is Pepe. Trump is loserdom embraced. Trump is the loser who has won the pathetic little frog on the big strong body. Ich finde es gut, der Milliardär, der verloren hat. Ja, der Milliardär, der mit der Modelfrau verheiratet ist und der Präsident der US. Ja, Moment. Verlierer. The loser who has won. Das ist wunderschön. Ja. Wirklich Poesie. Ja. Very deep. Ja, das war es auch schon. Klick so weg. Das deep. Ist nur, also, ja, und er geht noch eben. The unrarest paper. Fortune versus Gender. Ja, Gamergate wird auch natürlich wird gedroppt. Gender versus Reality. Video Game Anons. Bla, bla. Kann Pepe gerettet werden? Schnell noch Slavoj Žižek im Text gedroppt und dann ist er auch schon fertig. Wir brauchen Pepe Plus. Immerhin 3,7 Likes. 1000 Likes. Ja, ich glaube, der ging auch auf Deutsch in dem Gamergate-Hashtag irgendwie rum. Irgendwer hatte ihn verteilt, irgendwer von den Piraten. Okay. Und da schaltet sich. Ja, stimmt. Das war der Typ, der meinte, hier super Artikel. Da schaltet sich ja dann meistens auch schon der @Geisterfalle ein. Das ist so einer aus Braunschweig, der mir auch persönlich bekannt ist. Also ich kenne ihn jetzt nicht gut, aber ich habe den halt schon mal getroffen. Und der hat sich da auch gleich zu geäußert und gesagt, so, nee, hier, irgendwie gehen wir jetzt und so weiter, es ist anders. Und der Typ hatte dann irgendwie geschrieben, so, ja, hast du denn irgendwelche guten Quellen, die das einordnen? Und ich hatte ihm dann von dem Brad Lasko, glaube ich, diese Umfrage geschickt. Und da hat er auf jeden Fall den Tweet, hat er auf jeden Fall ein Herzchen gegeben. Mhm. Und das ist ja auch schon mal mehr, als so andere Leute irgendwie tun. Ja. Oh Gott. Ja, es ist auch. Ja, es ist so lächerlich einfach. Hier geht es mir darum, was für ein Etikettenschwindel. Ne? Es wird, also dieses Zebra-Butter hatten wir, glaube ich, auch schon öfter. Und es geht über Gamergate. Aber in dem ganzen Artikel wird im Endeffekt nicht über Gamergate geredet. Es wird nur oben mal hingeschmissen. Und dann fragt er ihn irgendwas zu Gamergate und dann sagt... Dann bleibst du in Freiburg bei deiner Mutter. Also das ist Gamergate, glaube ich. Und dann gleich auch, wie alt warst du, als deine Eltern sich trennten? Was? Was ist das für eine Interviewfrage? Fuck, was? Hä? Was interessiert mich das erstmal, wenn ich mit einem Game Designer... Naja, gut, okay. Er ist halt irgendwie halb Franzose, gut. Ja, ja, ja, weiter, weiter, weiter, das ist ja nicht auszuhalten. Ich will doch was über Spiele lesen. Was ist denn hier? Oh, guck mal da, Spiele. Ich habe Philosophiegeschichte und, okay. Spiele, Spiele, Spiele, Pen and Paper, bla, bla, bla. Kommunikationswissenschaften. Ich war Stipendiat bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ui. Sexy. Spiele, irgendwas über Spiele. Da, irgendwas Männer über 40 in Konkurrenzräumen. In Konferenzräumen, oh. Und dann hat er ein schwarzes Augenspiel gemacht und so. Und ja, und überhaupt. Über Geschlechterrollen. Oh, Heroes. Genau. Ja, über Geschlechterrollen. Genau. Und Amaze Festival, das war dieses Ding, wo Lee Alexander mit Dennis Kogel geredet hat. Ich engagiere mich auch bei der Game Over Hate Kampagne. Diversity. So, da kommt dann irgendwann kommt mal, ja, bla bla, Kunst. Ist ja, das eigentlich was Deutsches, die Game Over Hate-Kampagne? Kennt ihr schon? Keine Ahnung, nee. Das müssen wir vielleicht mal irgendwie auch, ja. Würde ich sagen. Ach, das sind ja irgendwie. Wir haben zu wenig Geld. Activists und Gamers? Nee, Digital Youth? Oh, AT, das klingt doch schon wieder nach unseren Freunden aus Wien. Ja, ich glaube, das ist diese, also dieses digitale, ach nee, ich glaube, das war... Dem hat dieser Initiative hat sicher schon jemand sein Siegel aufgedrückt, sage ich jetzt. Ach, vorsichtig. Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware, ja. Das ist halt so genial. Und dann hast du in Deutschland Leute, die sagen, oh, voll viele Leute spielen Videospiele, lasst uns das mal fördern. Und jetzt brauchen wir Serious Games, weil wir wollen keine Fun Games fördern. Es gibt auch keine Leute, die Serious Fun Games machen können, sondern wir müssen jetzt Geschlechterrollen-Dinger fördern, damit die Leute wieder mehr lesen. Ohne Spaß. Das ist eine Initiative des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und die Stiftung Digitale Spielekultur. Die könnten uns auch finanzieren. Was soll das denn eigentlich? Dann machen wir ein paar Let's Plays. Ich könnt ihr das nicht mal zusammenfassen? So, mir wäre das schon recht, wenn man einfach nur mal eine Übersicht hätte, für welchen Quatsch man wo wie viel Geld ausgibt. Ich will noch nicht mal mehr irgendwem was streichen. Aber könnte warum man dann nicht die Verkehrsstiftung den Geld hinschmeißen? Könntest du da nicht mal die FDP anspitzen, dass mal genau zumindest in Schleswig-Holstein da in Niedersachsen mal aufgeklärt wird, wo da genau Geld hinfließt, dass die mal eine Anfrage machen sollen? Ich meine, digitale Spielwelten, behaltet euer Budget. Ich will einfach das nur mal ordentlich aufgelistet sehen und nicht, wir haben 14 verschiedene Unterstützergruppen, von denen zwei uns einen Raum leihen, die anderen geben uns Geld und tralala. Ich will einfach nur mal eine Übersicht haben. Diese Spielratgeber NRW, die hatten wir auch schon mal dabei. Das und war da unten steht auch schon wieder im Ministerium für Familie und bla. Ja, eben. Das war nämlich diese Seite von Nordrhein-Westfalen, wo diese Studie verlinkt war über Sexismus in Computerspielen. Diese vernünftige Langzeitstudie, die quasi sagt, dass es nicht zu sexistischen Tendenzen führt. Computerspiele. Und was war da drunter verlinkt direkt? Oder was war da drunter erwähnt? Sofort wieder Sarkeesian, Brianna Wu, irgend so ein Scheiß. Und nach dem Motto, Gefahr, wir müssen das nochmal wieder einordnen und darauf hinweisen, dass das doch alles total problematisch ist und so viele Leute darunter leiden unter Sexismus in Computerspielen. Also ich glaube, ich werde mich die Woche mal hinsetzen und werde hier mal die Sachen durchschauen. Und werde dann mal gucken, was dann wo dahinter steckt und mal eine Map basteln, weil das muss ich eh für meine Ausbildung mal üben. Und da werde ich mich, glaube ich, einfach mal durchklicken und gucken, wie viele, wo die Spinne sitzt am Ende. Warten wir es ab. Das interessiert mich. So eine Analyse müsste man eigentlich öfter mal so stichprobenartig machen. Bei irgendeiner Initiative hingehen, sich die vornehmen und gucken, wer fördert die Initiativen, die diese Initiative fördern und wer fördert dann wieder die. Und am Ende kommst du wahrscheinlich immer beim Bundesfamilienministerium raus. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass dieser Bundesverband wahrscheinlich da reingemobbt wird, so nach dem Motto, ja, hier... ihr müsst auch was tun, ihr verdient doch das Geld. Ne? Ja, genau, ja. Ich fühle mich so ein bisschen wie in der Szene, wo Donald Sutherland sich umdreht, weißt du? Die Computerspiele drehen sich um zu dir und kreischen dich an und du denkst, nein, nicht ihr auch noch. weiter. Da, Gamergate. Oh, Christian Huberts, ja. Ja, genau. Perfekt. Wir haben Sarkeesian-Effekt angeschaut. Genau. Das ist nämlich Ihr Gespräch über Gamergate. Sie haben den Sarkeesian-Effekt angeschaut. Das ist alles, worum es hier geht. Es geht um dieses in Gamergate breit belächelte... Ein Trinkspielabend zum Thema Gamergate. Ja, die haben sich ein Trinkspiel aus Sexismus gemacht und Manipulation. Guck doch mal, wie politisch unkorrekt diese Menschen sind eigentlich. Das ekelt mich an. Da kam noch kein Trinkspiel, das sind Opfererlebnisse. Oh, fuck. Ja, und am Ende wart ihr alle voll besoffen. Ja, hahaha, ha, ha, es gibt einen Videomitschnitt. Hahaha. Läuft der Artikel darauf heraus, dass er mit dem, was er macht, keinen Lebensunterhalt verdienen kann? Ich glaube schon, ja, so ein bisschen. Aber, also das aber ist doch immer dieses... Ich auf jeden Fall mal bei Pornhub oder so den Videomitschnitt suchen. aber geht jetzt weiter mit er soll dann mal den Sarkeesian-Effekt erklären. Ja, und dann redet er weiter über den Film. Aber Gamergate kommt eigentlich dann... Ich will so auf jeden Fall mal kurz sagen, Christian Huberts. Ja, das ist so ein Trollo aus Hildesheim, der unter anderem, also einen hat er irgendwie gemeint, Gamergate wäre ein Generationenkonflikt, vollkommener Bullshit. Und dann hat er einen super tollen Essay darüber geschrieben, dass ja, die Kunstfreiheit eigentlich Narzissmus ist, ne? Und lauter so ein Quark. Ja, und dann waren sie alle besoffen, haha. Und die haben $11,000 kassiert, haha. Meine Hoffnung ist, dass man auch progressive Menschen so gut mobilisieren kann. Von Gamergate hast du nicht so eine Ahnung, oder? Denn die dicksten Fische in dem Teich schwimmen nicht auf unserer Seite, meine Freunde. Obwohl, naja, PewDiePie ist ja inzwischen auch in unserem Teich und Notch, okay. Tja, das sagt er ja gleich selber schon mal. Ja, was ist eigentlich mit dem Crowdfunding-Scheiß passiert, ne? 11.000 Dollar haben die gemacht. Oh. Und was antwortet er auf die Frage? Weil die nicht auf so einen Schmarrn reinfallen, ja. Und wie viel hat die gekriegt? 300.000? Guck mal, was da drunter steht. Das, was Abel gesagt hat. So wie auf NGOs, ja. Irgendwelche Demokratie-NGOs wahrscheinlich. Weil ich meine, weißt du, mit Serious Games und so wenn du dich wirklich so als Kunstschaffender sehen möchtest, so das Level ist, wenn du damit Geld verdienen kannst, dann hast du es geschafft. Wenn nicht, ist deine Kunst halt kacke. Die kann immer noch gut sein, aber du schaffst zurzeit nicht, den Zeitgeist zu treffen und deine Sachen zu verkaufen. Du musst dann halt dir noch einen normalen Job suchen. Geht vielen Kunstschaffenden so? Also es ja, aber, muss nicht unbedingt heißen, dass dein Produkt selber kacke ist, aber du triffst den Zeitgeist gerade nicht so. Du kannst ja ein Lieblingsprojekt machen und dann eins, so, mit dem du dann deinen Lebensunterhalt verdienst, da tust du ja abwechseln. Das würde ich ihm raten, so, weil mit bei NGOs betteln gehen, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, die wissen auch einfach, diese jungen Leute, die wissen auch einfach nicht, wie das ist, sich wirklich für was anzustrengen. Ich glaube, viele gehen echt mit diesem Gedanken so, ich kann ganz gut malen und dann male ich halt Bilder und die verkaufe ich. Und irgendwer, irgend so eine graue Eminenz kommt dann und kauft jedes einzelne Bild, das du malst, sodass du davon leben kannst. Ja. Dass du halt hunderte Bilder in deinem Haus stehen hast und 3 Millionen Zeichnungen in deinen Zettelkästen und überall, das sehen die nicht. Und genauso ist ihre Kultur und genauso ist, aber ihr Rezipientenkreis, der darauf reinfällt, ist halt auch eigentlich auf ihre Generation beschränkt. Weil jeder, der ein bisschen älter ist oder der ein bisschen mehr im Kopf hat als hier diese üblichen Vertreter. So ein, oh Gott, ey. So, also, das nennt man being full of yourself, auf Englisch, glaube ich. Weil keiner deine Arbeit schätzt. Ja, und du liebst deine Arbeit, deswegen machst du es. Ich nicht liebes Komma. Die Arbeit ist quasi mein Schutzraum. Obwohl ich so progressiv bin. Die Arbeit ist mein Schutzraum. Ja, gut, okay, das kann ich. Ah, nee, das schützt mich nicht. Das ist eher ein Rückzugsraum. Aber schützen tut es eben nicht, wenn du es. Weil Kunst braucht Öffentlichkeit und dann bist du nicht mehr geschützt. Dann kann dir jeder sagen, was er davon hält. Ja, einfach nacktes Überleben. Man muss irgendwas machen, damit sie weiter über die Runden kommen. Ja, er möchte ja gerne bei NGOs und beim Staat was gucken, die an den Hipster. Beim NGO also und beim Staat was abschrauben. Der Artikel hört sich an wie so der verlängerte Arm der Pubertät, weißt du, so emotional und ich werde nicht geschätzt. Wie kann ich nur meinen Unterhalt verdienen? Muss der arbeiten gehen? Das ist blöd, aber ja. Ich höre so viel Tom Waits und trink Whisky und hab Liebeskummer. Ja, weißt du. Weniger Whisky. Ja, kommen wir nun zu etwas Lustigem, was auch mit Gamergeld zu tun hat. Ich finde es einfach so unglaublich, ne? Also eigentlich kennt man das ja schon von diesen Leuten, aber es wundert mich halt. Also dieser Stefan Urbach hat irgendwas getwittert über Disturbed, diese Band. Ich weiß nicht, was er da getwittert hat, weil das war hier oben drüber mal irgendwie, worauf dieser Reply war. Kein Support für Scheiße. Und das wurde gestrodelt. Er schreibt dir, ich mag die Fassung. Oder was habe ich verpasst? Habe ich was verpasst? Er merkt, dass es nicht um Frauen ging, sondern auch gegen. Also hier zwischen ist irgendwas mit von wegen, ja, GEMA geht und so weiter. Und jetzt kommt hier Hagen, unser Hagen, den wir auch kennen, und sagt, worum geht's? Disturbed. Wollte ich gar nicht wissen und so weiter. Also auf jeden Fall, der Heini hier, Urbach, hat halt seinen Tweet weggelöscht, weil er eingesehen hat, dass Disturbed böse ist, weil GEMA geht. Finde ich gut. Ich finde das gut. Im Gegensatz zu den Gamergatern, die weiter Disturbed hören, auch wenn er total beleidigt wie ein Kind die Tür hinter sich zugeschlagen hat, weil sich die Leute nicht in seine Personal Army verwandeln wollten auf Zuruf, dann tut es mir leid für ihn, aber ich glaube nicht, dass die Gamergatter so dumm sind und deswegen kein Disturbed mehr hören. Ja, mit Sicherheit nicht. Und vor allen Dingen nicht, wenn irgendwelche Leute ankommen und sagen, so, hier, das, was du da machst, ist aber problematisch. Fuck you. Ja. Okay, zum Abschluss die Digitalcharta. Also das ist hier die Seite von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Das ist ja die Stiftung von der FDP. Und es gab ja diese Digitalcharta, wie hier schon steht. Entschuldigung, aber das sieht mehr nach digital runter aus, diese drei da oben. Ja, kommen wir gleich noch zu. Grundrechte und das Internet brauchen wir eine Digitalcharta. Da haben die jetzt nämlich nochmal so eine Diskussion irgendwie anberaumt, obwohl das ja eigentlich schon irgendwie in Europa auf den Tisch geknallt wurde und mit Hurra, Hurra von der Europäischen Union begrüßt wurde, die ganze Sache. Aber es hat ja in Deutschland nur Häme kassiert, die ganze Nummer. Und Kritik vor allen Dingen von Leuten, die sich mit Grundrechten auskennen, also von Juristen, die sich mit Grundrechten auskennen und gesagt haben, halt eben, das funktioniert so nicht. Man kann nicht irgendwie da mit so einem Pamphlet ankommen und sagen, hier, wir haben jetzt hier mal so ein paar neue Grundrechte irgendwie erfunden und dann irgendwie Unternehmen oder so dazu verpflichten, das dann irgendwie durchzusetzen. Und ja, das war jetzt hier irgendwie eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern, denen die Gestaltung der digitalen Welt am Herzen liegt. Die haben unter Federführung der Zeitstiftung diesen Vortrag da irgendwie erarbeitet. Also das waren irgendwelche Blogger. Und ich glaube sogar, die haben diesen Satz hier geändert, weil ich glaube, da stand mal irgendwas von Bloggern auch irgendwie drin. Naja, jedenfalls jedenfalls gab es halt diese Diskussion, die ich mir nicht angeguckt habe und auch irgendwie dieses hier, das spielt sich hier irgendwie nicht ab. Das war wohl mal irgendwie dieser Livestream hier. Aber was es gegeben hat, war auf der Facebook-Seite so ein paar Statements. Zum Beispiel hier von dem Sascha Lobo, der schon wieder ein sehr Lobo-mäßiges Gesicht macht. Und die sind relativ kurz, deswegen wollte ich die nochmal so zum Abschluss unseres heutigen Streams, der auch schon wieder sehr lange gegangen ist, nochmal kurz einspielen. Also auf jeden Fall das von Herrn Lobo hier. Soll ich abfahren? Jo. Aus der Diskussion. Okay. Das ist kaputt. Okay, eben ging das doch noch. Ach ja, Vorführeffekt. Ist nicht. Aus der Diskussion um die Digitalcharta heute nehme ich mit, dass relativ viel, was schiefgelaufen ist, sich auf ungeschickte Kommunikation zurückführen lässt. Wir haben zum Schluss vor allem über den Namen gestritten. Ich kann da einen der eifrigsten und auch wichtigsten Kritiker, Herrn Wiedewild von der FAZ, zitieren, der gesagt hat, er werde sehr gerne mitdiskutieren, wenn es Thesen wären und nicht Digitalcharta drüber stünde. Das heißt, wir sind jetzt schon bis runter auf die Ebene. Also auf jeden Fall, das sieht man mal so ein bisschen, ne, was das für Leute sind, die ja drüber beraten. Und das wird natürlich wieder so präsentiert, als ob es in der Bevölkerung diese breite Masse gäbe, die sagt so unbedingt, unsere Grundrechte im Internet, die müssen irgendwie gestärkt werden und so weiter und so fort. Und in Wahrheit ist das halt der totale Elitenclub, der sich da irgendwie trifft und irgendwie meint so, es müsste jetzt Grundrechte regnen über die klassischen Medien, die versuchen, ihr Monopol zu erhalten. Ja, wortwörtlich. Des Namens. Insofern freue ich mich sehr, dass ich heute aus der Diskussion mitnehmen kann, dass zum einen wir als Gruppe erinnert werden, besser zu kommunizieren. Wir haben offenbar schlechte, grausame, doofe Fehler gemacht bei der Kommunikation. Das kann man ganz offen sagen. Und dass zum zweiten aber die Chance besteht, auch Kritiker einzubinden, wenn wir in Zukunft klüger kommunizieren, weil die Konzepte dahinter ganz offenbar zumindest debattierenswert sind. Aha, die debattieren also ganz viel. Worauf soll die was wollt ihr machen? Ihr wollt Regulierungen einführen, die das kleineren Unternehmungen schwerer macht, euch Konkurrenz zu machen. Darum geht das da, würde ich behaupten. Weißt, irgendwelche Regulierung und all den freien Markt im Internet einschränken. Das wollt ihr. So sieht's aus. Weil ihr Angst habt, dass die Leute euch nicht mehr klicken. Ja, es gab ja besonders halt auch so einen Teil zum Thema Meinungsfreiheit da drin. Der halt vielen Leuten auch sauer aufgestoßen ist, weil er halt auch wieder irgendwelche Sachen postuliert hat, irgendwelche Problemstellungen, wo man halt nicht weiß, ob die jetzt wirklich existieren oder ob man die jetzt wirklich gerade über irgendwelche, weil sie sich ja quasi irgendwelche Unternehmen damit verpflichten wollen, sich dann darum zu kümmern, dass das irgendwie, also es sind halt Sachen, die über die normale Regulierung hinausgehen würden. Machen wir nochmal den Herrn Schlömer. Ich finde, dass die Digitalcharta insgesamt sprachlich, inhaltlich nicht glücklich formuliert ist und auch die Tonation ist sehr negativ. Das Internet ist eine gute Sache. Digitalisierung eröffnet Chancen für Wirtschaft, Gesellschaft, Staat, für viele Menschen. Wir müssen natürlich Bürgerrechte schützen, aber wir sollten auch das Positive der Digitalisierung sehen. Mm. Ja, das Positive sehen. Sehr negativ. Wenn es alles so negativ und kritikwürdig ist, dann habt ihr alle nur einen Haufen Scheiße gemacht, oder? Ich finde, dass die Digitalkarte insgesamt Spaß. Na, nicht nochmal. Ja, und auch den dritten im Bunde, den habe ich mir noch gar nicht angehört, aber ich fahre jetzt auch einfach mal ab. Das war der Kritiker, den der Dings der eben genannt hat. Der meinte, das soll nicht Kater heißen, sondern These. Ach so, der von der FAZ, ja. Mhm. Die Veranstaltung hat mir gezeigt, dass viele Menschen, wenn sie die Digitalcharta erst einmal das erste Mal hören, zwar begeistert sind, aber gar nicht in die Details geschaut haben. Und mit Details meine ich hier das Verfassungsrecht. Wir haben gesehen, dass manche Menschen sogar ihre Meinung über diese Charta geändert haben. Wenn wir die Charta als Thesen diskutieren, als Meinungskundgebung, dann bin ich da an Bord. Und ich denke, dann hätten wir einen Kompromiss gefunden, mit dem ich sogar leben kann. Ja, aber wo sind die stattdessen im Europaparlament? Da ist der Besen extra hingeflogen nach Brüssel, um die zu übergeben und zu diskutieren. Ach du Scheiße. Ja, also ich würde halt auch, also das ist vielleicht böse dahergesagt, aber diese ganze Digital-Charter-Sache und so, und wir müssen uns um den Ton und alles und so im Internet bemühen. Also wenn ich jetzt so ein junger, aufstrebender Diktator sein wollen würde, würde ich mich über solche Initiativen einfach freuen, weil das später das einfacher macht, die Meinung einzuschränken. Also nur so als Tipp. Also wenn jemand ein autokratisches Regime haben möchte, ist es sozusagen die Vorarbeit, die man dann noch, sogar noch for free macht. Also so sehe ich das, aber ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch nur ein verwirrter Affe, der mit Knochen auf den Boden schlägt, weil ich verwirrt bin oder so. Ich weiß nicht. Ja. Und das, meine Damen und Herren, war unser Stream für heute. Wir haben uns mal wieder kurz gefasst, so wie immer. Wir haben auch pünktlich angefangen, so wie immer. Oh, ja, ich muss auch sagen, normalerweise, wenn wir Sonderstreams machen, ist danach der Sonntagsstream immer eher kurz. Aber heute... Das ist hier schuldet, dass wir gestern irgendwie die 2 Stunden langen Politikersprech zuhören mussten. Und es musste heute mal raus irgendwie. Ja, das stimmt. Ich war auch verwirrt mit der Intersektionalität der Patrioten. Also wie die Identitäten sich gegenseitig, keine Ahnung. Ich war verwirrt. Hey, aber dieses, also sowas wie, also... Das Christentum, aber man kann das zurückverfolgen bis zu den Germanen. Da bin ich immer noch nicht so ganz drüber hinweg. Irgendwie. Die Germanen waren schon Christen. Ja. Irgendwann wurden Germanen Christen. Ja. Wobei man sich dann auch wieder, dann wären wir wieder beim Export von Ideen und dann drehen wir uns weiter 2 Stunden im Kreis. Es war schön heute Abend. Ich war der Master. Ja, ich war der Caps Lock. Ich war der Able und ich sage, kein Siedler ist illegal. Ihr habt euch wohl da draußen, wir haben euch alle lieb. Lasst euch nicht gendern und immer schön wachsam bleiben, kritisch bleiben, oben bleiben, Affen mit Haltung bis Sonntag oder vielleicht sogar früher. Jo, tschüss.